Seid ihr bereit, ja? Na klar, immer. Schau, dann erwarte ich jetzt noch einen dummen Witz und dann drücke ich auf... Ich musste bei der E-Mail von der Person, die uns geschrieben hat, dem Leberkäse, immer an Josef Hader denken und die Diskussion, wo der Leberkäse herkommt. Wo kommt denn der Leberkäse her? Ja, aus dem Rest für die Knackwürstel. Und was für die Knackwürstel, aus was die gemacht werden? Aus dem Rest von was anderem? Vom Leberkäse. Und es geht immer so weiter, es ist ein ewiger Kreislauf. Ein Perpetuum mobile. The circle of meat. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Und wir erzählen euch wieder Kram aus der Geschichte, beziehungsweise lassen uns erzählen, von denen wir keine Ahnung haben. Zum Beispiel, wo der Leberkäse herkam. Genau. Wo kam er denn her? Aus Österreich. Von wem denn? Vom Celestia. Ha! Das klingt wie so eine griechische Gottheit. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt den Usernamen Celestia richtig ausgesprochen habe. Stieg herab vom Berge so und so und brachte uns das, was wir am meisten lieben, den Leberkäse. Aber der ist jedenfalls unserem Aufruf gefolgt und hat uns aus Österreich eine iTunes-Rezension dagelassen, obwohl der Dominik schamlos gelogen hat letzte Folge und behauptet hat, wir hätten noch keine. Das hattet ihr vorher gesagt, ich habe nur Fakten wiederholt. Ich bilde mir ein, die Falschaussage kommt von mir. Ich möchte mich dafür entschuldigen und herzlich für die beiden iTunes-Rezensionen aus Österreich bedanken. Sowohl die bestehende als auch die neue. Ja, was aber viel schlimmer ist, ist, dass es offensichtlich in Österreich überall Käse-Leber-Käse gibt und bei uns nicht. Also die Betonung ist auf Käse-Leber-Käse. Wie lange brauchen wir von hier bis an die Grenze? Was ist das nächste quasi, die nächste größere Stadt? Wenn wir jetzt losfahren, schaffen wir es in 2,5 Stunden. Wollen wir das machen? Das ist das, du musst ja morgen eigentlich nicht aufstehen, oder? Also wenn ich nicht ins Bett gehe heute, muss ich morgen auch nicht aufstehen. Wie schaut es bei dir aus, Philipp? Du bist der Jüngste von uns, du brauchst am wenigsten Schlaf. Moment, das funktioniert genau andersrum. Tatsächlich ist es so, dass du im Alter weniger Schlaf brauchst. Okay, dann andersrum, du bist der nichts trinkt von uns, du fährst. Ja, das wäre noch mit am sinnvollsten. Das wäre echt hammermäßig geil, wenn wir einfach jetzt losfahren würden in einem Fakt jugendlichen Leichtsinns, um dann kurz vor Österreich zu realisieren, dass ja gar kein Geschäft mehr offen hat. Nee, vorher müssen wir noch in Greding kurz halten. Weltbester McDonald's. Ich wollte schon gerade sagen, aber das Problem ist doch, wenn wir jetzt losfahren, wir haben gerade 7:30 Uhr abends, bis wir irgendwo sind, gibt es ja wohl keinen Käse-Lebe-Käse mehr. Siehst du, und deswegen sollte man trotzdem manchmal... Nein, aber also in Österreich gibt es doch diese Würstelbuden, die haben doch auch so einen eigenen Namen, die da immer in der Stadt rumstehen nachts. Die haben doch garantiert, bis wir in Österreich sind, in ungefähr, lass es 3 Stunden sein, sind wir inmitten von Salzburg, da haben doch diese Buden noch offen, oder? Hm. Allein mir fehlt der Glaube. Ja. Da gibt es dann auch doch Top, die Wette geht. die tollen Begrifflichkeiten, die man da bestellen kann, also eine eitrige, so für so einen Käsekreinerwurst. Ja, genau. Als 16er Hülsen, wisst ihr, was das ist? Das ist das Dosenbier, oder? Ja, tatsächlich. Otterkringer aus dem 16. Bezirk in Wien. Und das ist dann ein 16er Hülsen. Diese Österreicher. Ja, ein tolles Volk. So, du klangst gerade wie so ein Weinkenner, der aber über Völker der Welt spricht. So. Er ragt weit in den Hals hinein. Es gab früher... Deine persönlichen Erfahrungen mit Österreicherinnen und Österreichern? Eher mit Österreichern, nein, Moment, stopp. Es gab früher so blenderwissen.de in Zeiten, als das Internet noch nicht so unglaublich groß war und man noch wusste, wie viele Seiten es gibt. Mhm. Und da Blenderwissen für Kunst und Blenderwissen für Wein. Und für Wein war tatsächlich unter anderem ein Spruch, den man anwenden kann, ist, der Wein ragt weit in den Hals hinein. Mhm. Was halt schon ziemlich geil ist. Ja. Ich fand mit neulich, Anlehnung an, mit Spuren von Lakritze. Ich fand neulich auch Reifen. Das... alberne Fakt schön, und ich hoffe, das stimmt jetzt wirklich, dass es angeblich mehr Minifigs von Lego gibt, also die kleinen Figuren von Lego, okay, als es Menschen auf der Welt gibt. Ich habe neulich gelesen, dass 7 Milliarden Menschen sich nur 365 Geburtstage teilen. Denk mal drüber nach. Stopp, das glaube ich wiederum nicht. Wieso? weil du Schaltjahr hast und damit ein Jahr, einen Tag mehr. Ja gut, okay. Aber dann ist es halt ein bisschen, ein bisschen Bullshitten, aber ja, klar. Da gibt es auch dieses wunderbare Geburtstagsparadoxon, dass wenn du in eine Kneipe gehst und da sitzen so 24 Leute, dass du da ordentlich mit einem, ich gebe eine Runde aus, wenn das nicht der Fall ist, dass zwei Leute in dem Raum Geburtstag haben am gleichen Tag. Mhm. Das ist nämlich enorm wahrscheinlich bei so einer Anzahl von Leuten. Wobei es sich ja gar nicht so anfühlt. Ja, und jetzt erklär's mal. Ich kann mir nämlich diese scheiß Erklärung nicht merken. Aber ich kenne das Geburtstagsparadoxon, aber ich weiß es nicht mehr. Möchtest du wirklich eine Erklärung? Okay, ich bereue die Frage. Ist das schon wieder Spieltheorie? Nee, das ist tatsächlich einfach blanke Statistik. Hatte ich aber auch ein Semester lang, von daher. Ordinäre. Ordinäre Statistik. Nee, blanke, habe ich gesagt. Aber auch gut. Auch schön. Klingt ein bisschen dumpf. Hört ihr das auch? Liegt das an dir oder aber an der Technik? Merkt ihr das? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ich finde, wir klingen eigentlich ganz wunderbar. Vielleicht für so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, wir nehmen mit ein bisschen neue Technik auf, von daher. Ja, und seid froh, wenn nicht der Philipp irgendwie zwischendrin mal Echo oder Hall oder irgendwas reinmacht. Weil ach, Quatsch. Hat er uns jetzt schon eine Stunde lang gequält. Natürlich. Ja, wir kamen uns schon vor wie quasi Moses, der am Berg die 10 Gebote empfängt. Ja. Auf einmal sind wir, hier sind wir deine schon live? 15 10 Gebote. Was war denn noch so? Wir haben noch Post bekommen von vielen Leuten, unter anderem vom Pierre, der uns auch aus den Nürnberger Nachrichten irgendwie kennt und jetzt irgendwie reinhört und auch ein Thema vorgeschlagen hat. Schön. Vielen Dank dafür. Ist ein gutes Thema? Das kann ich euch jetzt noch nicht allzu sehr. Okay, also du recherchierst noch. Ich bin da noch im Austausch. Mhm, super. Dann hat uns noch einer im Blog darauf hingewiesen, dass Dominik Schmahn erzählt hat. In Bezug auf was? Danke, Dirk. Das ist so eine dermaßen redundante Aussage, das glaube ich gar nicht. Oh Gott. Möchtest du es gar nicht weiter kommentieren? Doch, bitte. Ja, also? Was war es denn? Mit der Formel 1? Ja, genau. Ja, also offensichtlich gab es auch vor Sennas Versterben nicht so arg viele Tote in der Formel 1, das Jahrzehnt vorher zumindest. Und ich habe da vielleicht einen Hauch übertrieben. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Kernaussage bestehen, dass das menschliche Leben tendenziell in früheren Zeiten in der Formel 1 nicht so viel wert war. Aber tatsächlich, wenn man in die Wikipedia guckt, deine Aussage passt auf einfach 10 Jahre früher. Dann passt es schon. Das sind schon. Aber sie waren zumindest schon auf dem Weg der Besserung. Ja. Ja. Okay, können wir das Thema abhaken. Das war auch gar nicht so mega daneben. Ja. Und wir haben eine weitere Aufnahme gemacht. In einem anderen Format. Als Gast waren wir. Gleich lass uns noch ganz kurz. Ich wollte mich noch kurz bei Jan bedanken, der uns über einen von Travis Podcasts oder zwei, glaube ich sogar, kennt. Der hat uns wohl dann mal irgendwo erwähnt oder empfohlen oder was. Travis alias Podcast Nick. Genau, den wir mal zu Gast hatten. Und darüber ist er auf uns aufmerksam geworden und kam dann zu uns rüber, hat uns abonniert, hat gefragt, was er uns Gutes tun kann und hat dann am Ende sogar, und das finde ich besonders spektakulär, sich extra ein iTunes-Konto geklickt, um uns eine Rezension dazu lassen, obwohl er eigentlich nichts für iTunes übrig hat. Also vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Super. Und dann noch ein ganz herzliches Danke an Stefan, der gerade heute, kurz vor der Aufnahme, uns noch per PayPal Gutes getan hat. Oh, schön. Dankeschön dafür. Der Roland hat geschrieben, dass er mit seiner Frau, der Linda, und seiner Schwester und einem Kumpel auf Mallorca ist und jeden Tag unseren Podcast hört am Strand. Ich stelle mir das so vor, so ein Ballermann, seiner schlimmsten Meile, wo die Sangria-Eimer ausgeschenkt werden, wo dann bei so einer Bude, wo sonst immer so Malle-Techno läuft, einfach unser Podcast die ganze Zeit läuft. Alle Folgen in Schleife und alle sind mega genervt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Wahrheit entspricht. Ich muss bei der Geschichte, kurzer Disclaimer, auch sagen, dass die mir persönlich bekannt sind. Ich kannte die tatsächlich schon vorher. Und was ich geschrieben habe, ist, dass sie kein Fan von uns sind, sondern ich ein Fan von ihnen bin. Und dabei ganz tolle Menschen, die zwei. Ist das nicht süß? Boah, bist du ein Schleim. Ja. Aber die sind echt toll, ich mag die voll gern. Schöne Grüße. Und tatsächlich noch jemand, den ich auch kenne, der sich auch immer wieder meldet bei mir, ist der liebe Phil Jürgen, den du auch kennst. Der liebe Phil Jürgen. Und der liebe Phil ist ein ehemaliger Arbeitskollege vom Jürgen und mir. Und der betreibt unter anderem, er betreibt unterdessen in Bochum das Schwarzlichtsemester, was ein extrem geil aussehendes... Du machst jetzt aber nicht einfach mal so Moment, dafür. Jetzt warte ganz kurz. Neuer Sponsor? Nur ein extrem geil aussehendes Schwarzlicht 3D-Minigolf ist. Bei Bochum. Okay. Auf jeden Fall hat der Phil hat geschrieben, halt so ungefähr, ja, hört den Podcast und geht dann auch immer die Folgen ein und so. Und ich habe gönnerisch, wie ich bin, ja, ihm geschrieben, ich werde dich mal droppen am Donnerstag bei der nächsten Aufnahme. Was soll ich sagen? Daraufhin, der Phil, du könntest meinen wunderschönen Penis ansprechen. Hiermit das Licht. Das war tatsächlich okay. Alles. Also, wir machen explizit keine Werbung für das. Aber hat er Fotos Semester? Geschickt? Nein, tatsächlich nicht. Aber tatsächlich würde mich auch mal die Story interessieren, wie man von, was war der bei uns, Head of Layout, irgendwas zum Miteigentümer von einem Schwarzlicht-Minigolf. Ja, vielleicht hat die Sache, die ich erwähnen musste, damit zu tun. Aber lustigerweise, ich habe meine Schwägerin wohnt in Bochum und die habe ich mal auf dieses Ding angesprochen. Und die hat gesagt, ja klar, den von dem Minigolf, den kenne ich. Und irgendwie sind das wohl zwei Leute und sie kennt den anderen aus ihrer WG. So. Ja, das ist auch kein so ganz schäbiges Teil. Also kleine Welt. Irgendwie, die haben mehr Fans auf Facebook als wir, kannst du dir das vorstellen? Ja. Das ist echt gemein, sowas zu sagen. Wer ist denn noch auf Facebook? Ja. Schwarzlicht-Minigolf Mike Bochum. Drop. Ah, jetzt habe ich es doch gesagt. Sorry. So, das war tatsächlich alles. Ich habe dir meine Pflicht zu Genüge getan. Sehr gut. Philipp wollte noch irgendwas erzählen. Genau. Wir waren, wie vorhin schon angesprochen, in einem anderen Format als hier bei 8 zu hören. Und zwar waren wir bei den Cinematic Smash Brothers. Ja, das ist jetzt so ein Zeitparadoxon. Genau. Wir werden dort sein. Wir werden dort zu hören gewesen sein. Wobei kommt jetzt natürlich wieder darauf an, ob die Hörerinnen und oder Hörer uns jetzt weit in der Zukunft hört, weil dann wäre beide schon verfügbar. Ansonsten, wenn ihr uns gerade relativ zeitnah nach der Veröffentlichung dieser Folge hört, das heißt so Juni 2018, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn die Folge kommt wahrscheinlich im September, glaube ich, oder? Ja, Mitte September hieß es. Mhm. Von daher, haltet die Rezeptoren offen für die Cinematic Smash Brothers. Also wir verkaufen das jetzt an der Stelle hier mal als Teaser. Wir werden aber sicherlich da nochmal drauf hinweisen, wenn man es denn hören kann und wo man es denn hören kann. Denn es war ein Riesenspaß. Ja. Und wir konnten uns immer noch in die Augen schauen. Das ist auch schön. Ja. Wir arbeiten dran, dass das sich irgendwann vielleicht ändert. Aber. Ja, mit so einem Messer auf dem Tisch und so. Habt ihr neue Podcasts, die ihr hört zurzeit? Ja. Ich habe tatsächlich heute einen neuen Podcast angefangen. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn empfehlen will, aber ich habe ihn heute angefangen. Erzähl davon. There's no such thing as a fish. Oder no such thing as a fish. Okay, das sind, glaube ich, einfach nur vier Engländer, die sich wöchentlich treffen und so den Fakt der Woche quasi besprechen, den jeder von denen irgendwo ausgegraben hat. Also es ist mehr oder weniger, glaube ich, so die Best of Reddit. Und jeder bringt einen Fakt mit. So klingt ungefähr. Lustig. Ja, ist auch witzig, aber ich bin noch nicht so richtig weit. Also ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich vorbehaltlos empfehlen kann, aber da höre ich mich gerade rein. An der Stelle tatsächlich würde ich auch gerne nochmal unseren Jugesa-Podcast empfehlen wollen, den wir beim Pottwichteln gemacht haben, weil ich weiß nicht, ob es jeder da draußen weiß, wie gerade schon gesagt, wir haben ja beim Pottwichteln 2017 mitgemacht und durften da eine Folge des Jugesa-Podcasts machen und der besteht im Wesentlichen darum, dass man Fragen aus dem Internet, so bei gutefrage.de und so, einfach beantwortet. Ungefragt. Beantwortet. Und das haben wir drei hier getan und das war erstaunlich amüsant. Oh ja, das hat viel Spaß gemacht. So dumm labern ohne Ahnung, das ist voll unser Ding. Und das Schöne ist, es ist immer noch die neueste Folge, glaube ich. Bei Jugesa? Ja, ich glaube, die haben aufgehört danach. Ist ja geil. Jetzt ist die Frage, haben wir alles zerstört oder haben wir so eine Latte hochgelegt, dass man sagt, ja, jetzt. Wahrscheinlich haben die alle so japanischen Selbstmord begangen. Wir haben wahrscheinlich so die letzte Frage beantwortet, die einfach da draußen noch offen war. Das war die letzte. Ist durchgespielt jetzt. Sehr schön. Aber Philipp, bestimmt wartest du darauf, dass dich jemand fragt. Genau. Dann haue ich auch noch zwei raus. Das eine ist der Papierdrachen-Podcast. Und da finde ich sträflichst, wie unbekannt der ist. Und zwar habe ich den kennengelernt, den Type, der den ganzen Podcast ins Leben gerufen hat. Und zwar auf dem Comic-Salon Erlangen. Ich habe nämlich irgendwann gesehen, da hat jemand so einen Einzelstand für sich und oh, der macht ja hübsche Illustrationen und Comiczeichnungen und der hat einen Flyer für einen Podcast, mal durchgeguckt. Mega hübsch, dieser Flyer, total wunderschön. Ich wollte dann auch gar keinen mitnehmen, weil ich gesagt habe, komm, ich abonniere es gleich. Irgendwie gibt dem jemand anderen, der ist viel zu wertig. Ich glaube, wie viele Flyer hast du denn gemacht? Ja, recht viele, 50 Stück. selber so handgemalt oder? Nee, also das schaut einfach aus wie ein kleiner Comic fast schon. Also so vier, nein, dreimal kann man ihn auffalten und innen sind auch die Personen mit ihren Rollen beschrieben und eine kleine Illustration daneben und ihrem Charakterbild und so. Es ist nämlich auch wieder ein Pen and Paper Rollenspiel-Podcast. Ich empfehle hier gern in die zweite Staffel direkt reinzuhören, weil in der ersten Staffel sind noch so ein bisschen technische Nickeligkeiten, die einem ein bisschen das Hören schwerer machen können. Aber das soll hier unbedingt erwähnt sein. Allein schon, weil die so nett und so unglaublich unbekannt sind. Also auf die Gefahren, dass ich das komplett geträumt habe, aber habe ich dich nicht das letzte Mal gefragt, ob du auf den Comic-Salon gehst und du gemeint hast, das wäre nicht so deins? Hast du das spontan entschieden oder hast du mich belogen? Nee, ist voll meins. Ich wusste nur nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe. Ah ja, okay. Genau. Und den anderen, den ich empfehlen kann, und der geht jetzt in eine völlig andere Richtung, der ist mega produziert und fühlt sich eher an wie so eine Doku. Und der heißt Heavyweight, also wie Schwergewicht. Und ich habe bis jetzt nur zwei Folgen gehört und es sind so, ich sag mal, wie soll man es nennen, dokumentarische Aufarbeitung von Lebensgeschichten, was jetzt mega groß klingt, aber darum geht es gar nicht so. Es geht darum zum Beispiel, dass der Autor oder besser der Podcastmacher mit seinem Vater dessen Bruder besucht, die sich seit Jahren nicht mehr angeschaut haben oder miteinander gesprochen haben. Und da geht es auch ein bisschen sozusagen darum, wie ist diese Auseinandersetzung wieder und wie kam es dazu? Und eine andere Folge, die ich nicht spoilern werde, was passieren wird, aber da geht es darum, mit einem Freund von ihm, der so für sich das Gefühl hat, dass er immer nur den zweiten Platz erreicht hat, egal was er tut, der hat nämlich in seiner Jugend dem Musikkünstler Moby so ein CD-Set ausgeliehen, woraus er mega viele Hits gezogen hat. Also das Lied Honey oder wie heißt das, irgendwas Blues? Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber so, das sind zwei mega bekannte Stücke. Das sind Samples aus dieser CD-Collection, die er sich von dem ausgeliehen hat. Und Moby hat diese CDs noch und der will diese CDs zurück. Und die machen sich dann auf, fliegen dann wirklich dahin und haben einen Termin mit Moby. Und sie treffen auch RuPaul, um das nur so am Rande zu droppen. Wer ist das? RuPaul ist die bekannteste Drag-Queen der Welt und hat auch so eine Show, die heißt RuPaul's Drag Race. Mhm. Da geht es darum, wer die beste Drag-Queen ist. Okay. Und es ist so ein mega positiver Kerl bzw. Frau, je nachdem, ob in Rolle oder die Person RuPaul selbst. Und wie gesagt, Heavyweight unbedingt reinhören, ist sehr produziert, also sehr unlaberig, sage ich jetzt mal, aber sehr das Anhören wert, finde ich. Mehr Folgen habe ich noch nicht gehört. Ich bin bis jetzt sehr beeindruckt. Verrückt. Ja. Der einzige Podcast, den ich, oder ich glaube, ich habe das letzte Mal zwei Podcasts erwähnt. Einen davon in Australia von meinem geliebten isländischen Daxon. Du kannst auch nicht den gleichen Podcast jetzt machen. Nein, stopp. Ich muss davon abraten. Ich will ja gerade sagen, dass ich das letzte Mal gesagt habe, ich will den hören. Und ich habe ihn gehört und ich fand ihn scheiße. Also du ziehst deine Empfehlung zurück. Ich ziehe meine Empfehlung zurück. Oh, schade. Tatsächlich, was ich empfehlen kann, ist, und ich weiß nicht, ob ich es schon empfohlen habe, aber ich werde einfach nicht müde, es zu empfehlen, The Rewatchables. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, aber es ist schon lange her, glaube ich. Die schnappen sich immer einen Film, der aus ihrer Sicht quasi endlos wieder guckbar ist. Mm. Und dann haben sie diverse absurde Kategorien, quasi die sie verleihen, also Preise für den Film. Jetzt haben sie zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann, zum 25. Jubiläum von Jurassic Park eine Folge. Und das ist, glaube ich, ganz hervorragend, um einzusteigen. Und die geht über Jurassic Park? Ja, tatsächlich. Ah. Unglaublich übrigens, dass Jurassic Park schon 25 Jahre her ist, weil ich weiß noch, wie mein Freund, der Bernd, damals nicht rein durfte mit mir und meinem Paten, weil er nämlich erst 11 war und sie sehr strikt darauf geachtet haben, dass man 12 sein musste. Das ist echt scheiße, ich habe den wirklich im Kino gesehen. Ich habe den im Kino gesehen, weil ich 12 Jahre alt. Ich auch. Oh Mann. Oh Mann. 12 Jahre. 12 Jahre. Ja, 25 Jahre. Du bist jetzt doppelt so alt. Oh, also du hast quasi mehr als doppelt so viel Lebensjahre noch draufgekriegt, als du damals hattest. Also ich bin jetzt quasi dreimal so alt. Du bist jetzt dreimal so alt. Ich wollte es unnötig kompliziert ausdrücken. Okay, ich glaube, wir unterbrechen das an dieser Stelle hier. Und reden stattdessen lieber über Maurice Wilson. Der Maurice. Ich kenne auch Menschen, die Maurice heißen. Du hast ja uns versprochen, dass es um einen Maurice gehen wird. Stimmt, ich hatte den schon angeteasert. Ja. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass es jetzt auf jeden Fall so eine Feel-Good-Story wieder bei unserem anderen Maurice sein wird. Aber ich befürchte, es wird nicht nochmal so was Herzliches drin sein. Es wird anders, aber ich glaube, wir werden Parallelen erkennen. Also wenn ich mich wirklich auf irgendwie Leute so einschließen müsste, ich würde jetzt mal fast behaupten, Maurices, die aus England kommen, sind einfach faszinierende, coole Typen. Okay, ja. Er kommt auch aus England. Ja, Spoiler. Das ist die große Auflösung am Schluss, dass er aus England kommt. Die große Auflösung im ersten Satz. Mhm. Maurice Wilson wird am 21. April 1898 in Bradford im Norden Englands geboren. Naja, eigentlich wird er als Morris geboren, also M-O-R-R-I-S. Aber irgendwann wird er dann in Maurice umgetauft, genannt, wie auch ich weiß nicht, ob er offiziell umgetauft wird, aber alle nennen ihn Maurice. Er ist der dritte von vier Söhnen von Sarah Elizabeth und Mark Wilson, dem späteren Direktor einer Wollspinnerei. Folglich wird der kleine Maurice zwar in einer Arbeiterfamilie groß, aber keineswegs in ärmlichen Verhältnissen. Ist der Mr. Wilson die Vorlage für Mr. Wilson aus Dennis, The Menace? Nein. Ich dachte, okay. aus Castaway, dem Volleyball. Ist der der Volleyball? Er ist der Volleyball. Und er hat drei Söhne. In der Schule schlägt er sich mäßig, aber er ist sportlich und kommunikativ und findet überall schnell Anschluss. Außerdem ist er sehr sprachbegabt. Bereits in seiner Jugend spricht er fließend Französisch und Deutsch. Respekt. Und er interessiert sich für Geschichten aus fremden Ländern, vor allem aber über Abenteuer im Himalaya-Gebirge. Ich habe so das Gefühl, es geht in Richtung Bergsteiger. Wie viele Abenteuer gibt es denn im Himalaya-Gebirge 1898? Das Yeti. Ja, aber es ist was damals... Der Yeti? Nein, es war einfach irgendwas Absurdes dazu reingeschmissen. Ja, er ist ja jetzt schon in der Schule, also er ist ja jetzt schon mal mindestens, sind wir ja schon 1904, mindestens. Na, ich überlege jetzt nur gerade laut, weil, also Nepal, damals weiß ich nicht, ob das als Land existierte, aber das ist quasi was im Commonwealth angeschlossen war, oder? Nein. Nicht? Nein. Ja, okay, bin einfach nur irritiert, warum englisches Kind vom Himalaya schwärmt. Wir werden sehen, vielleicht. Wenn seine älteren Brüder Victor und Fred dem Vater in die Fabrik folgen, kommt Maurice der Erste Weltkrieg dazwischen. Im August 1914 erklärt Deutschland Großbritannien den Krieg und am 13. Mai 1916 tritt Maurice im Alter von 18 Jahren in die Armee ein. 59 Kilogramm, 173 Zentimeter, bereit an jedem Ort der Welt für das Königreich zu kämpfen. Ja, ein bisschen schlaksig und hoch, oder? Ziemlich dürr, ja. 59 Kilogramm ist irgendwie nix. 1,73 ist jetzt nicht so hoch. Aber die erste Parallele, außer dem Namen, gleich mal zu unserem Herrn Flitcroft, der war ja auch eher so Schlacks. Ja. Eher so ein Schlacks. Schon früh strebt Maurice eine Offizierslaufbahn an und so wird er im November 1917 als zweiter Leutnant des 5. Bataillons nach Frankreich verschifft. Er findet dort einen schrecklichen Grabenkrieg vor. Ich wollte gerade sagen, wie ist denn das Verhältnis zwischen England und Frankreich im Ersten Weltkrieg? Na, die kämpfen gegen die Deutschen. Genau, aber, ach so, er wurde ins Land, okay, ja, also jetzt, gegen Deutschland vorzugehen. Der Krieg ist auf dem Festland und, genau. Mhm. Er findet dort einen schrecklichen Grabenkrieg vor, der den jungen Maurice nachhaltig aus der Bahn werfen wird. Der Horror, das Elend, das Blut, all das hinterlässt tiefe Spuren in der Seele eines jungen Mannes. Aber er schlägt sich tapfer. In Ypern, da waren wir, glaube ich, auch schon mal in einem Ach. Echt? Ich glaube schon. Aha. War da nicht unsere englische Kampfsau, wie hieß er noch gleich? Der Adrian. Ah, Adrian de Ward. War der da nicht auch? Ich glaube schon. Jedenfalls steht er da im März 1918 an vorderster Front inmitten einer deutschen Offensive. Ein Zitat aus seiner Biografie. Der Winter 1917-1918 in den Gräben Flanderns war nass und kalt. Die Verpflegung miserabel, die Angst vor Granaten und Giftgasattacken allgegenwärtig. Die Moral der Truppe schlecht. Das letzte bisschen Leben in den Gräben schien in Dreck und Gestank und Verwesung zu versickern. Nur die schwarzen, fetten Ratten lebten nicht schlecht. Ich finde ja tatsächlich so als großen Strich unter all unsere Folgen, und jetzt sind wir ja schon bei der 21. Folge heute. Das musst du jetzt erklären, weil die Leute werden jetzt sagen, was? Aber das ist doch Nummer 20. Genau, aber wir haben ja mit der 0 angefangen, deswegen ist es ja jetzt die 21. Gemeinsame Nenner ziehen aus Krieg, wenn er nicht irgendwas Absurdes ist, ist immer furchtbar. Immer. Okay, jetzt habe ich gedacht, er holt jetzt Mods zur Erkenntnis aus. Nein, überhaupt nicht. Ich will ja eben sagen, dass aus all den Geschichten, die in völlig unterschiedlichste Richtungen gehen, sozusagen das so ein kleinste gemeinsame Nenner ist, der immer wieder vorkommt. Na gut, das Problem ist halt auch, dass die Geschichten, die lange Zeit vor diesen beiden Weltkriegen einfach in Europa passiert sind, nicht so gut dokumentiert sind wie die Geschichten, die halt in neueren Zeiten waren. Ja, klar. Und du hast dem Philipp jetzt völlig die Pointe versaut, weil eigentlich wollten wir heute offenbaren, dass wir in Wirklichkeit ein Antikriegspodcast sind. Also, Philipp, sorry, ich habe nichts gesagt. Krieg ist scheiße. Also, Krieg. Die Engländer werden in jenen Tagen immer weiter zurückgedrängt, die Deutschen rücken. Ich dachte, du machst jetzt wie bei Fallout War. War never changes. Unerbittlich vor. Es ist ja auch so. Also das habe ich gefühlt, habe ich so eine Passage in jeder zweiten Folge. Ja, das ist wirklich so, ja. Aber die Deutschen haben offensichtlich nicht mit dem Kampfeswillen eines Mannes gerechnet. In einer großen deutschen Offensive, in der um Maurice herum alle nur noch ums nackte Überleben kämpfen und rennen, hält er im Alleingang eine MG-Stellung, die andere längst aufgegeben haben. Wow. Die Stellungen in der Nähe sind längst gefallen, ebenso seine Kameraden. Der Beschuss kommt mittlerweile von allen Seiten. Aber Maurice hält seinen Posten. Und er hält ihn und er hält ihn, bis sich die Engländer sortieren und zum Gegenangriff ansetzen. Bis ihn endlich jemand von hinten packt und in Sicherheit zerrt. In der Begründung zu der Ehrenauszeichnung, die er später dafür erhält, klingt das so. Für außergewöhnliche Tapferkeit und Pflichterfüllung erhielt eine Stellung vor den Linien unter schwerem Bombardement und Feuer auf seinen beiden Flanken, nachdem die Maschinengewehre, die seine Flanken gesichert hatten, abgezogen worden waren. Es war weitgehend seinem Mut und seiner Entschlossenheit, die Stellung zu halten, zu verdanken, dass der feindliche Angriff aufgehalten wurde. Aber auch ein klein bisschen Wahnsinn, oder? Sowas. Wahnsinn, aber tatsächlich können die Deutschen an diesem Tag nicht mehr weiter vorrücken und er hat mehr oder weniger im Alleingang diesen einen deutschen Vormarsch gestoppt, weil er einfach seinen Posten gehalten hat. Okay. Das mal so. Klingt ein bisschen so nach Battlefield 1. Was für ein Typ halt so der ist, ja? Braucht man so ein bisschen vielleicht für die mentale Einordnung. Bei einer Patrouille im Juli wird Maurice von zwei Kugeln aus einem deutschen Maschinengewehr schwer verletzt. Eine trifft ihn in der Brust, die andere geht glatt durch seinen linken Arm. Die Kugel in der Brust kann relativ problemlos operativ entfernt werden. Zur Behandlung des Arms wird er über ein ganzes Jahr hinweg von Krankenhaus zu Krankenhaus weitergereicht und es bringt aber nichts. Er kann in der Folge seinen linken Arm nicht mehr in die Horizontale heben, also nur noch so ein bisschen anheben. Okay. Er verspürt eigentlich keine Kraft mehr in seinem Arm und er ist auch ganz berührungsempfindlich an dem Arm. Der linke? Der linke Arm. Aber er ist Rechtshänder? Er ist Rechtshänder. Okay. Aber trotzdem. Na, dann ist ja trotzdem nicht so scheiße. Dann ist ja nicht so schlimm. Aber es vergehen trotzdem Monate und wie gesagt fast ein Jahr, bis die Ärzte ihm wenigstens eine 20-prozentige Dauerbehinderung attestieren und ihn dann 1919 wieder zurück in den Krieg schicken wollen. Aber der ist ja zum Glück dann auch irgendwie vorbei. Also, gehen Sie nach Hause, ziehen Sie keine 4.000 Mark ein. Maurice ist jetzt ein gebrochener Mann. Also, vor allen Dingen körperlich, aber auch geistig. Also, du hast es jetzt so lapidar weggewischt, aber 1919 wollen sie ihn in den Krieg schicken, aber er ist vorbei. Also, sie haben ihn quasi wieder diensttauglich erklärt und er muss halt zum Militär wieder, weil der Krieg ist ja 1918 schon vorbei gewesen. Ja, genau. Also, er war jetzt dann 1919 wieder kriegsseitig. Okay, ich habe den Gag vielleicht schlecht verpackt, aber du hast ihn bemerkt. Ja, sehr schön. Danke. Vielen Dank. Pass auf. Er ist jetzt gebrochen. Also, er ist nicht mehr derselbe wie vor dem Krieg, klar. Zum einen ist er natürlich jetzt ein Kriegsinvalide und zum anderen hat ihn das auch ordentlich seelisch mitgenommen. Und die Tatsache, dass er jetzt dann im Nachgang auch von der Regierung zwar eine Auszeichnung für seine Leistung, aber keine Entschädigung für seine Kriegsverwundung erhält, macht für ihn jetzt so die Lage insgesamt auch nicht besser. Es wäre auch geil, wenn er ein Jahr im Koma gelegen wäre und die Ärzte ihn in den Krieg schicken und dann Edgy Badge ist schon lang vorbei. Oh Gott. Das wäre mal ein guter Film das eigentlich. Das wäre echt kein schön böse. Das wäre mal eine Story für so einen Rambo, für so einen Rambo-Film. Naja gut, aber tatsächlich ist ja, glaube ich, genau das Problem ja von Leuten, die so, wie heißt es im Englischen, so shell-shocked sind, die so ein, posttraumatisches Kriegserlebnis, psychisches Syndrom mit sich rumschleppen und nachts aufwachen und immer noch Angst vor irgendwelchen Bombardements haben. Genau. Für die das dann auch in dem Moment mega real ist. Ja, ja. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Also, Maurice geht jetzt wieder, Krieg ist vorbei, geht wieder zurück zu seinen Eltern in die Wollindustrie. Aber auch da ist jetzt so, dass die Rezession gerade diesen Industriezweig ziemlich hart trifft. Und insgesamt sind jetzt die Perspektiven für den mittlerweile 22-Jährigen nicht so rosig. Überhaupt ist auch seine Heimat relativ trostlos geworden. Also in Bradford sind fast alle 18- bis 25-Jährigen aus dem Stadtbild verschwunden. Und die wenigen, die noch da sind, die trotten wie Zombies durch die Straßen, schwer vom Krieg gezeichnet und eigentlich unfähig, überhaupt zurück in ein normales, ziviles Leben zu gehen. Seine Familie hat an sich eigentlich wenig vom Krieg gesehen und die freuen sich jetzt, dass er mehr oder weniger heil zurückgekehrt ist. Aber eigentlich hat keiner mehr Bock auf seine Kriegsgeschichten. Ja? Also sie wollen jetzt weitermachen, Krieg ist vorbei, Alltag, weiter geht's. Ja? Aber das ist jetzt genau der Sprung, den er nicht schafft. Also er kommt nicht so richtig aus dieser Nummer raus. Er trifft dann ein Mädchen, Beatrice, und das heitert ihn auch ein bisschen auf. Die heiraten 1922 sogar, aber das ist auch nichts, was ihn wirklich aus diesem Loch rausholt. Mhm. Ja? Also es holt ihn immer wieder ein. Und er stellt fest, er kann in seiner Heimat eigentlich so nicht weitermachen und er schlägt jetzt vor, nach Amerika auszuwandern und seine Frau dann nachzuholen, sobald er dort einen Fuß gefasst hat. Mhm. Ja, 1923 zieht er das dann durch. Also ist der Wunsch primär aus dem Wirtschaftlichen, weil Rezession, oder eher aus dem, hier erinnert mich alles an den Krieg und alles ist gleich, ich brauche mal einen neuen Input. Genau. Ich glaube eher Zweiteres, das Erstere ist nur so das Sahnehäubchen. So, genau, ja, also dass ja, halt die Stimmung ja dann im Land auch für andere scheiße ist und das heitert ihn jetzt dann auch nicht auf. Verstanden. Er geht jetzt nach Amerika und da verschwindet er erstmal so ein bisschen von der Bildfläche. Wir wissen heute nicht genau, was er in den Monaten nach Anfang 1923 so treibt. Also wir wissen, er war mal in New York, er war mal in San Francisco. Schlussendlich aber, und da wird es dann wieder etwas klarer, zieht er nach Neuseeland weiter. Ui, schön. Ganz schön rumgekommen. Da bin ich auch dabei. Da holt er tatsächlich dann auch seine Frau nach. Also nach Amerika hat er es nicht geschafft, sie irgendwie nachzuholen. Da hat er offensichtlich keinen Fuß gefasst. Er eröffnet ein Geschäft für Damenbekleidung und da holt er dann seine Frau. Also da liegt ja fast ein bisschen nahe, mit der Wollexpertise sowas zu machen. Aber wäre jetzt nicht das, was ich erwartet hätte. Also tatsächlich ist es ja auch eine der roten Fäden durch viele Episoden, wie viele in Australien landen. Und jetzt zum ersten Mal in Neuseeland, was ja direkt daneben ist. Und ich meine, das ist halt echt der Arsch der Welt. Ja, aber für Engländer ist es halt immer noch relativ naheliegend. Ist immer noch Commonwealth, immer noch gleiche Sprache. Aber es ist halt einmal komplett außenrum. Aber das ist halt so maximal weit weg von dem, vor dem du wegrennen willst, ohne dich dann in so ein unbekanntes Terrain mit neuer Sprache und anderer Mentalität und so weiter zu stürzen. Ja. So, ich frage mich halt, wie lange du da damals unterwegs warst. Für lange, aber das waren halt etablierte Routen auch nach Australien. Das war nicht so, wie wenn du nach Südamerika dich quasi mit der Machete durch irgendwie den Busch schlagen musstest, um irgendwo hinzukommen, sondern bist halt in ein Schiff gestiegen und dann warst ein paar Wochen später da. So. Muss ich immer an Gold Rush denken, das alte Sierra Adventure. Bei den, darf ich kurz was zu Neuseeland sagen? Gerne. Die in Neuseeland ist ja Rugby ein Nationalsport, wie in ganz vielen anderen Nationen der Welt. Kommt jetzt der Hacker? Nein, der Hacker ist aber auch sehr schön. Der rituelle Kriegstanz, den wir vorher und aufführen. Die, sehr, sehr wie geil. Heißen sie? Die All Blacks? Die All Blacks, ja. Die führen den immer auf, die Mannschaft. Super, unbedingt mal angucken auf YouTube. Ja, allgemein. Rugby ist ein schöner Sport, kann ich sehr empfehlen. Kommt, wenn WM ist, alle 4 Jahre kommt es auf Eurosport. Ich finde es so schön, aber wenn die sich beim Einwurf immer hochheben. Das, ja, das ist echt voll putzig. So putzig. Was? Wenn die einen Einwurf machen beim Rugby von der Seitenlinie, dann stehen ja immer die Teams gegenüber und dann der den Ball fangen soll, der wird dann immer von seinen Teamkameraden hochgehoben. Das ist so schön. Ah, okay. Das vor allen Dingen auch für Freunde, also American Football hat ja einen unglaublichen Hype die letzten Jahre und ich empfehle auch tatsächlich jedem, der American Football mag, mal beim Rugby reinzuschauen, weil das tatsächlich viele der Probleme des American Football aufnimmt und besser macht, wie zum Beispiel die unzähligen Commercial Breaks, die es beim American Football gibt. Aber sind die ein Problem oder sind die ein Feature? Aus meiner Sicht, naja, gut, ich meine, Rugby, American Football ist halt so das Rasenschach, ja. Also da geht es halt um die Strategie und gar nicht so sehr um die Gewalt und die Technik und das Rennen und auch, ja, aber der sportliche Aspekt ist nicht so wichtig wie die Gesamtstrategie und Rugby ist halt mehr aufs Maul. Das ist halt, keine Ahnung, wie Schach und das andere ist Mensch, ärgere dich nicht so ungefähr. Ja. Es gibt eine Statistik, wie viel wirkliches Gameplay quasi bei einer durchschnittlichen Partie American Football ist und es sind irgendwie 6 Minuten oder so. Es ist unfassbar wenig, wenn du das zusammenschneidest. Und ganz kurz Disclaimer, ich liebe American Football, ich liebe auch Rugby, also das ist nicht, weil ich das eine nicht mag. Aber um kurz auf die All Blacks, fantastisch Philipp, dass du es weißt, zurückzukommen, da haben neulich 3 Brüder gleichzeitig gespielt. Ach was. Und das ist halt wirklich bemerkenswert, weil, also, wenn du dir die deutsche Fußballnationalmannschaft anschaust, kannst du das Ganze mal 20.000 nehmen und dann hast du ungefähr das, was die All Blacks für Neuseeland bedeuten, weil das ist denen ihr ganzer Stolz. Okay. Was glaubst du, wie unglaublich stolz diese Mutter und dieser Vater sind, dass halt einfach mal drei Brüder gleichzeitig in der National 11 ist es ja nicht, aber bei den All Blacks spielt. Das ist doch der Hammer, oder? Wie viele Bewohner, Einwohner hat Neuseeland so? 1 Million oder was? 2 Millionen? Es hat also unglaublich wenig. Dann ist es schon auch wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden jetzt gerade. Na gut, okay, aber bitte. Neuseeland ist ein gutes Stichwort, ja. Da sind gerade Maurice und seine Frau Beatrice. Es dauert aber nicht lange, bis die beiden sich scheiden lassen, weil ich weiß gar nicht, wer von beiden, aber einer hat eine Affäre. 1927 heiratet Maurice erneut eine Einheimische aus Tasmanien diesmal. Und mit der eröffnet er dann einen Frisiersalon in Wellington. Das hat jetzt wirklich gerade was so von so einem Loriot-Sketch. Naja, also ich glaube... Damenboutique. Ja, genau. Ich glaube, das zeigt einfach nur ein bisschen, dass er so rastlos ist einfach. Ja, ja. Also er kann sich nicht niederlassen. Irgendwie, es wühlt in ihm. Ja. Und auch da, er ist immer noch nicht glücklich. Wie es so schön in dem Song heißt, I'm a Wanderer. Ja, das trifft gut, weil schon 4 Jahre später reist er zurück nach England. Wo er von seiner zweiten Ehe überhaupt niemandem irgendwas erzählt. Und die wird auch niemals offiziell geschieden. Also er bleibt verheiratet, aber ich glaube nicht, dass er seine Frau noch jemals wieder sieht nach diesem Tag. Okay. In Bradford ist es aber genauso. Also es ist auch nicht auszuhalten. Ja? Er ist jetzt wieder in dem alten Sumpf. Und dann Frage, ist seine Frau da jetzt dabei, wenn er wieder nach England? Nein, die bleibt in Tasmanien. Okay. Ja, das sagte ich ja eben. Also die sehen sich nie mehr. Von der Ehe ist nicht mehr die Rede. Die wird aber auch nicht geschieden. Der auch noch? Ja, okay, jetzt die erste. Mhm. Das ist eine gute Frage, was aus der ersten geworden ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ob die in Neuseeland geblieben ist oder wieder zurück, das weiß ich nicht. Aber in Bradford ist für ihn jetzt trotzdem auch alles beim Alten und dementsprechend hält es ihn da nicht. Also er versucht es mit London, wo er dann auch ganz schnell Anschluss tatsächlich findet und Freunde. Er lernt einen Herrn namens Leonard Evans kennen, viel wichtiger aber noch seine Frau Enid. Und die drei werden eigentlich relativ schnell so unzertrennlich, so richtig dicke Freunde. Und ja, mit dicke Freunde meine ich, dass Maurice sich ziemlich schnell in Enid verguckt und da zumindest auch so ein bisschen Signale, sag ich mal, auch zurückkommen. Hui. Also ohne, dass da jetzt direkt irgendwas passiert, aber sie flirten zumindest, ja. Aber das ist jetzt erstmal ein ganz dickes Trio, ja. Aber auch das rettet ihn nicht, ja. Also das bekommt ihm einfach nicht. In London, er wird krank, er ist ausgezehrt, er leidet an Appetitlosigkeit und irgendwann fängt er auch noch an zu husten. Ich habe, also spätestens jetzt wird er auch klar, du hast am Anfang, hast du gemeint, als er diese Stellung allein gehalten hat, dass jetzt klar wird, was für ein Typ das ist. Und ich glaube, der Philipp und ich hatten beide eher die gleiche Vermutung, dass er eher so der Dümmliche ist, der sich da nicht viel Gedanken macht. Vielleicht interpretiere ich bei dir zu viel rein, dass du dir das gedacht hast, aber zumindest ging es bei mir so. Aber das scheint ja nicht so. Also er ist ja auf jeden Fall schon jemand, der denkt. Also er ist jetzt damals dann eher mutig gewesen, als dass er dumm und die Situation nicht erkannt hat. Du meinst, weil die Dummen einfach glücklich sind und sich ihrem Schicksal fügen? Und es scheint ja nicht so, dass er jetzt niemand ist, der nicht mehr denkt und dergleichen, sondern... ich muss gestehen, ich hatte eher gedacht, dass der jemand ist, der dann... Oder das heißt ja gar nicht, dass er das sein muss, sondern dass... ihm die Situation so umgeschlagen hat, mit diesem ich bleibe jetzt an der MG stehen, dass er davon einfach sozusagen so ein Trauma davon getragen hat, das ihn jetzt die ganze Zeit mit durchbegleitet. Ich habe halt, so hab halt so einen Forrest Gump vor Augen gehabt. Weil der Forrest macht sich auch keine Gedanken dann später. Und für mich war es eher, dass er sozusagen zu dem geworden ist, was er ist, weil er da in dieser Situation nicht anders konnte, als da zu bleiben und seitdem das mit sich rumdreht. Ja, bist du offensichtlich eher näher an der Wahrheit. Wer weiß. Weiß nicht. Also ich finde beide noch spannend. Zeit. Merkt euch eure Einschätzung und hinterfragt sie gerne dann in einer halben Stunde nochmal. Mhm. Können wir noch heute drüber reden. Aber auf der anderen Seite, man muss auch sagen, ein ganz schönes Socializer, neues Land, Anschluss finden, auch einen Partner zu finden und auch einen Laden zu eröffnen, der jetzt nicht total spezialisiert ist, sondern eher so ein Kundengeschäft ist, wie eben so ein Frisiersalon. Ja. Aber jetzt nimmt sein Leben dann, glaube ich, nicht zum ersten Mal, aber sagen wir mal zum zweiten Mal jetzt eine richtige Kurve. So, denn jetzt, ich habe es gerade angedeutet, er hustet, ist natürlich klar, Husten. Tuberkulose? Tuberkulose. Ah. Tuberkulose. Einfache Diagnose. Er hat jetzt ja hier zwei neue Freunde in London, die kümmern sich auch rührend um ihn, aber das heilt ihn natürlich auch nicht alleine. Mhm. Und er macht dann auch wieder so ein paar Ärzte durch und landet dann bei einem, ich habe jetzt hier stehen, Quacksalber. Ja? Das ist jetzt meine Einschätzung, ja, lasst euch davon nicht zu sehr in die Irre führen. Aber er landet bei einem, der ihm rät, Tuberkulose hauptsächlich mit Fasten und Beten zu bekämpfen. Und er hört dann auch darauf, er gibt das Rauchen auf, das Trinken auf. Das ist ja schon mal nicht blöd. Eine ganze Weile isst er nur Obst und dann stellt er seine Ernährung komplett um. Also er trinkt nur noch Wasser, klares Wasser. Und also noch und Nahrung? Nein, nee, ausschließlich. Also wirklich Fasten. Nur okay. Noch Wasser. Wirklich okay. So, langsames Reduzieren und dann Fasten, dazu Meditation und Bibel lesen. Okay. Und es geht 35 Tage. Mhm. Und am Ende schwebt er, glaube ich, auch so ein bisschen zwischen Leben und Tod. Also ich mag mir über seinen Geisteszustand gar keinen Urteil erlauben in der Zeit, aber körperlich kann das ja auch nur nicht lang gut gehen. Ne? Nicht lang gut gehen. Und er ist jetzt auch keiner, der so proper ist, dass man sagt, da zehrt der lang von. Nee, aber es tut ihm tatsächlich gut. Ja? Also er merkt, dass er zwar irgendwie kraftlos und dürr und so weiter ist, aber dass es ihn, dass tatsächlich irgendwie eine Heilung in irgendeiner Form einsetzt. Also dass er seine Krankheit damit irgendwie in den Griff kriegt. Und er beschließt einfach irgendwann seine Wiedergeburt im Geist und im Fleisch. So, das formuliert er auch so und erklärt sich selber für geheilt. So, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt bin ich geheilt. Seine körperlichen Gebrechen sind jetzt nahezu verschwunden, also sein gelähmter Arm natürlich nicht. Aber das Husten hat aufgehört, er fühlt sich besser, er ist halt jetzt kraftlos und dürr. Wie gesagt, geistig, glaube ich, schwebt er irgendwo, ich weiß nicht wo, in Parallelwelten. Aber es geht körperlich mit ihm auf jeden Fall aufwärts. Ich glaube ja tatsächlich für körperliche Leiden, dass das, was ihm da passiert ist, eigentlich die beste Strategie für eine Heilung wäre, wenn du einfach selbst mega dran glaubst, dass es dir jetzt besser geht, weil du bei vielen Dingen, also beispielsweise bei Rückenschmerzen, wenn du sagst, oh, ich habe Rückenschmerzen, dann hältst du dich noch krummer, merkst noch mehr drauf, dass du Rückenschmerzen hast und verkrampfst noch mehr. Und das ist ja auch der Trick sozusagen, warum das da oft, und Achtung, kein Medizin-Podcast, vielleicht wird mir gleich belehrt, sozusagen ein Schmerzmedikament vom Arzt verabreicht wird, damit du wieder einen normalen Gang hast und deinen Rücken normal hältst, damit die Verspannung weggeht. Aber, also ich meine, in einer Folge, an die ich nie wieder denken möchte, ich weiß nicht, haben wir ja schon die Nachteile von Tuberkulose ausgiebig besprochen. Ja, ja. Und damals wurde ja auch ziemlich deutlich, dass man halt relativ chancenlos ist bei so einer Tuberkulose. Das wundert mich jetzt schon, wenn du sagst, dass er quasi eine deutliche Heilung da vonstatten gegangen ist. Ja. Du kannst ja jetzt auch mal ganz andersrum sagen, der hat geheilt, Entschuldigung, der hat gefastet und auf der anderen Seite hast du so einen Krankheitsverlauf, vielleicht so als so ein aufgemalter Graph, wenn du dir vorstellst. Und vielleicht korrelieren die einfach überhaupt nicht. Und es ist nur Zufall, dass er nach so und so vielen Tagen jetzt sagt so, naja, irgendwie keine Nahrung mehr zu sich genommen, hat einfach irgendwann, sagt der Körper ja auch, Notprogramm, jetzt schicke ich auch mal ein paar Glückshormone auf die Reise, dass er dann sagt, oh, jetzt geht es mir eigentlich besser. Und das korreliert einfach zufällig mit dem Krankheitsverlauf in der Phase, wo es ihm besser geht. Ich traue dem Jürgen aber auch eiskalt zu, dass er jetzt sagt, und dann starb er am nächsten Tag und jetzt geht's weiter mit den anderen beiden. Interessanter Punkt. Schön. Nein, also ich möchte dazu Folgendes noch hinzufügen, denn ich kann dir nicht genau sagen, es ist in den Aufzeichnungen nicht so wahnsinnig viel über diesen Krankheitsverlauf drin. Zum einen kann sein, dass einfach die Diagnose schon vielleicht unnötig harsch war, dass es vielleicht gar nicht wirklich Tuberkulose war. Oder dass das wäre meine nächste Frage Symptome gewesen. Hatte. Oder es kann auch sein, dass er einfach dann von einer eher schlimmeren Phase dann vielleicht in eine bessere Phase übergegangen ist und dann einfach beschlossen hat, so, es ist jetzt, ich bin jetzt geheilt und er hat einfach dann nie mehr drüber geredet und deswegen taucht es dann in den Aufzeichnungen nicht auf. Okay. Ich kann es dir nicht komplett zweifelsfrei beantworten. Und jetzt müsste man natürlich auch einen Mediziner fragen oder eine Medizinerin, ob denn Tuberkulose irgendwie in manchen Fällen auch von selbst, blöd gesagt, wieder weggeht. Ja, das weiß ich eben nicht so genau. Da zweifle ich dran, aber ich habe am ehesten dann eigentlich die Diagnose in Verdacht an der Stelle. Also es ist in der Biografie später nicht mehr die Rede davon. Mhm. Okay. Und auch das, merkt euch das kurz, wir reden dann vielleicht da nochmal, oder wir könnten da nochmal drüber reden. Gibt sicherlich noch interessante Ansatzpunkte, da nochmal drauf zurückzukommen. Wichtig ist, er hat sich jetzt spirituell quasi für gesund erklärt, ja, auf einem sehr spirituellen Weg. Und er will auch jetzt dann nicht wieder zurück in sein altes Leben und alte Muster, sondern er geht jetzt in den Schwarzwald und beschließt dort weiter zu fasten. In den Schwarzwald. In den Schwarzwald, ja. In Deutschland in den Schwarzwald. In den Black Forest, ja, nach good old Germany. Warum okay. auch nicht? Jetzt klingt das Ganze, als würde er ein verrückter Anführer einer absurden Religion werden. Nein, aber also er möchte da seine Heilung fortsetzen. Also ja, klar. Da ist wohl auch so ein bisschen Kur-Gegend. Ja. Also er möchte da jetzt weiter fasten. Und er betreibt es dann so weit, bis er schlussendlich da im Schwarzwald hockt und eine Vision hat. Ja? Er liest in einer Zeitschrift über eine gescheiterte Everest-Expedition im Jahr 1924, bei der zwei berühmte englische Bergsteiger ums Leben gekommen sind. Mallory und Irvine, also die sind einfach verschwunden. Und ganz plötzlich weiß er, was er jetzt mit seinem Leben anzufangen hat. Bergsteigen. Er wird der erste Mensch sein, der den Everest besteigt. Okay. Was man da so macht, wenn man gerade von Tuberkulose... Ja, völlig abgemagert. Ja. Tuberkulose, naja, geht schon wieder. Jetzt bergsteigen, das wär's eigentlich. Ja, aber nicht einfach nur bergsteigen. Also ich meine, den Everest. Und wir sind, sind in der Zeit vor Sauerstoff, vor vernünftig transportablem Sauerstoff, vermute ich, oder? Na, das gibt's. Oder geht es schon vernünftig? Ja, das gibt's, aber wir sind irgendwie in den 1930er Jahren. Also da gibt's einfach noch nicht viele, die auf den Everest Mein guter Freund, der Gigi, ist sowohl auf dem Everest als auch am Kilimandscharo schon gewesen. Auf dem Gipfel? Also so weit, wie du hochkommst. Anscheinend. Everest shit. Kann er nicht sein. Das hättest du mir schon mal erzählt. Da muss er ja wirklich bergsteigen. Er ist so weit hoch, wie er ohne richtiges Spezialequipment muss, was schon hoch genug ist, auf dieses Basislager oder sonst wie hoch. Ja. Genau. So. Also ich hatte einen Arbeitskollegen, der schon auf dem Gipfel des Everest stand. Wow. Genau, aber ganz kurz, auf diesem, da wo er jetzt war, halt auf diesem Basislager oder sonst wie, da ist auf jeden Fall schon deutlich, dass die Sauerstoff Gehalt der Luft halt wahnsinnig gering ist. Ich weiß nicht, ob du nachher drauf eingehst, auf welche Probleme man da so stößt. Auf das eine oder andere. Auf das eine oder andere. Und der Gigi, mit dem war ich auch in Kanada zum Beispiel und bin da die Berge hoch, die nicht so besonders hoch waren. Und der Gigi hatte damals, ich habe immer gesagt, ich habe eine Kondition und er hat irgendwas anderes. Das heißt, der rennt da hoch wie ein Wiesel. Was dazu geführt hat, als er mit seinem Bruder dann auf diesem Basislager war, und die Luft so dünn war, ist dann unglaublich anstrengend für Ungeübte, weil du halt, keine Ahnung, du keuchst halt wie sonst jemand. Und während der Gigi dann quasi seinen Bruder der war auf allen Vieren und ist vorangekreucht, die letzten Meter in Zeitlupe und Schneckentempo, und der Gigi ist halt pfeifend und hat Fotos geschossen im 2-Sekunden-Takt von baumlosen Szenarien. Und als er wiederkam und eine Diashow gemacht hat bei uns daheim, hat er wirklich ungelogen halt einfach mal 500 Bilder von einer baumlosen Landschaft gezeigt, weil das waren ja die ganzen Fotos, die er in der Zeit geschossen hat. Habe ich dann irgendwann machen, 800 ein Bild, habe ich gesagt, Gigi, willst du mich verarschen? Ja. Und, wie kann er 800 Fotos zeigen, wenn er nur 500 hat? Echt, ein valider Grund. Ja, nee, keine Ahnung, aber halt eine absurde Anzahl. Und deswegen bin ich jetzt extrem gespannt, was du sagst, weil der war, wie gesagt, nicht ganz oben und ich weiß, was das für Strapazen schon ist für Menschen. Und wenn er da ein bisschen war und er kommt dann wieder, dann hat er jetzt eine Kondition, weil dann ist er irgendwie an die Höhenluft gewohnt und wenn er hier zurückkommt, hat er einfach so mega viel Sauerstoff, wenn er nur einmal einatmet. Also eins nach dem anderen. Wir haben den Mount Everest, den Chomulunga, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Muttergöttin der Erde, der Berg, über den kein Vogel fliegen kann. Und also er hat ganz viele Namen. Das ist ja fast schon poetisch, bei dem drüberfliegen, das gefällt mir. Er hat ganz viele Namen, der Berg. Für Wilson ist das jetzt der Beginn eines neuen Lebens. Ja, er fühlt sich plötzlich wieder fit, er fühlt sich gesund, er ist voller Energie und voller Tatendrang. Und klar, seine Freunde halten ihn für wahnsinnig. Was vielleicht auch stimmt. Ach was. Aber sie stehen hinter ihm und seinem Plan, nach Tibet zu fliegen, obwohl er keine Flugerfahrung hat, den Everest zu besteigen, obwohl er noch nie auf einem Berg war. Er will selber fliegen nach Tibet? Ja. Ach. Auch das Gott. Und auf die Bedenken seiner Freunde antwortet er: Große Ideen klingen für die meisten Menschen doch immer erst einmal verrückt, oder? Was richtig ist. Ja. Was durchaus der gefällt ist. Mir eigentlich, ganz guter Satz. Jetzt möchte ich mal ganz kurz ausholen, warum Expeditionen zum Everest in der Zeit relativ tricky sind. Ja? Und das sind jetzt gar nicht mal die alpinistischen Schwierigkeiten, über die werden wir dann noch sprechen. Was heißt denn Alpinist? Naja, den Berg betreffend, ja, so bergsteigerisch. Mhm. Okay. Denn bis du da überhaupt hinkommst, musst du schon mal ein paar Hürden nehmen, ja. Everest-Besteigungen bzw. Besteigungsversuche, damals gab es ja noch keine komplette Besteigung, sind in erster Linie mal logistische Herausforderungen. Ja, solche Expeditionen waren und sind teilweise auch heute noch absolute Mammutprojekte. Ein Beispiel. Für die erfolgreiche Besteigung im Jahr 1953, wir erinnern uns, ja, waren neben dem eigentlichen Expeditionsteam 350 Sherpas im Einsatz. 350? Die 13 Tonnen Ausrüstung an den Fuß des Everest und dann teilweise auch noch ein ganzes Stück den Berg hinaufschleppen mussten. Was kann man denn, wow, 13 Tonnen Ausrüstung, also ich meine, für 350 Mann Zelte ist natürlich schon einiges. Lebensmittel, aber ist es nicht irgendwie self-fulfilling? Wenn ich gar nicht so viele Leute habe, brauche ich nicht so viel Ausrüstung? Ja, aber also die Engländer, die ja damals dieses Spiel ziemlich dominiert haben, anfangs, die sind da halt teilweise auch mit gekochtem Hummer und sonst was den Berg hoch. Da stellt sich halt jetzt dann schon die Frage, wie viel man wirklich braucht. Genau. Ja. Und das ist aber ein sehr guter Punkt, weil da werden wir auch gleich noch drauf kommen. Maurice verfolgt einen anderen Ansatz, ja. Er keep it simple. Er möchte das alleine machen. Also Guerilla-Taktik. Er sieht das auch als das größte Problem, warum die gescheitert sind halt bis dahin. Ich meine, es gab noch nicht so wahnsinnig viele zu der Zeit. Ich glaube 3. Die sind aber gescheitert und die waren aber alles 3 diese logistischen Großexpeditionen. Ja, und deswegen musste es quasi scheitern. Ah, okay. Es gibt aber noch eine andere Herausforderung und die ist fast noch größer, fast noch schwieriger. Der Weg aus dem Süden, jetzt weiß ich nicht genau, ob ihr das geografisch vor Augen habt, aber der Weg aus dem Süden über Nepal, der ist in jener Zeit politisch quasi undenkbar. Ah. Ja, also du kommst überhaupt nicht durch Nepal. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du kannst auch von Norden, also der Everest steht ziemlich genau auf der Grenze. Du kannst quasi von Süden könntest du über Nepal den Everest hoch und im Norden nach Tibet absteigen oder andersrum, theoretisch. Mhm. Auch Tibet ist saumäßig schwer, da eine Erlaubnis der Regierung zu bekommen. Tibet hat vor allem Angst um seine Unabhängigkeit. Mhm. Ja, also die wollen keinen ins Land lassen, vor allem keine Flugzeuge, denn wenn da jemand drüber fliegt und fotografiert oder vielleicht kartografiert, dann kann es nicht mehr lang dauern, bis Panzer kommen und man sieht eigentlich auch an den Ländern außenrum, Indien und so weiter, ja, was so eine Kolonialmacht wie England da halt irgendwie macht. Und die haben halt wahnsinnig Angst, dass ihnen ähnliches Schicksal droht. Interessant ist, dass selbst heute die politische Lage in Tibet ziemlich umstritten ist. Also die haben 1913 ihre Unabhängigkeit erklärt und sind dann irgendwann in den 50ern mal von den Chinesen befreit worden, mit Anführungsstrichen. Also es steht jetzt mehr oder weniger unter chinesischer Herrschaft. Es ist aber noch immer nicht komplett geklärt alles. Also es gibt Länder, die diesen Status anerkennen, es gibt Länder, die diesen Status nicht anerkennen. Das ist ziemlich diffus, auch heute noch. Das ist ja auch der spirituelle Führer, der Dalai Lama, den ja jeder kennt, der ist ja im Exil letztendlich, ja, der ist ja flüchtig. Hängt sicherlich auch damit zusammen. Also die Tibeter haben saumäßig Angst vor irgendeiner Kolonialmacht und es ist nicht nur England, ich meine, da ist auch Russland und China und sonst wer da noch außenrum, ja, und die Angst ist auch absolut nicht unberechtigt. Und diese Expeditionen, die vorher da im Land waren, das waren schon Ausnahmen. Und es gibt 1933, also in dem Jahr, in dem Maurice auch aufbrechen will, gibt es nochmal 2 Ausnahmen. Also es gibt zum einen startet kurz vorher noch eine Bergexpedition. Und zum ersten Mal dürfen tatsächlich auch englische Flugzeuge ins Land, um Fotos von dem Berg zu schießen. Ui. Und die schießen natürlich auch nur Fotos von dem Berg, weil ich meine, die Tibeter, die klingen zwar jetzt paranoid an der Stelle, aber natürlich ist es auch genau Englands Plan, dann da irgendwie sich mal ein genaues Bild zu verschaffen und am liebsten würden sie natürlich das Land kartografieren und dann zum Commonwealth hinzufügen. Wie groß ist denn Tibet eigentlich? Also das ist ein typischer Fall von, man weiß halt, dass es so viel kleiner ist als China, wo es dranhängt, aber vielleicht ist es so groß wie Bayern, vielleicht so groß wie Deutschland. Boah, jetzt habe ich mich auf echt viele Fragen vorbereitet, aber wie beschreibt man jetzt eine Größe von einem Land? Also es ist nicht so Quadratmeter. Es ist halt nicht besiedelt, aber ich glaube, so klein, wie man denken möchte, ist es gar nicht. Es ist nicht so mega klein, aber es ist natürlich, ich meine, da ist im Süden oder im Südosten kommt dann Indien, das ist relativ groß und im Norden ist China und so, das ist wahnsinnig groß. Da dagegen wirkt es natürlich schon ziemlich klein. Ja. Ja. Es gibt da auch noch kleinere Länder in der Nähe. Sikkim, glaube ich, zum Beispiel, ist da noch so dazwischen so reingequetscht. Das habe ich in meinem ganzen Leben gehört. Sikkim? Ja, so ein ganz Mini-Land dann noch. Kennst du Sikkim, Philipp? Sagt mir gar nichts. Ich glaube, der Jürgen hat ein Land erfunden. Ja, ich glaube auch. Merkt euch, es kommt später nochmal. Ich frage später ab. Also. Hälfte Rausch, Klassenarbeit. Den Everest zu besteigen ist schwierig, weil man Einreisegenehmigungen braucht und das zieht im schlimmsten Fall halt diplomatische Auseinandersetzungen natürlich mit Tibet, aber unter Umständen auch mit Russland, China und sonst wem noch nach sich. Ja. Und jetzt noch ganz kurz, dass ihr das historisch einordnen könnt, ich habe es gerade schon angedeutet, in den frühen 1920ern gab es 3 Expeditionen zu Mount Everest. 1921 die erste, die aber nur das Ziel hatte, das Gebiet mal zu kartografieren, zu vermessen, zu gucken, wo könnte man theoretisch überhaupt auf diesen Berg hoch. Erstmal eine vernünftige Idee. gar nicht so doof, also ja. Halt nicht einfach so, ja, wir haben den Berg gesehen, hoch, was kostet es, was es wolle, genau. Ein Jahr später gab es einen ersten Gipfelbesteigungsversuch und 1924 gab es einen zweiten. 23, der ist ausgefallen aus irgendeinem Grund. Ich wollte gerade sagen, was ist mit den Leuten passiert? Kamen die wieder runter und es wurde abgebrochen oder alle eher verunglückt? Beim ersten Jahr und beim zweiten waren es die gleichen Leute und die kamen dann nicht mehr runter. Das waren dieser Mallory und der Irvine. Die sind verschollen und ich möchte euch jetzt nicht zu viel spoilern. Später wieder aufgetaucht. Es gab dann 1933, also dann gab es lange Zeit keine Einreisegenehmigungen mehr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ich glaube, 1933 war dann Rutledge dann wieder eine Expedition. Da weiß ich jetzt gar nicht, der hat es, glaube ich, auch überlebt, aber der hat es dann abgebrochen. Also es wurde halt sau oft wegen dem Wetter dann abgebrochen einfach. Ja, weil du da sehr, sehr, Glücksspiel tatsächlich, sehr, ja, sehr abhängig davon bist, dass die Witterung wirklich perfekt ist, ja, wirklich optimal. Was auffällt, ist, dass diese Unternehmungen in der Zeit alle von England aus organisiert wurden und jetzt einerseits staatlich gefördert wurden, aber dahinter steckten eigentlich die Royal Geographical Society und der englische Alpine Club und die haben das wirklich militärisch organisiert. Also ja, das waren starke Hierarchien, da wurde wahnsinnig viel Material bewegt, das war streng nach Plan mit Vorschriften und so weiter. Ja, wie das, man sich vorstellt. Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder ähnlich wie bei unserem Herrn Flitcroft, dass die royale Korinthenkacker dann sich denken, wie kann er es wagen alleine? Aber hallo. Ich wollte gerade sagen, brauchen wir uns aber gar nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen hier als preußische Nachfolgenation. Von daher, so mit der Genauigkeit, German Engineering und so, ich glaube, das sind wir auch nicht so schlecht mit dabei. Ja, was das angeht, ja, aber diese Alteingesessenheit und dieser Clubdenken, das ist schon nochmal eigen. Und da triffst du genau den richtigen Punkt. Ja. Gerade auch in der Zeit natürlich. Und man muss es aber noch größer sehen, ja. Also England wollte in der Zeit unbedingt als Erster auf diesem scheiß Berg stehen, weil sie kurz vorher das Rennen um den Nordpol an Amerika verloren haben und das Rennen um den Südpol an Norwegen, also einmal Peary, den Nordpol, den kennt man jetzt nicht so, aber Amundsen, der den Südpol, den Scott ganz knapp geschlagen hat. Und jetzt wollen sie wenigstens den dritten Pol, also es wird immer als dritter Pol dann. Da wollen sie jetzt die Ersten sein. Ja? Aber eine kurze Frage, ist der K2 nicht tatsächlich höher? Und nee. Das hat man aber erst viel später gemerkt, oder was ist mit dem K2? Warum ist der so bekannt? Der ist halt auch hoch auf irgendeinem anderen Kontinent. Also es gibt ja diesen... Oder ist der komplizierter zu klettern oder so? Oder? Es gibt ja diesen Siebener Reigen, dass man halt auf jedem Kontinent den höchsten Berg irgendwie bezwingt. So, das ist ja so ein Ding unter Alpinisten. Vielleicht hat es damit irgendwie... Also auf K2 bin ich jetzt nicht vorbereitet. Okay, nein, kein Problem. Aber ich habe so das Gefühl, das Bergsteigen gibt noch viel her so an Geschichten. Also jetzt habe ich euch mal so das große Ganze so geografisch, politisch, historisch erklärt. Wilson hat da so eine ganz eigene Sicht auf diese Dinge und er schreibt in sein Tagebuch: Was ist der Nutzen von Großexpeditionen mit 300 und mehr Trägern und vielen Bergsteigern, wenn die Notwendigkeiten für die Aufgabe eigentlich nur ein Zelt, ein Schlafsack, warme Kleidung und Lebensmittel sind? Extrem warme Kleidung. Im April 1933 verkündet er also öffentlich: Ich fliege allein zu Mount Everest und besteige ihn. Ganz allein. Naja, werden wir jetzt noch sehen, aber mehr oder weniger allein. Okay. Die Presse dreht natürlich durch. Was für eine schöne Geschichte, ja. Die Experten rümpfen die Nase, allen voran die Royal Society of Bergsteiging, wir hatten es ja gerade schon. Bergsteiging. Die den Mount Everest quasi als ihren Privathügel betrachtet. Ja, ja. Die sind mega pikiert, dass jemand ihre groß angelegten Expeditionen jetzt lächerlich machen will und den Berg alleine bezwingen, ja. Die Experten halten schon allein die Landung an den Hängen des Mount Everest für unmöglich, ja. Gerade für jemanden. PS, ich kann nicht fliegen, aber Flieger genau. Noch selber. Mega absurd. Genau, sie behaupten, der Wilson, der hat ja noch nicht mal ein Foto von dem Berg gesehen und so weiter. Aber ist natürlich Quatsch. Wilson hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat alles gelesen, was es zu lesen gibt. Er hat die Luftaufnahmen studiert, die ja da gerade gemacht wurden. Er hat die Karten analysiert. Er weiß, dass er am Berg nicht landen kann. Ja, so clever ist er schon. Stattdessen will er von Indien nach Nepal fliegen und dort in 4000 Metern Höhe landen. Und dann eben den Rest zu Fuß gehen. Aber ich habe es angedeutet, er kann gar nicht fliegen. Das ist durchaus ein Problem. Jetzt geht er zur VHS. Ja, also erstmal macht er Fallschirmtraining. Oder ich gehe zum Postsportverein Nürnberg. Da kann man nämlich tatsächlich einen Segelschein machen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dahin segeln wird auch also schwer, glaube ich. Also wir haben tatsächlich in dem Nachbarort bei mir gibt es einen Segelflughafen. So, da könnte man, glaube ich, auch tatsächlich sowas machen. Die haben einmal im Jahr Fliegerfest. Das muss total schön sein. Ich habe es noch nie geschafft. Aber jetzt, Wilson fängt erstmal mit Fallschirm an. Ja? Ist ja auch keine dumme Idee. Ich glaube, da geht es ein bisschen so um die Nerven zu beruhigen. Ja? Mal so ein bisschen in die Luft zu kommen zumindest und aus der Luft wieder runterzufallen. Als nächstes kauft er sich einen gebrauchten offenen Doppeldecker, den er dann Everest nennt. Also zu Deutsch etwa ewiger Kampf. Mm. Und dann marschiert er damit zum London Aeroplane Club und nimmt Flugstunden. Aber meine Frage, wo hat er die Kohle her? Das ist tatsächlich auch was, was ich gerade fragen wollte. Die Frage, die ist mir auch im Kopf rumgeschwirrt. Geerbt, aber oder? Ich glaube, dass die aus der Familie stammt. Ja. Okay. Also er hat ja nicht viel Entschädigung vom Militär bekommen. Das wäre so meine erste Idee eigentlich gewesen. Aber das ist relativ explizit in seiner Biografie, dass sie ihn da ziemlich trocken abgespeist haben. Es muss aus seiner Familie kommen. Anders kann es eigentlich nicht sein. Ja. Also dass die Rezession dann auch wieder überwunden haben und dass die dann, also wie gesagt, sein Vater ist dann irgendwann zum Direktor von dieser Fabrik aufgestiegen und dass da die ganze Familie in dieser Industrie relativ viel Kohle gescheffelt haben und ihm dann auch zukommen lassen. Vielleicht lief auch sein Friseurgeschäft in Wellington so gut, dass, ich weiß es nicht. Hat so ein, der hat vielleicht das Patent auf schlechte Wortspiele als Friseursalons sich machen lassen und seitdem verdient er einfach Tantiemen ohne Ende. Ja, mit dem Flieger hat er schon mal vorgelegt, genau. Ja. Ja, vielleicht ist da was dran. Es wird auch nicht so, also darüber wird, über Geld spricht man nicht. Ja. Es kommt nicht so klar raus in der Bibel. Okay. Die Fluglehrer im London Aeroplane Club, die schauen jetzt erstmal recht blöd, weil es ist eigentlich sehr, relativ selten, dass da jemand mit einem gekauften Flugzeug direkt ankommt und nicht fliegen kann. So komplett ich hab da was. Aber ich kürze es mal ab, er lernt fliegen, was aufgrund seiner Behinderung am Arm jetzt nicht so ganz einfach ist. Und schon nach 19 Solo-Flugstunden. Stimmt, die hat er auch noch. Ja, ja. Aber mal kurze Frage, wo ist das denn relevant beim Fliegen? Naja, stell dir mal so einen Doppeldecker vor und ein bisschen so Hebel und so, da ist schon nicht so viel mit Hydraulik. Ich glaube, dass die Servolenkung tatsächlich damals noch nicht so ganz. Ja, ja, bin ich bei dir, aber sind es nicht tatsächlich so einhebelige Bedienungen? Ich glaube, dass du da schon mehr brauchst als nur ein Hebel. Okay, aber ich kenne jetzt auch das Cockpit vom Doppeldecker nicht. Ja. Aber es ist so, dass ihn tatsächlich stark behindert beim Fliegen. Verstanden. Also das ist so. Aber deswegen habe ich vorhin auch seine Vorgeschichte so genüsslich und ausführlich erzählt. Er ist halt schon ein Mann des Willens. Ja? Also er zwingt sich da durch. Aber hallo! Und nach 19 Solo-Flugstunden, was auch nicht so wahnsinnig viel ist, also vorher halt mit dem Trainer. 19? Dann, also 19, wo er alleine dann fliegt, bekommt er auch seine Fluglizenz. Ja? Das ist halt einfach mal weniger, als du heute Pflichtstunden für einen Führerschein hast, wenn ja, ich mich also nicht täusche. Er hatte sicherlich auch Flugstunden in so einem Zweisitzer mit seinem Fluglehrer, aber Wahnsinn. Fast nichts. Ja. Ja. Jetzt nutzt er gleich seine neu gewonnenen Flugschein und will zu seiner Mutter fliegen, die irgendwie in einem Ort ein bisschen weiter Mama, wohnt, schau mal, was ich kann. Um sich zu verabschieden. Ja. Dabei kommt er mit seiner Maschine ins Trudeln, streift eine Hecke, überschlägt sich. Oh Gott. Legt das Flugzeug aufs Dach in dem Acker. Hat jemand mega gut funktioniert. Sehr gut. Aber ja, jetzt liegt er da im Acker. Er kann leicht verletzt rausgezogen werden und ihm geht es relativ schnell wieder gut. Das Flugzeug braucht 3 Wochen, bis es wieder flugtauglich ist. Glimpflich, würde ich sagen. Glimpflich. Ja. Oh Mann. Aber bei der Gelegenheit lässt er es gleich noch ein bisschen aufrüsten. Er baut noch extra Tanks ein, damit er irgendwie länger in der Luft bleiben kann. Kann er bis Indien durchfliegen? Größere Reifen, dass er zur Not auch auf Schnee landen kann. Flammenwerfer also, gegen das Eis. Er macht sich schon auch ein, zwei Gedanken. Ey, der hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber ich habe neulich einen mega spannenden Artikel gelesen über diese Luftkämpfe früher so. Dogfights. War das Erster Weltkrieg so in der Zeit halt, ja. Wo die, Baron von Richthofen. Ja, wo die immer das Problem hatten, dass die mit ihren MGs ja entweder an dem Propeller vorbeischießen mussten oder durch. Und die haben Techniken dann erklärt, wie die Schussfrequenz des MGs synchronisiert haben. Mit der Frequenz des Propellers. Wahnsinnig spannender Artikel. Aber den würde ich auch gerne lesen. Vor allem, ich bilde ihm ein, das ist doch eine deutsche Erfindung tatsächlich, dieses Synchronisieren. Weiß ich gar nicht, kann sein. Und das ist für mich der Inbegriff von so German Engineering. Nicht irgendwie, nee, komm, lass uns drüber schießen oder drunter oder irgendwas, sondern nee, wir tüfteln so lange herum, bis wir das aufeinander abtakten. Also das naja, drüber ist hat ja das Problem, irre. Der Pilot muss das ja bedienen können und, ja, natürlich. Und er muss das auch nachladen können. Ja. Also du kannst es nicht irgendwo hinbauen, sondern das klar. Muss bei dem sein. Ja. Und also was die sich für eine Arbeit gemacht haben, um die Propellerfrequenz auf das Maschinengewehr genau. Schussfrequenz zu takt. Ey, das ist der Wahnsinn. Ohne Witz. Philipp, du bist doch so ein großer DOS-Spiele-Fan. Ja. Hast du Red Baron gespielt? Ja, da musste ich nämlich auch dran denken. Habe ich geliebt früher. Ja, echt super. Das verbindet uns. Oh, habe ich so nicht. Ich habe es nicht gut gespielt, weil da war ich einfach ein bisschen zu jung für. Aber mega viel Spaß mit gehabt. Super. Und da gab es ja auch 1000 Optionen mit, wenn du zu stark anziehst, dass dir der Motor verreckt oder dass du auch schlicht und ergreifend Blutsturz im Hirn kriegst. Mhm. Gab es so Optionen. Bilde ich mir zumindest ein. Und du hast die ganzen Zeppeline abgeschossen und so. Oh, ja, das würde ich echt gern wieder spielen. Na dann, DOS-Box auf und los geht's. Und X-Wing 1. Elite würde ich gerne wieder spielen. Ich war nicht Party X-Wing, sondern Team Wing Commander. Ich verurteile dich nicht. Ja. Also, nach den 3 Wochen und den diversen Umbauten ist er dann soweit. Ja? Er hat zwar keine Genehmigungen für Nepal und schlimmer noch, kurz bevor er losfliegt, kriegt er noch einen Brief vom stellvertretenden Direktor der Luftfahrtbehörde, der im Namen des India Office explizit davor warnt, dass er ohne Erlaubnis nach Nepal fliegt. Ja? Also er kriegt nochmal von den ganzen Sesselpupsern hier die offizielle Warnung, das nicht zu tun, was er vorhat. Und jetzt lässt es sein, Ende der Geschichte, gute Nacht. Also da steht dann auch drin, die Chancen für das, was er da plant, sind quasi null. Ja? Und natürlich, er dreht um und lässt das Ganze sein. Nicht. Macht er natürlich nicht. Aber jetzt, wie kommen die mega überhaupt? Blöde Geschichte. So eine Riesen-Story aufbaut über eine Stunde hinweg, um dann zu sagen so, dann besinnt er sich und lässt es gehen. Wäre schon cool eigentlich, ne? Nee, aber die spannende Frage an der Stelle ist, wie kommen die eigentlich drauf, ihn jetzt da hier so einen Brief zu schicken? Ja? So wie hat der Wind das überhaupt so weit getragen? Und klar ist, dass ja, gut, wenn es in der Presse ist, so dass die Presse in England halt einen riesen Traum gemacht haben. Ja, aber es steckt natürlich der englische Bergsteigerverein dahinter, ne? Die versuchen ihm jetzt aktiv Steine in den Weg zu legen. Also und die haben natürlich entsprechend Gehör bei der englischen Regierung. Damit auch bei der indischen Regierung und damit indirekt auch bei der nepalesischen im Zweifelsfall. Ja? Und von Tibet reden wir mal an der Stelle gar noch nicht. Also das ist schon tatsächlich so, dass da so ein paar Herren in ihren herrschaftlichen Hinterzimmern hocken, Pfeife rauchen und sich Gedanken machen, wie sie das jetzt möglichst unterbinden können, dass er gar nicht erst losfliegt. Aber es ist so die Außenwirkung, vor der sie Angst haben, dass du so ein verrückter Einzelgänger nicht gentleman-like hier das Ding wuppt. Also das Schlimmste, was... Oder überhaupt, dass es versucht. Genau, oder dass er im Namen Englands das Ganze tut. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass er Erfolg hat. Ja? Also das ist wie mit Maurice Flitcroft. Aber wenn der dieses Golfturnier gewonnen hätte, was wäre denn da los gewesen? Ja? Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass die ernsthaft Angst haben, dass er das schafft, sondern einfach, ich glaube, dass halt wieder dieses Ehrbewusstsein halt das Problem, dass man sich halt da besudelt fühlt von so einer Made. Naja, vielleicht auch nicht schaffen, aber ich meine, sie haben es ja auch noch nicht geschafft. So, das ist ja eine mega angespannte Zeit. Ja? Also die legen ja gerade wahnsinnig viel Fleiß und Geld und alles Mögliche hin, um die Ersten auf diesem Scheißberg zu sein. Aber könnten interessant. Jetzt sagen, er ist zumindest ein Landsmann, ja. Aber die sagen ja, okay, er macht es ja gar nicht richtig so, ja, der ist ja noch nicht mehr Bergsteiger. Wir vertreten hier die Bergsteiger. Wir müssen natürlich die Ersten sein. Wir haben da das Hausrecht mehr oder weniger. Aber das finde ich auch interessant, dass sie sich dann nicht ein Stück weit von ihm lossagen und sagen, ja, der ist aber gar kein, sagen wir mal, Engländer. Der ist in Wirklichkeit irgendwas Verrücktes hier einfügen oder irgendwie. Oder er geht nicht im Namen Englands da an die Sache ran. Das jetzt sozusagen im Vorfeld schon rauszubesaunen, das tut man ja auch nicht. Das finde ich ja ganz interessant daran. Ja, nee, sie versuchen es tatsächlich aktiv zu verhindern. Mhm. Und sie gehen auch davon aus, dass sie es verhindern können, denn, auch witzig, der englische Einfluss auf den Everest ist so groß, dass das Empire bis nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich Expeditionen aus anderen Ländern auch komplett verhindern konnte. Ja? Also die haben es aktiv unterbunden, dass irgendjemand überhaupt versucht, auf den Everest zu steigen, außer englische Expeditionen. Finde ich auch schon bemerkenswert. Wow. Ja. Also, ja, man darf aber auch echt nicht unterschätzen, wie mächtig das Empire war. Aber der Berg liegt nicht im englischen Hoheitsgebiet. Eben. Also das ist bemerkenswert. Ja, absolut. In dem Buch, das ich über Maurice gelesen habe, das heißt Wo die Schneelöwen tanzen, schön. Da steht über ihn und sein Unterfangen, Anfang 1933 liebte ihn die Presse, die Experten rümpften die Nasen und die Bürokraten rauften sich die Haare. Natürlich ist es natürlich ein gefundenes Fressen, wenn es keine mega traditionell treue Presse ist das natürlich einfach eine sensationelle Meldung. Fantastisch, dass jemand so völlig Verrücktes, sowas Verrücktes probiert. Und man muss auch sagen, also Everest ist sowieso ja was ein Thema, das zieht. Ja? Also dieses breiten die ja zu der Zeit, in den Jahren, also seit über 10 Jahren breiten die das immer wieder aus. Die Leute lesen es, ja. Und dann kommt jetzt noch so einer, können Sie es nochmal von einem anderen, von einem anderen Winkel aus betrachten. Also das Thema zieht sowieso. Ja? Aber mal davon abgesehen, dass das selbst heute eine Meldung wert wäre. Genau, der Underdog ist also immer eine Meldung wert. Ja, ja. Erstens, weil es ein Sehnsuchtsziel geblieben ist und zweitens, wenn der das in der Verfassung mit dem Equipment heute versuchen würde, wäre das selbst eine große Meldung wert. Genau. Ja, ja. Also Maurice ist klar, er macht auf jeden Fall weiter. Er packt seine Bibel ein, einen selbstgenähten Union Jack mit den Unterschriften seiner Freunde, er packt sein Tagebuch und möchte er den hissen? Gleich. Und einen Talisman von Enid. Ihm auch ganz wichtig. Ja. Oh. Das mit dem Union Check, das ist ihm eine Herzensangelegenheit. Ja. Für ihn, der sich für sein Land zum Krüppel schießen hat lassen, ohne entschädigt worden zu sein. Für ihn, der vom Alpine Club und der Royal Geographic Society wie ein Aussätziger behandelt wird, der sich erdreistet, die vornehmste nationale Aufgabe ins Lächerliche zu ziehen. Wenn der Mann auf dem Everest die englische Flagge hisst, dann ist das genau sein Humor. Ja. Und genauso sieht er das auch. Ja. Also, das ist schon, also das ist ihm wichtig. Also er wird den auch echt gern vom Bug knallen. Naja, gut, sie haben den Streit angefangen, ja. Also aber der nimmt den auch auf. Er ist keiner, der sich vor einem Kampf irgendwie drückt. Da muss ich ein bisschen an Futurama und die Nation of Joe denken. Da gibt es so auch so eine Art olympische Spiele und da kommt einfach ein Typ rein. Also es kommen lauter verschiedene Nationen rein. Zum Beispiel, wie war das? The Nation of French Stereotypes und es sind einfach laute Leute mit gestreiften Shirts, Baguette unterm Arm und Baskenmütze auf dem Kopf und eine Kippe im Mund. Und dann kommt auch Nation of Joe und es ist einfach ein Typ, der trägt eine Flagge, da ist einfach er drauf abgebildet. Und du erfährst nichts über diese Nation, aber das ist offensichtlich einfach nur der Typ allein. Sehr gut. Sowas mag ich. Und hinterher läuft Dominik mit der Flagge von Sealand. Natürlich hat Maurice auch seine Bergsteigerausrüstung dabei, ist klar. Ja. Er hat genagelte Bergschuhe mit Kälteisolierung. Er hat ein Zelt, er hat einen Schlafsack, er hat eine Kamera mit Selbstauslöser, auch wichtig. Ah, wir haben ja gelernt aus einer Abfolge, dass es schlau ist, sich da selbst zu fotografieren und nicht jemand anderen. Genau. Er hat, noch dazu, wenn kein anderer dabei ist. Er hat einen speziellen Höhenmesser, der die erreichte Höhe speichern kann. Auch wichtig. Auch ein weiteres Zeichen, dass er Geld hat. Und better be safe than sorry, er nimmt auch einen leichten Sauerstoffapparat mit. Ja, also eigentlich hat er die Philosophie klein und bescheiden, ja, und er möchte ihn auch nicht benutzen, aber er packt ihn ein. Was ist ein Sauerstoffapparat? Naja, halt so in Flaschen, Sauerstoff in Flaschen. Ah, okay, so, okay. Ich weiß gar nicht, warum ich da Apparat hingeschrieben habe. Aber alles gut. Abgefüllter Sauerstoff. Mit Stunden und tagelangen Wanderungen bereitet er sich körperlich vor. Er steigt schwer bepackt die Hügel in der näheren Umgebung hoch. Ja. Märsche von 20 Meilen und mehr machen ihm auch nichts aus. Er fühlt sich bereit, ja, sag meine, ich mal. Meine kleine Frage, wo ist er gerade? In England. Hügel. Ja, im Norden gibt es so Hügel. Okay. Ich würde es jetzt nicht Berge nennen. Ja, alles gut. Er tut, was er kann. Ja. Warum er aber nicht zumindest den grundsätzlichen Umgang mit Seil, Pickel und Steigeisen lernt, das verschließt sich. Bleibt mir jetzt ein Rätsel. Genau. Tut er aber nicht. Mhm. Okay, muss man nicht. Ja. Eine letzte Warnung der indischen Regierung trifft 3 Tage vor dem geplanten Abflug per Telegramm ein. Man wolle definitiv nicht einmal versuchen, ihm die Erlaubnis aus Nepal zu beschaffen. Also man verweigert ihm komplett die Kooperation. Und er solle lieber so von seinem Flugversuch absehen. Pah! Am 21. Mai 1933 winkt Maurice einem riesigen Haufen an Reportern und Zuschauern zu, die am Flugfeld in der Stuck Lane waren. Oh Mann! Und er verabschiedet sich auch nochmal herzlichst von seiner Herzdame Enid. Zur Presse sagt er: Ich bin fest entschlossen, diesen Flug zu beginnen, so wie jeder, wenn er einen Rekordflug unternimmt. Ich habe über 8 Monate den Berg studiert, ich habe 2 Monate in diesem Flugzeug zugebracht. Ich bin so gut ausgerüstet für dieses Unternehmen, wie man nur sein kann. Natürlich. Klar. Kein Zweifel. Sein Fluglehrer wird zitiert: Ich habe in den vergangenen Wochen noch versucht, ihn zu überreden, aufzugeben. Aber vergebens. Alter Sturkopf. Schön. Ich denke, seine Flugerfahrung reicht nicht für ein solch schwieriges Unternehmen. Abflug. Also muss man jetzt auch mal sagen, ich werde es gleich nochmal da breiten, aber allein der Flug dahin ist schon was. Wahnsinn. Das sind ja auch einfach Kilometer und vor allem einfach so ein Doppeldecker. In einem offenen Doppeldecker. Das ist irre. Ja, und wenn du mal überlegst, wo du da so lang kommst, so Wüste und sonst was, irre. kommen wir gleich noch drauf. Da könnte dir schon mal ein kleiner Prinz in der Wüste begegnen, der also, ein Schaf gezeichnet möchte. Ja. Er landet noch mal ganz kurz in England zwischen, weil er irgendwie Zollformalitäten irgendwie machen muss. Aber dann geht's eigentlich ohne Probleme weiter Richtung Deutschland. Da muss er dann aber recht schnell seine akribisch vorgeplante Route schon mal umimprovisieren. Denn dichte Wolken über den Alpen heißen für ihn Umweg. Scheißberge, also mit denen hat er keine gute Erfahrung. Scheißberge. Über die Schweiz nach Italien. Von dort geht es weiter nach Tunis und Tripolis, wobei er durch die Straße von Sizilien seine ersten hanebüchenen Flugmanöver vollführt. Fast im Blindflug eiert er stundenlang durch heftigsten Nebel. Ja, also wirklich nur nach Kompassanzeige. Etwas, wobei selbst die erfahrensten Flieger in extreme Probleme geraten, normalerweise. Aber er zieht seine Sache souverän durch und kommt genau dort raus, wo er geplant hat. Das klingt so ein bisschen wie so Idioten-Anfängerglück. Ja. Kennt ihr den, oh Gott, ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig gemerkt, den Dunning-Kruger-Effekt, glaube ich, heißt es? Nein. Wenn man was Neues lernt, ja, dann ist man erstmal ahnungslos. Ja, und dann arbeitet man sich ein und ist relativ schnell an dem Punkt, wo man das Gefühl hat, oh ja, eigentlich läuft es ganz gut, das habe ich jetzt ganz gut verstanden, ja. Und wenn man dann aber sich weiter damit beschäftigt, kommt man immer mehr zu der Erkenntnis, dass man eigentlich gar keinen Plan hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. Das habe ich echt schon so oft erlebt. Ja, der ist, total. Den gibt es wirklich. Habe ich beim Klettern zum Beispiel gehabt. Ja, beim Klettern gelernt, relativ schnell in schwere, gefährliche Dinge eingestiegen, ohne mir Gedanken zu machen. Und je mehr ich über das Klettern gelernt habe, desto mehr Respekt habe ich jetzt vor solchen Dingen und desto mehr behindert mich das auch wieder beim Klettern. Und okay. Da muss man sich erst wieder raus trainieren. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen anderen Dingen auch so. Und vielleicht, ich glaube, er ist einfach nie über diese erste Phase, über diese erste Phase hinausgekommen. Ist ja gut für sein Unterfangen tatsächlich. Ja. Ja. Aber ja, Philipp, du. Ja, ich wollte gerade sagen, für alle, die überlegen, ein Studium zu machen und wie das ist, zu studieren, ich finde, das ist genau die Beschreibung davon. Du beschäftigst dich mit verschiedenen Dingen und nach so einem Studium merkst du eigentlich, Heiligsblech weiß ich wenig. Genau, vor allem nach dem Studium hast du überhaupt keine Ahnung eigentlich davon. So, ja, aber du hast erst das Wissen darüber, wie wenig du weißt. Genau. Und, das und ist für jemand von außen weißt du aber wieder relativ viel. Aber das ist ja der perfekte Ausgangspunkt, ja? So das Wissen genau. Zu haben über das, was dir fehlt. So, ja? Genau. Und ich weiß, dass ich nichts weiß. Genau. Und dass du auch Sachen einordnen und einsortieren kannst. Genau, und wenn dir aber das Wissen schon fehlt, dann geht es dir eigentlich gut. Ja? Und das ist so mein Gefühl bei der ganzen Sache, der ist ungefähr an diesem Punkt. Ja? Hm. Also, Fakt ist, eine Woche nach Start in England landet er planmäßig in Kairo. Erschöpft, aber glücklich. Er muss weiter dann nach Bagdad, um sich dort Genehmigungen für seinen Weiterflug zu besorgen. Klar, er bekommt keine. Und jetzt ist es so, dass die Etappen, die dann vor ihm liegen, so Ecke Iran, Pakistan und so weiter, eh schon schwer genug wären. Ja? Also Wüste, Sonne, unbewohntes Gebiet, keine eindeutigen Landmarks, wie sagt man? Orientierungspunkte, irgendwie, an denen er sich genau den er navigieren kann, und er hockt in seinem offenen Doppeldecker, wo die Sonne runterbrennt und so. Also eh schwierig, ja. Und jetzt muss er auch noch auf Alternativrouten ausweichen, wo die Etappen so lang sind, wie auch die theoretische Reichweite seines Flugzeugs. Oh, okay. Also es ist keine Luft mehr übrig. Kein Spielraum für Fehler und Probleme. Spitz auf knapp, ja. Und jetzt ist es auch so, dass ich stelle mir das auch schwer vor in Sachen Infrastruktur, denn natürlich hast du da Lebensmittel und alles, da leben ja Leute, keine Frage. Aber was ist mit Ersatzteilen, was ist mit Sprit und ja, so kleine Sachen. So kleine Flugfelder und so gibt es dann schon immer wieder mal. Aber das ist okay. So genau, das ist genau das Vorplanen, das du machen musst. Du musst halt planen, Etappe nach den verfügbaren Landemöglichkeiten, wo du A landen darfst, ja. Okay. Und auch überhaupt hinkommst und landen kannst und dann eben dein Material kriegst, ja. Und das ist jetzt schwierig, weil jetzt muss er umimprovisieren und die Ausweichstrecke geht dann irgendwie über Bahrain und da darf er eigentlich dann auch nicht weiterfliegen. Ja. Und er kann dann den Behörden versichern, dass er umkehrt, fliegt in die falsche Richtung zurück und wendet halt dann nach einigen Meilen, um dann wieder in die richtige Richtung weiterzufliegen. Das ist ja voll gelogen. Mega Trick, ja. Führt aber dazu, dass es natürlich spritmäßig noch knapper wird. Also es gibt so eine Etappe, wo er bei 40 Grad unterwegs fast einpennt, weil er irgendwie stundenlang monoton geradeaus über Wasser, über Wüste nichts sieht. Und dann wirklich auf dem letzten Tropfen Sprit irgendwie ankommt. Ja. Also gerade so, gerade ums Verhältnis. Eieieiei. Das ist dann Pakistan, landet dann, genau. In einer anderen Etappe fällt sein Motor aus plötzlich. Ja? Also auch eine Situation, die er retten kann, weil er sie von seinem Fluglehrer irgendwie erklärt bekommen hat. Ja? Also er muss dann einen Sturzflug machen und den Motor neu starten. Das ist ihm quasi wie Bike runterrollen und wieder anlassen. Ja? Funktioniert, er kriegt den Griff, aber es ist halt sauknapp. Und du hast halt nicht viele Versuche. Nein, tatsächlich. Continuous gibt es keine. Und ich glaube, das Gefährlichste ist tatsächlich die Müdigkeit. Also wenn du halt wirklich so 6, 7, 8 Stunden irgendwie fliegst über eintönigstes Gelände, immer dieses... Das geht mir auf der Autobahn schon so, wenn es halt nur geradeaus geht. Und dir die Sonne aufs Hirn brennt. Also ich glaube, er pennt auch ab und zu einfach weg. Ja. Also es ist echt Wahnsinn, dass der immer wieder heil irgendwo runterkommt. Und vor allem, du musst ja auch... Also tatsächlich finde ich dieses, die Sonne brennt aufs Hirn Argument, weil ich hatte jetzt kürzlich, vielleicht so mal als Tipp an alle, die zuhören, mal wieder so einen Auffrischungskurs Erste Hilfe machen. Weil da ging es auch darum, was ist ein Hitzschlag und was ist ein Sonnenstich. Okay. Was ist da ein Unterschied? Ja, sozusagen das eine ist, dass dir die UV-Strahlen sozusagen aufs Hirn brennen und dann dein Hirn sozusagen irgendwann sagt so. Und das passiert halt tendenziell auch, wenn du zum Beispiel Ski fährst und keine Mütze aufhast. Oh, okay. Weil da ist ja eigentlich nicht so heiß, aber sozusagen die UV-Strahlen ballern trotzdem drauf und du wirst irgendwann blöde. Und beim anderen sozusagen überhitzt du halt Körper und Kopf. Okay. Und, das ist wirklich die aber, und es gibt auch noch einen Hitzschlag. Also ich hau die jetzt wahrscheinlich auch wieder durcheinander. Aber sozusagen das eine ist, dein Körper wird so heiß. Das passiert aber tendenziell so Leuten, so Feuerwehrmänner, die in so Schutzanzügen sind, wo die Hitze nicht nach außen weg kann. Das andere ja, ist... Da ist es nicht einfach dann dehydrieren? Auch einfach, dass du dann da... Nee, da ist das Problem sozusagen, dass deine Körpertemperatur irgendwann über 40 Grad geht und natürlich irgendwann das Eiweiß im Körper sagt so, über 40 Grad, irgendwie ich nicht so schön. Fang mal an zu... Ich dachte, dass du dann so viel rausschwitzt, dass du dann irgendwann einfach auch... Das gibt's auch. Das ist so der Klassiker, wenn du sagst irgendwie, keine Ahnung, da gibt's so einen Firmenlauf und ja, da laufen alle mit. Sonne, genau. Genau, ja. Und dann kippen Leute um wegen zu wenig getrunken, zu viel Sonne, dehydriert. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist eben dieses, diese UV-Strahlen. Und jetzt überlege ich ja, dass der Typ in seinem Cockpit, der kriegt zwar schön Wind ab, aber der muss ja fast einen Helm tragen oder halt so ein Leder. So diese Lederkäppis, die man da hat. Genau, so, ne? diese Fliegerbrillen und Fliegerhelme, damit er eben nicht die UV-Strahlen so krass auf den Kopf kriegt. Aber darunter kocht es ja auch fast wieder. Also das stelle ich mir auch einfach super unangenehm vor. Ja, und Pipi gehen ist auch nicht, ne? Ja gut, ich meine, blöd gesagt, er ist ja unter sich. Und die Stewardess, ja, oder die Stewardess irgendwo in den Tomatensaft kommt auch nicht regelmäßig. Naja, gut, aber mal blöd gesagt, dann nimmst du halt den, ich meine, vielleicht hat er noch keinen, wie heißt der Pinkelwurm und pieselt rein und kippt es dann halt irgendwo raus. Ich glaube schon, dass er einen Pinkelwurm hat. Nein. Der Pinkelwurm ist tatsächlich ein Produkt einer deutschen so Kinderwarenfabrik. Und es ist so ein zusammen, das sieht aus wie so ein Becher und da kann man es aber so auseinanderziehen wie so eine Ziehharmonika, damit man reinpieseln kann, wenn man einen Jungen im Auto mit hat. Also Mädchen könnte es vielleicht auch, aber es ist, glaube ich, halt schwieriger. Okay. Ist so für Autofahrten und so. Achso, ich dachte, das wäre jetzt dann, okay. Es gibt sowas Ähnliches auch für Frauen. Ich glaube, du redest von der Urinella, oder? Ja, genau. Genau. Das ist so ein. Haben wir eine Arbeitskollegin tatsächlich die Tagesgeschenkt. Achso, ihr, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, du hast das Geschenk bekommen. Nein. Okay. Ich habe den Pickelwurm. aber bitte fahren Sie fort, Herr Kraus. Bahrain. Genau. Da, er landet dann in Pakistan. Das ist die Etappe auch, wo er mit dem letzten Tropfen Sprit irgendwie runterkommt. Natürlich hat er auch da keine Erlaubnis zu landen. Aber der britische Vertreter vor Ort nimmt es relativ sportlich. Und er meldet sogar zurück nach England an die Royal Air Force, dass Wilson aufgrund schlechten Wetters seinen Kurs ändern musste und nur deshalb in Pakistan gelandet ist. Glaubt aber kein Mensch. Ich habe mal blöd gefragt, was machst du denn, wenn der eine sagt, ich muss landen? Nee, sie dürfen nicht. Ja, genau. Was machst du dann? Also landen man ist kann kein drauf Problem. Schießen oder so, aber... Ja, nee, das Landen wird dann normal nicht unterbunden, aber das Weiterfliegen halt. Wird in der Regel, so, die tanken dich dann halt einfach nicht auf. Ja, oder so, okay. Ne? Valide. Also von hier aus geht es dann aber noch relativ problemlos weiter ins indische Punea. Von wo aus kurz zuvor auch die Flugexpedition zum Everest gestartet war. Also er ist jetzt schon relativ nah im Zielgebiet. Und ich habe das jetzt zwar relativ schnell runtergerattert, ja, aber ich möchte explizit nochmal auf die beachtliche Leistung hinweisen an dieser Stelle. Der ist am 8. Juni in Pune gelandet und da hat er als komplettes Flug-Greenhorn mal eben so 7000 Kilometer in 17 Tagen zurückgelegt. Wow! Mit Bravour in einem offenen Doppeldecker. Das ist allein! Das ist halt auch wahnsinnig. Das ist was... Also die Bergsteigerszene mag ja mega pikiert sein, aber die Fliegerszene feiert halt diese Aktion. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es der absolute Rekord ist, aber für jemanden, der keine Flugerfahrung hat, ist das der absolute Wahnsinn auf jeden Fall. Aber ich frage mich ein bisschen, ob man sowas, ich meine, es ist ja auch, na gut, ich wollte gerade sagen, Piloten zu der Zeit sind ja auch eher so die Teufelskerle, dass man sowas dann auch abfeiert, dass jemand mit so wenig Training und so hohem Risiko sowas macht. Aber, ja, aber es ist halt auch sympathisch, dass die nicht so stiff upper lip sind, sondern die sind halt eher fein. Aber ne? Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube halt gerade die Piloten, sind halt, wie ich gerade gesagt habe, so diese Teufelskerle und dann gib ihm und dann, ja, und Hauptsache in der Luft und ja, gib ihm, wie ihr sagt. Ja, genau. Ja. Aber also das ist auf jeden Fall eine Leistung. Sein Fluglehrer hat es schon eins gemeint, wenn er gesagt, der hat sich gar nicht um den Everest gekümmert, sondern der ist eigentlich davon ausgegangen, dass der schon auf dem Weg halt, halt irgendwo einfach ins Meer plumpst. Ja, Und das wäre auch durchaus wahrscheinlich gewesen, dass irgendwas in der Art passiert. Die Maschinen waren sicherlich auch nicht so zuverlässig. Mhm. Ja. Ich frage mich, ob der so, so eine Postkarte an seinen Fluglehrer zurückschickt, so ein Screw you, Sincelius. Ich hab's da gleich gesagt. Nee, ich glaube, er schreibt schon ab und zu auch mal zurück und sicherlich machen auch diese Flughäfen, die ja dann oft auch englische, wie soll ich sagen, dem Commonwealth angeschlossen sind, machen dann schön brav auch Meldung ja, nach klar. Hause und die ja, Presse kriegt es auch mit. Also das ist schon relativ gut begleitet, was er da tut. Mhm. Aber da fällt bestimmt die ein oder andere Zigarre oder Monokel aus Mund- bzw. Augenwinkel der feinen Herren der Royal Society of genau, whatever. Also die, genau, die haben natürlich schon auch gedacht, dass das gar nicht so weit geht. In Indien, da sind wir ja jetzt fast schon auf englischem Boden, da wird Maurice wieder und wieder darauf hingewiesen, dass er bloß nicht ohne Genehmigung nach Nepal fliegen soll. Und ja. Was macht er jetzt? Er fliegt ohne Genehmigung nach Nepal. Nee, also jetzt treten mal die Behörden richtig mit dem Fuß auf und sagen nein. Ich will aber. Nein. Und die legen ihm jetzt das Flugzeug still. Also das heißt, die sperren es in den Hangar, bewachen es sogar, tanken es ihm nicht auf. Also er kommt. Lass die Luft aus den Reifen. So ungefähr. Er kommt jetzt da auch nicht wirklich weg. Ja. So eine Kralle. Und das Zeitfenster, in dem er den Everest überhaupt sinnvoll besteigen kann, ist jetzt auch schon vorbei. Also du hast eigentlich nur zwischen Winter und Monsun ein paar Wochen von April bis Ende Mai. Also lass es mal irgendwie 6-7 Wochen sein, in denen du theoretisch eine Chance hast, auf den Everest zu steigen. Ja? Meine also, Frage, sind es auch zufällig die wärmsten in der Region? Nee, glaube ich tatsächlich nicht, weil der Regen, glaube ich, auch tendenziell auch. Ich wollte gerade sagen, ich bei dir, es mag sein, dass es im Sommer noch wärmer wird, aber da bricht dir halt der Monsun das Genick. Ja? Und ah, okay. Da oben okay. Ist es sowieso nicht warm, das ist wurscht. Ja? Aber okay. Im Winter hältst du nicht aus, ja? Da frierst du komplett weg, ja? Da ist das Wetter zu unstet. Ich weiß nicht, ob die Temperaturen wirklich so arg noch schwanken in der Höhe, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber da ist das Wetter auf jeden Fall eine Katastrophe. Ja, dann hast du ein paar Wochen tendenziell schönes Wetter zwischen April und Mai. Und dann kommt der Monsun. Und im Monsun, da hast du auch. Ist ja auch mal mega lang zwischen April und Mai. Ja. Relativ viel Wetter so. Und dann ist wieder Herbst und Winter. Und dann ist es eigentlich schon. Also, du hast eigentlich wirklich nur diese paar Wochen. Na gut, und jetzt ist die Frage, ob er nicht einfach mal läuft. Weil er hat jetzt ein Jahr Zeit, ein knappes. Mal gucken. Also, selbst jetzt. Und er läuft so oft hin und her, dass er sein Flugzeug komplett auseinanderlegt. Dann hat er schleppt, dort wieder auf. Was ist das Frank Drabin-Style, wie er diesen Tunnel gräbt, oder? Und dann immer seine Hosen ausschüttelt. Ich dachte eher, wo er diese kleine Pistole hat und dann immer mehr dran baut und am Schluss so ein Panzergeschoss hat. Nee, aber also in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, ist selbst Regenzeit steht kurz bevor, da ist selbst der Flug zum Himalaya eigentlich Selbstmord. Also selbst wenn er wollte, wäre es eigentlich hanebüchen. Selbst jemand mit einem großen Selbstvertrauen, also das wird nicht mal ein Wahnsinniger auch nur versuchen. Also mal angenommen, er weiß darum, ja, wie gefährlich das ist, würde er es wahrscheinlich nicht versuchen. Ja. Er sagt sich jetzt aber gut, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, die nutze ich, um die entsprechenden Genehmigungen irgendwie einzuholen. Ja. Spoiler, kriegt natürlich keine. Wer hätte es gedacht? Aber mal jetzt so rein nüchtern betrachtet, er hat 7000 Kilometer hinter sich, vor sich hat er ungefähr noch 100. Was glaubt ihr, was er machen wird? Laufen? Ich glaube, der Philipp hat schon recht, ja. Er überlegt mal kurz. Oder trampen. Ja. Er überlegt mal kurz, ob er nicht eine bessere Chance hätte, Nepal zu meiden. Also eigentlich wollte er ja über Nepal und über Tibet von Norden her zu kommen. Ist ein Umweg, aber dafür wären vielleicht die Genehmigungen nicht ganz so schwierig. Ja? Zeit hat er ja eigentlich eh. Zeit hat grad. Er jetzt, aber auch dafür braucht er die Genehmigung von dem britischen Vertreter und die kriegt er wahrscheinlich auch nicht. Ja? Er muss jetzt improvisieren. Er verkauft sein Flugzeug und setzt sich in den Zug Richtung Darjeeling. Beschlagnahmte Flugzeug darf er verkaufen. Das ist auch es ist ganz nicht schön beschlagnahmt, nett. Es ist stillgelegt. Also er darf nicht damit weiterfliegen. Aber er darf es verkaufen. Oh, klar. Okay. Gut. Wenn jemand anders dann nicht. Woanders damit hinfliegt, ist ja kein Problem. Okay. Er hätte vielleicht sogar, auch wenn er glaubhaft versichern könnte, dass er nach Hause fliegt, hätte er es vielleicht auch wiedergekriegt, aber da und dann wieder genau in die andere Richtung da zu fliegen. Da halt schon mal gelingt hat, weiß ich nicht, ob die nochmal drauf, das haben die sich bestimmt weiter so weitergetratscht, den Trick. Also er verkauft die Everest und fährt mit dem Zug nach Darjeeling, ja, da wo der Tee herkommt. Mm. Und das ist die obligatorische, was ist denn heute? Wir sind in Franken, es ist okay. Die obligatorische letzte Station in Indien, die man besucht, bevor es dann zum Everest weitergeht. Mhm. Ja, also das, wie gesagt, wenn ihr das geografisch jetzt nicht so ganz vor Augen habt, das ist so ein Zipfel, der von Indien noch so relativ weit in den Norden geht, an Nepal entlang und dann schon fast bis Tibet. Und dazwischen liegt dann noch dieses Sikkim. Mhm. Ja. Manchmal würde ich ja gerne für unseren Podcast so eine Art Videospur noch haben, also wie ein Video, das aber mega unaufgeregt einfach nur zeigt von so Landkarten und ähnliches, wenn wir über das was reden. Geil wäre, wenn wir so eine interaktive Landkarte hätten und man einfach dann touchscreen-mäßig drauf und dann kriegt man die Podcast-Folge, die da spielt. Ah. Also, das dürft ihr gerne bauen, be my guest. Wobei, ich sag mal, vielleicht geht jetzt sowas tatsächlich mit so Kapitelmarken und Bildern. Also da gibt es jetzt so Versuche, aber die wenigsten Apps unterstützen das, soweit ich kann. Also ich weiß. Technisch würde das irgendwie gehen, ja. Dass man halt pro Kapitel so ein Bild hinterlegt noch dazu. Aber das ist schon auch ganz schön die Mühe, das da rein. Ja, das kommt auch dazu. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man sich die Karten mal anschaut. Ich habe auch relativ viel über das Karten, also über die Karte gebrütet, um mir das Ganze irgendwie klar zu machen, was da genau passiert und wo er gerade lang geht. Und das kann ich jedem Hörer nur empfehlen, mal zumindest kurz darauf zu gucken, weil das sind jetzt nicht unbedingt die Länder, die man so ganz, ganz präsent hat, wie die jetzt genau liegen und geformt sind und wo der Everest ist. Und das schadet nicht, sich das mal anzuschauen. Also, das ist Darjeeling, die letzte Station in Indien, die man besucht, ja, bevor es da weitergeht. Dort ist man ungefähr auf 2000 Metern Höhe und dort richtet es sich im Herbst 1933 erstmal ein. Ja? Ist ja auch gar nicht so doof, weil dann kommt er erstmal auch mit der Höhenluft gut klar und akklimatisiert sich im wahrsten Sinne des Wortes. Guter Punkt. In 2000 Metern ist es jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber das ist schon auch eine aber es ist mal ein Unterschied zu England und Deutschland. Genau, das ist schon auch ein wichtiges Thema, ja. Er gibt jetzt zwischenzeitlich auch mal seine Diät, die er irgendwann wieder angefangen hat, auf und ernährt sich viel von Früchten, Tee und Fisch. Moment, der hat jetzt zwischendurch noch gefastet während Er hat Diät gehalten, da hat er dann immer irgendwie Haferbrei und Ahnung. Okay. Gefastet hat er jetzt in der Zeit, glaube ich gerade nicht. Macht er dann später nochmal. An Enid schreibt er, er hat ja früher schon Ketten geraucht und an Enid schreibt er dann, dass er das Rauchen nicht aufgeben wolle, aber zumindest das Trinken. Moment, ich hätte gedacht, der hätte das Rauchen aufgegeben aufgrund der Tuberkuloseerkrankung. Oder war das, ich bin geheilt, zack, jetzt wird er wieder gequatscht. Ja, er hat gefastet, ja. Vermutlich hat er da dann, da habe ich von Rauchen, glaube ich, gar nichts gesagt. Oder zumindest in der Zeit hat er, glaube ich, dann gefastet und vermutlich auch nicht geraucht, aber er hat dann wieder angefangen. Okay. Und er hat auch ordentlich immer mal was getrunken, so, ja. Das hört er jetzt zumindest mal vorübergehend auf. Mit seinem Eintreffen in Darjeeling steht aber prompt auch die örtliche Polizei auf der Matte, klar. Guck. Ja, ein Beamter namens Laden La macht ihn freundlich darauf aufmerksam, dass er bloß nicht weiterreisen solle und dass er unter Beobachtung stehe und so weiter und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Platte hängt. Bisschen, ja. Darf's nicht. Ich find das aber schon ein bisschen cool, ja, was so ein Mann mit einer Vision schon hier wieder für ein Terz macht. Ja. Und was so ein typischer Störenfried. Ja, aber eigentlich, er macht ja gar nichts. Ja. Er wird nur, also es wird... Er akzeptiert halt kein Nein. Alles in Bewegung gesetzt, nur um diesen Mann zu belehren. Ja, am Arsch der Welt, ja, wir hätten noch Leute dazu gebracht, bei dem vorbeizukommen, um ihm zu sagen, du darfst jetzt einfach nicht so. Und er macht einfach nur, er möchte einfach nur seinen Traum, seine Vision. Aus heutiger Sicht würdest du bei so vielen Dingen sagen, wenn du dem Ganzen einfach nicht die Aufmerksamkeit geschenkt hättest, hättest nicht so viel Medienrummel erzeugt. Kommen wir auch noch drauf. Jetzt im Moment ist Maurice ein bisschen angefressen, weil er findet es saumäßig ungerecht. Ja? Die 300-Mann-Expeditionen, die dürfen was er nicht darf, so, das ist unfair. Aber der Unterschied ist, er macht das aus rein persönlichen Gründen und nicht aus nationalem Interesse hinteraus. Und da kannst du jetzt drüber streiten, was besser ist. Ja? Aber das ist so die große Unterscheidung zwischen ihm und den anderen. Die nächsten Monate verbringt Maurice damit, sich auf eine illegale Einreise nach Sikkim und dann nach Tibet vorzubereiten. Er unternimmt Ausflüge in die indischen Berge, um seine Kondition zu testen, aber auch, um die lokale Polizei daran zu gewöhnen, dass er immer mal für ein paar Tage unterwegs ist. Ja. Die beschatten ihn dann zwar, ja, also die steigen ihm in die Berge hinterher, verlieren ihn aber dann immer wieder aus den Augen und sind dann irgendwann ziemlich froh, dass er von selber wieder zurückkommt. Also das ist so ein Den schlimmsten Job der Welt in Sachen Körperlichkeit vor, wenn du nicht so wahnsinnig trainiert bist und du sollst jemanden bestatten, der jetzt sagt, bestatten, der dann so ein extremes Hobby hat wie Bergsteigen und einfach keine Chance hast, da irgendwie hinterher zu kommen. Genau. Wie heißt das? Apnoe-Taucher? Die so ja! Neuer Arbeitskollege von mir. Und was hast du für Hobbys? Ja, ich tauche 100.000 Meter tief und mit einem einzigen Atemzug. Ah, okay. okay. Ich spiele keine Computerspiele. Was ist da der Rekord? So 140 Meter, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung, das ist völlig absurd. Ganz finster. Bleibt er noch ewig lang unter Wasser und so, ja. Ganz finsterer Sport. Ja, weil du ja auch dann nur ganz langsam wieder auftauchen kannst. Ja. Und sobald du Panik hast, ist es eigentlich schon vorbei, weil du dann viel zu viel Sauerstoff verbrauchst. Mhm. Ey, das ist Wahnsinn. Muss man auch mal schauen, da gibt es vielleicht auch berühmte Leute, die irgendwas Cooles getan haben. Aber wir haben hier Maurice. Guybrush Threepwood zum Beispiel. Der nimmt Kontakt zum Dolmetscher Karma Paul auf, der auch schon bei den früheren Expeditionen zum Mount Everest involviert war und da mitorganisiert hat. Und der kann ihm jetzt zwar nicht wirklich aktiv und offiziell helfen, weil er damit eigentlich ja an dem Ast sägt, auf dem er selber sitzt. So, ja? Also er darf sich jetzt nicht mit den Engländern verscheißen. Und eigentlich ist ihm auch daran gelegen, dass der Berg noch länger interessant bleibt. Aber er gibt ihm trotzdem ein paar gute Tipps und vermittelt ihm ein paar Kontakte, weil er ihn eigentlich ganz sympathisch findet. Ja. Maurice lernt auch ein bisschen Tibetisch, um später beim Lama in Rongbuk vorsprechen zu können und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ja. Es gibt ja diverse Lamas. Es gibt diverse Lamas, Das ist tatsächlich auch little known fact. Und mit den Kontakten von diesem Dolmetscher treibt Wilson dann auch drei Sherpas auf, die ihn begleiten sollen. Ja. Sherpas, die je nach Region auch Bhutias heißen. Also das ist so ein regionales Ding, je nachdem, wo die herkommen, glaube ich. Mhm. Ah, okay. Das sind Einheimische, die sich meist wenig aus den Gipfeln, aber eigentlich relativ viel aus den Bergen machen. Ja? Also sie respektieren auch den Everest und fühlen sich ihm tief verbunden und legen jetzt aber nicht unbedingt Wert darauf, auf seiner Spitze zu stehen. Ja? Oft ist es dann auch relativ mystisch und das sind Geister und Dämonen und die wollen da gar nicht unbedingt hoch, aber die kennen sich da natürlich aus, sind die Höhe gewöhnt, können da Zeug hochtragen, ja? Können dolmetschen und so weiter. Fit wie ein Turnschuh. Und zum Glück gibt es die Engländer, die relativ viel Geld zahlen dafür, dass die da halt irgendwie Zeug tragen, die unterstützen, die führen und so weiter. Ja. Also ist das eher was Angesehenes vor Ort oder was du halt machst, wenn du ordentlich Geld verdienen willst? Das ist was viele machen, weil sie ordentlich Geld verdienen. Verstanden. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so der, ich glaube, dass andere das eher so ein bisschen kritisch sehen auch, ja? Also aber das ist halt so für junge Leute, die halt viel Geld verdienen wollen, schon das Mittel der Wahl, ja. Tewang ist einer dieser angeheuerten Sherpas und der entwickelt auch echt einen Respekt vor Wilsons Idee und vor allem halt auch vor seiner spirituellen Motivation. Ja? Also die meisten, die da sonst so kommen, haben da ganz andere Motive. Stimmt. Ja? Und der ist da eigentlich ganz, ganz angetan davon und auch die anderen beiden, also der schleppt dann auch die anderen beiden Sherpas an, die heißen Zering und Rinzing. Und eigentlich hätte er noch einen weiteren für diese Aktion im Auge gehabt, einen jungen Sherpa, für sein Alter schon sehr erfahrenen, leidenschaftlichen, zuverlässigen Mann namens Tenzing Norgay. Ah, den kennen wir doch schon. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja? Der war aber leider gerade seine Eltern besuchen. Okay. Das klingt gerade wie die blödeste Ausrede der Welt. Da kriegst du mich. Ja. Aber ist ja schon interessant auch, dass du sagst, der Punkt spirituell, das finden sie sympathisch, denn es ist zwar auch spirituell, aber religionsmäßig ja mal anders aufgehängt. Wie meinst du? Naja, das ist Christentum. Die haben eine andere Religion, genau. Aber also ich meine, das habe ich jetzt vielleicht auch gerade so explizit irgendwie dargelegt, aber Maurice ist jetzt, der ordnet sich jetzt nicht so fest irgendwelchen religiösen Konventionen zu. Ja gut, aber ich sage mal, dem Christentum steht er ja nahe, wenn er die Bibel einpackt zu seiner Unternehmung. Ja, aber er ist von seinem Mindset eigentlich am ehesten buddhistisch tatsächlich. Aha, ja. Also der ist ja auch, er ist glaube ich relativ fleischlos unterwegs und er ist auch so diese naturverbunden und Erleuchtung und so weiter. Und also diese Reinkarnations... Genau, er ist spirituell den Buddhisten eigentlich relativ nahe und damit in dieser Region natürlich ganz gut aufgehoben. Die er dafür sich selber sieht. Das er macht es jetzt nicht zum Gottesruhm, sondern macht es halt aus spirituellen Gründen, was er der Genau, und er kommt jetzt auch nicht her und sagt, Gott hat mir befohlen, das würde ein Christ vielleicht tun, sondern er macht es dann so, das ist meine Wiedergeburt und das ist meine Aufgabe und die spirituelle Reinigung und die richtigen Buzzwords. Der Weg der Erleuchtung und keine Ahnung. Ja? Also er ist auch so, er glaubt, er sagt es nicht nur, sondern er ist auch wirklich so. Ja? Okay, cool. Und cooler Punkt, dass wir gerade über spirituelle Ambitionen reden. Fast hätte ihn ein Brief von Enid nämlich noch aufgehalten. Die Frau, an die er eigentlich jeden Tag beim Aufwachen als erstes denkt, die hat ihm geschrieben, du wirst dich umbringen, lass es sein. Und das stürzt ihn spirituell in eine Krise. Ja? Das fällt ja auch ganz schön früh ein, der Guten. Ich glaube, die hat es früher auch schon gesagt. Ah, okay. Vielleicht nicht so explizit. Jetzt aber das klingt gerade echt so wie so ein Nachbarschaftsratsch, was sie gerade sagen hat. Das hatte ich bestimmt schon vorher mal gesagt. Weiß doch, wie sie ist. Ich glaube, dass sie das vorher schon gesagt hat, aber die merkt jetzt halt auch, dass er schon viel weiter gekommen ist, als alle gedacht hätten, dass er kommt. Ja, und ich wollte gerade sagen... Und jetzt schaltet sie halt nochmal einen Gang hoch. Ich wollte gerade sagen, du denkst halt auch, komm, auf der Reise da runter, entweder die schicken den irgendwann mal heim oder das Flugzeug bleibt irgendwo liegen und der kommt auf dem Kartoffelacker in der Provence runter. Ja. Aber er zieht sich aus dieser spirituellen Krise dann relativ schnell wieder mit Meditieren, Bronzemünzen werfen und anderem spirituellen Larifari wieder. Was ist Bronzemünzen werfen? Ja, das ist sowas wie Tarotkarten legen, nur auf buddhistisch irgendwie, keine Ahnung, frag mich nicht. Der hat irgendwie so Münzen und die wirft er und dann gibt es ein Buch mit Regeln und dann muss er 6-mal werfen und ja. Kann er die mal in meine Richtung werfen? Das ist bisschen Bronze. Spiritueller Mumpitz, ja, würde ich sagen. Aber sozusagen aus buddhistischer Sicht valide oder selbst da? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich im Buddhismus verankert ist, aber das okay. Ist so, ich glaube, es kommt aus der Ecke, aber wo es wirklich dann letztendlich her, okay. Weiß ich nicht. Es ist jetzt dann die Regenzeit und der Winter auch irgendwann vorbei und im März ist endlich Zeit zu handeln. Mhm. Maurice instruiert Enid in einem letzten Brief, 3 Wochen zu warten und dann dem Daily Express Bescheid zu geben, dass ein gewisser Mr. Wilson in Darjeeling vermisst wird. Von wo zuletzt eine 14-köpfige Expedition, also das war Rutledge 1933, von wo aus die mit 300 Maultieren und 100 Trägern aufgebrochen war, schleicht Maurice um Mitternacht mit 3 Sherpas und einem Pony aus der Stadt. Ein Pony? In der Verkleidung eines tibetischen Lamas. Also okay, nicht das dem Pony ist verkleidet als, nein, Lama? Nein, er. Also was? Nicht das Spuktier, sondern der geistliche, aha, Lama. Ja? Das wäre voll geil, wenn das Pony als Lama verkleidet gewesen. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Das, oh nein, wir dürfen nicht mit einem Pony nach Tibet einreiten. Wir müssen es als Lama verkleiden. Als Elefant. Ich gehe demnächst übrigens Alpaka streicheln, habe ich schon mal erzählt. Nein. Ist es dieses hier in der Nähe? Genau, genau. Ich freue mich sehr. Cool, musst du davon erzählen. Ja, ich verkleide es als Pony. Also. Kenne ich inzwischen ein paar Leute, die sich für interessieren tatsächlich. Zu essen oder zu streicheln? Zu streicheln. Also, er geht als Lama, ja, auf Fasching. Er trägt eine dunkelrote Robe, ebenfalls einen roten Wollumhang, tibetische Lederstiefel, eine pelzgefütterte Kappe und natürlich einen Schirm. Bis zur tibetischen Grenze sind es durch Sikkim etwa 150 Kilometer und 3500 Höhenmeter. Damit er unterwegs keine dummen Fragen beantworten muss, laufen sie nur nachts und ruhen am Tag und sie umgehen die stark frequentierten Strecken und es gehen auch nur die Sherpas wirklich zum Einkaufen von Nahrung und Ausrüstung überhaupt erst in die Nähe von irgendwelchen Siedlungen. Mhm. Ja. Also sie halten sich von Menschen fern. Wilson wirft sich auch immer mal wieder ins Gebüsch, wenn irgendwie mal eine Polizeipatrouille oder Wegelager oder sonst wer irgendwie ihnen begegnen. Ja. Also geht er in Deckung. Ist ja auch immer noch, um es nochmal zu betonen, interessant, wie viel Geld der gute Mann auch dabei haben muss. Ja, ja, ja. Der bezahlt jetzt da auch die Leute ja hier eine ganze Weile. Ja, eben. Um mit ihnen, na, genau, ja. Aber einmal erwischt sie ihn dann doch. Es spricht sich natürlich rum, dass ein Lama hier durch die Prärie wandert, ja, und die Einheimischen, die sich echt zu allen Lebenslagen gerne segnen lassen, ja, die nutzen sowas normalerweise, um da hinzukommen. Die Sherpas können die meistens abhalten, aber einmal, als sie abends ausrücken, um irgendwo Besorgungen zu machen, schleicht sich dann einer der Einheimischen direkt in Wilsons Zelt. Und der kann gerade noch die Ohrenschützer von seiner Haube irgendwie runterklappen und ein paar bedeutungsschwangere Gesten vollführen. Also die Story ist auch, dass er ein taubstummer Lama ist. Ja. Er wedelt dann nur so ein bisschen mit den Fingern rum, drückt dem Kerl dann noch ein Stück Vollkornbrot in die Hand, segnet ihn und schickt ihn wieder aus dem Zelt. Und der ist mega happy. Es tut mir leid, aber das klingt so mega nach so einem Hollywood-verfilmten Robin Hood-Moment. So, wie bei Conquest of the Longbows, dem Adventure. Genau diese Szene habe ich gerade im Kopf. Er wird geschnappt im Pub, wo gerade der Sheriff wilde Saufgelage feiert. Er ist in der Verkleidung eines Mönchs und der Sheriff labert ihn blöd an und dann segnet er ihn noch. Genau. Also, es ist wirklich, man hätte es in Hollywood genauso reingeschrieben ins Skript. In sein Tagebuch schreibt er säuerlich, Gastbesuche sind für die Sherpas gestrichen. Aber er schreibt dann auch, als Lama muss ich aussehen wie eine Mischung aus dem Prince of Wales bei einer Highland-Versammlung und einem Kaufhaus-Weihnachtsmann. Das ist aber nicht sehr nett. Das, wenn seine spirituellen, wow, Gleichgesinnten lesen, dann sind sie raus. Alter Vater. Auf diese Weise schaffen sie jetzt um die 20 Kilometer pro Nacht. Die Sherpas wechseln sich tagsüber mit Schlafen und Wache halten ab. Aber insgesamt ist die Reise relativ anstrengend. Stellenweise liegt Ende März hier auch noch ein halber Meter Schnee. Und er hinterlässt ja auch jetzt so ein bisschen Spuren. Also ich meine, die Leute kriegen mit, dass er da irgendwie durch die Prärie sappt. Und das macht ihm natürlich auch so ein bisschen Bammel, weil er weiß nicht, ob sein Verschwinden vielleicht überhaupt schon bemerkt wurde. So, also er weiß gerade nicht, was in Darjeeling passiert oder ob sie ihm schon auf den Fersen sind. Er guckt sich auch immer wieder um und er hat so ein bisschen, ja, fast schon Verfolgungswahn an der Stelle. Mhm. Ja. Ist ja auch nicht ganz unbegründet. Ja, nicht unbegründet, nee. Aber dann breitet sich ganz plötzlich die Hochebene Tibets vor den 4 Wanderern aus und Wilson schreibt in sein Tagebuch, das Land liegt tatsächlich viel näher am Himmel. Oh. So. Wow. Ah, Tibet. Sie sind jetzt auf 4000 Metern Höhe ungefähr, müssen noch weitere 150 Kilometer bis nach Rongbuk zurücklegen. Was das genau ist, kommen wir auch noch gleich drauf. Und dadurch, dass die jetzt so gemächlich per Fuß da eigentlich so dahin reisen, ist auch diese Höhengewöhnung eigentlich relativ unproblematisch. Also ich war erstaunt, wie wenig das in dem Buch thematisiert ist. So, das schien für ihn echt überhaupt kein Problem zu sein. Das ist ja, ja genau das, was ich vorhin, diesen Effekt, diese Höhenkrankheit, dass du, wenn du zu schnell hochgehst, du musst ja immer wieder hoch, wieder ein bisschen runter, da schlafen, dann wieder ein bisschen hoch, dann wieder da schlafen, dann wieder ein bisschen so hoch. Ungefähr. So ungefähr. Und der Gag ist, du kannst eigentlich auch schon ein paar Tage in einer gewissen Höhe sein und dann trotzdem in der Höhe von der Höhenkrankheit noch irgendwie erwischt werden und so. Ja. Aber das scheint ihm wirklich keine großen Probleme zu machen. Am Anfang gar nicht, später mal so deutet sich es vielleicht ein bisschen an, aber also Höhenkrankheit ist, er schleicht sich da langsam hoch, das macht ihm nichts. Das Wetter wird aber trotzdem zunehmend zur Qual. Also die Nächte sind eiskalt und die Tage sind brennend heiß. Ja. Auch das Pony leidet sichtlich. Ja. Und Wilson wird von Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen und so weiter geplagt und die harte Sonne verbrennt ihm die Haut. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, da fällt nicht das Wort Höhenkrankheit. Ich glaube, das ist einfach die Anstrengung des Wetters, das ihm ein bisschen zu schaffen macht. Aber er hat einen eisernen Willen, marschiert natürlich weiter und inzwischen ist dann tatsächlich auch die Polizei in Darjeeling auf ihn aufmerksam geworden. Also auf sein Fehlen. Ja. Und die haben es aber nur bemerkt, weil dort ein Unterstützer einer großen Everest-Expedition nach Sherpas sucht und jetzt aber drei der besonders zuverlässigen und erfahrenen nicht aufzufinden sind. Ja, und da zählt Laden La eins und eins zusammen und klopft mal bei Maurice in der Herberge. Die sind alle drei bei ihrer Mutter. Ja, alle drei bei der Mama. Für Keks und Milch. Bei Tenzings Mama. ja, kacke. Ja. Er durchsucht jetzt Maurices Zimmer in so einer Herberge. Die hat er irgendwie da extra noch ein paar Monate im Voraus bezahlt, so dass das irgendwie so aussieht, als wäre er da noch. Das Einzige, was die Polizei davor findet, sind die Briefe an Enid. Und darauf kann er sich auch dann zusammenreimen, dass Maurice jetzt schon einige Wochen unterwegs ist und dass er eigentlich überhaupt keine Chance mehr hat, ihn vor der Grenze noch einzuholen. Mhm. Ja. Das ist jetzt für Laden La ein ziemliches Dilemma. Ja. Das wäre jetzt der Moment, wo er seinen Hut auf den Boden werfen würde und drauf rumhüpfen würde. Ja, ein bisschen. Also es ist jetzt so, ja, wenn die Tibeter einen als Lama verkleideten Engländer aufgreifen, der illegal zu Mount Everest reist, dann kriegt einmal er saumäßige Schwierigkeiten. Das wird aber auch diplomatische Quereleien geben, womöglich auf Jahre. Ja? Also sowas ist ein absolutes Problem. Ja? Wegen der Grenzüberschreitung? Also sozusagen wirklich naja, weil von der geografischen Grenze? Also dass er quasi diese Rolle angenommen hat, ist oder ein das Problem sicherlich. Und dass er halt die Grenze überschritten hat, genau, ohne Erlaubnis. Also ich habe es ja vorhin schon ein wenig angedeutet, Tibet ist ein absolut heißes Pflaster. Ja? Das ist in der Mitte von diplomatischen Quereleien sowieso schon. Das sind Spannungen. Dieses ganze Everest-Thema ist ein riesen heikles Thema. Und also wenn da dann irgendwie Leute illegal in anderen Ländern irgendwie rumsappen, dann scheppert es da erst. Okay, aber es wäre nicht primär jetzt, dass es ein religiöser Affront wäre mit dem... Das mag sein. Das macht es nicht besser, aber... Ja, das mag sein, dass sie ihm das dann auch noch irgendwie angreifen, aber das ist jetzt nicht der Auslöser. Okay, ja. Das ist schon das Politikum, dass er das überhaupt macht. Wo sie es ihm ja auch noch, ich weiß nicht, einmal, ich zweimal... Ich hab's da gleich gesagt. Zweimal vielleicht auch gesagt haben, ja. Wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen im Laufe der Geschichte. Dem Laden La bleibt jetzt eigentlich nichts weiter übrig. Als dass er es ignoriert. Genau, also wenig Staub wie möglich aufzuwirbeln. Ja. Wir hatten es ja gerade schon, er darf jetzt eigentlich gar nicht groß den Affen machen, ja. Mm. Und ihm widerwillig die Daumen zu drücken, dass er irgendwie Erfolg hat oder in irgendeiner Spalte verreckt, so, ja. Dass es halt keiner merkt, am besten. Er schreibt trotzdem jetzt einen Bericht an seinen Vorgesetzten, aber da lässt er sich, glaube ich, auch noch ein paar Wochen Zeit, bis er den überhaupt abschickt, so. Ja, er versucht jetzt wirklich, den Ball ein bisschen flach zu halten. Zurück zu Maurice. Der ist jetzt dann im tibetischen Hochland und das ist um den Mount Everest, da gibt es so ein Gebiet, da steht auch, glaube ich, so ein kleines Mäuerchen irgendwie und das ist so ein heiliges Gebiet für die Einheimischen, ja. Innerhalb dieses Gebiets ist es absolut verboten, Tiere zu töten oder Steine aus dem Berg zu brechen, also da sind die alle echt so ganz spirituell unterwegs, ja. Für Maurice ist das kein Problem, er ist ja eh sowas wie ein Freizeitbuddhist. Die englischen Abenteurer, die sonst so hier vorbeikommen, die finden komischerweise auffallend viele Tiere, die Viehseuche haben oder Hirnblutungen oder irgendwie so ganz komische Krankheiten und dann kann man die ja quasi essen, weil dann sind die ja, sterben die müssen ja weg, ja, die werden ja nicht besser. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum es schwer ist, dann Erlaubnis für solche Besteigungen zu bekommen, ja, weil die Leute dann natürlich auch auf die Regeln scheißen, keinen die Bock da drauf bestehen haben und da die Locals nicht respektieren. Das hat ein bisschen was von so einem Naturschutzgebiet, wo irgendwann kein Mensch mehr rein darf, weil die Leute, keine Ahnung, Feuer ist halt machen. Jeder Zehnte ist halt der Depp und schmeißt seine Cola-Dosen hin und zündet Feuer an und schmeißt die brennende Kippe noch ins trockene Gras. Das ist ganz genau das Thema, ja. Und das ist sicherlich jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, warum es so schwierig ist, aber das ist so ein Steinchen in dem ganzen Puzzle. Die Sache hat für Maurice jetzt was Gutes, ne? Er wird 1934 hier zumindest keinem Landsmann begegnen, ja. Das ist auch schon mal was. Am 15. April erreicht Maurice Wilson mit seinen Begleitern das Kloster Rongbuk. Das ist das höchstgelegene Kloster der Welt und sowas wie die letzte Siedlung vor dem Mount Everest. Wow. Weiter oben gibt es noch vereinzelte Mönche, die oft in so abgedunkelten Mini-Hüttchen leben, oder leben kann man es eigentlich fast nicht nennen, die liegen da in einem fast komatösen Zustand und meditieren über Wochen hinweg in so einem, einfach so einem Hüttchen auf keine Ahnung wie viel tausend Metern Höhe. So. Exzentrisch? So. Nee, ich macht sich beim Tinder nicht relativ. Das finde ich aber genau das Gegenteil von exzentrisch. Das finde ich eher wieder sehr, na, keine Ahnung, weil es ja wenig nach außen eigentlich strahlt, sondern es ist ja eher für die nach innen. Inzentrisch. Naja, den naja, Begriff gibt es so nicht, aber das ist so, ich schließe mich weg, das hat so ein bisschen was von, ich schließe mich weg von der Welt und meditiere einfach nur. Ja, also viel weiter weg von der Welt als da kommst du wahrscheinlich nicht. So, ja, das ist schon, relativ spirituell. Ja. Und der Blick auf den Everest von hier aus ist auch ziemlich ehrfurchteinflößend. Kennt ihr die Folge, wo Apu an einem zweifelt und dann zum Original-Quickie-Markt geht? Ja. Und das auch irgendwo hier in Nepal am Berg ist? Kennst du die? Ja, das ist wo drei Fragen beantwortet bekommt. Ja, bist du es? Bist du es wirklich? In echt? Ja. Das war's, bitte kommen Sie wieder. Wobei, ist ja ganz interessant, dass tatsächlich über Apu im Moment ganz schön viel diskutiert wird in den USA, ob das nicht eine rassistische Darstellung ist, die in der Form überholt ist. No shit, Sherlock. So, kommst du nach wie viel Staffeln drauf? Ja, aber ich sag mal, ich glaube tatsächlich, dass zum Zeitpunkt der Ursprungsfolgen und den ersten Folgen, wo er rauskam, der gar nicht so boshaft im damaligen Licht dargestellt war. Naja, ich glaube, dass der, also boshaft, die Boshaftigkeit der, genau, geht's denjenigen nicht, sondern dass es halt so stereotypisch ist. Genau, aber ich finde tatsächlich eher später schlimmer dieses, ja, und dann hat seine Frau natürlich ganz viele Kinder und so, also dass dann später im... Das ist aber schon in Staffel 10 gewesen. Nö, das ist, war das nicht 12 oder so? Ja, aber ja, genau. 12 ist aber auch schon 20 Jahre her gefühlt. Weißt du, aber was ich eben sagen will, ist, dass man da nicht irgendwann die Weichen auf ein bisschen einen tieferen Charakter, wenn man es mit vielen anderen gemacht hat, gestellt worden sind, sondern dass da noch mehr Klischees bedient worden sind. Was hat man denn bei den Simpsons für Charaktere in eine andere Richtung entwickelt? Ich finde, dass die Simpsons allgemein mit Klischees stark halt einfach spielen. Ja. Und da auch vor, keine Ahnung, den Amerikanern, amerikanischen Rednecks oder Alkoholikern und dergleichen auch nicht halt machen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, da jetzt den Inder rauszupicken, weil die Simpsons ja traditionell von niemandem Respekt hatten und das respektiere ich schon wieder. Verstehe ich. Danke, das ist genau meine Argumentation. Ja. So, dass ich sehe einfach das Problem nicht an der Stelle. Und das klingt jetzt arrogant und erhaben und das ist... Nö, alles gut. Das ist der weiße Mann, der jetzt hier irgendwie die Probleme der Randgruppen nicht versteht. Aber tatsächlich, ich sehe dieses Problem nicht. Ja, wie gesagt, ich sage ja nur, dass es gerade ein Thema ist in den USA. Aber ich stehe in Gedanken auch gerade vorm Everest und finde den sehr ehrfurchteinflößend. Mhm. Denn obwohl der Vormonsun fast den gesamten Berg schon vom Schnee befreit hat, weht so um die Spitze des Everest so diese ganz charakteristische Schneefahne. Oh. Kurze Frage. Vielleicht sollte man mal erklären, was der Monsun überhaupt ist, weil wir das so selbstverständlich in den Raum werfen und alle wissen. Und dann würde mich interessieren, was der Vormonsun tatsächlich ist. Erklär's doch mal. Also ich habe ein abstraktes Wissen davon, dass halt einfach in Ländern, ich weiß gar nicht, ob man das nach Hemisphären bemisst oder auf einem gewissen Breitengrad, aber letztendlich ist es ein andauernder Regen, der einfach in gewissen Gebieten vorkommt und der halt wirklich also sehr, sehr stark ist und ist im Prinzip ein Dauersturm. Das ist und im Grunde eine Regenzeit. Genau, halt irgendwie permanente Regenzeit. Und der Vormonsun, das ist dann so das Vorspiel für das ganze Ding. Ja, das ist es, dann regnet, so es regnet mal an. Die Aufwärmphase. Wir feuchten mal kurz an. So, doch nicht. Aber der Monsun ist sozusagen die Regenzeit einer gewissen Region. Richtig? Du, ich habe Monsun jetzt auch nicht wirklich recherchiert, wo jetzt da genau die Definition aufhört. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, Monsun ist salopp ausgedrückt und da liegen wir sicherlich auch falsch damit, aber salopp ausgedrückt ist es eine Regenzeit. Mhm. Also einfach eine lange Phase mit überdurchschnittlicher Luftfeuchtigkeit. Ja. Mhm. Und der Vormonsun ist einfach die Zeit vorher, wo sich das so ein bisschen andeutet, ja, wo es sicherlich nicht so kontinuierlich, nicht so lange anhalten, nicht so heftig regnet, aber auch schon einiges runterkommt und zu dem Regen wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen Wind und sonstiges Wetter dazu kommt. Also wenn wir einen Hobby- oder professionellen Meteorologen unter den Hörern haben, gerne einen Kommentar auf der Homepage lassen. Genau, erklär uns mal, was der Monsun ist. Jetzt habe ich diesen blöden Ohrwurm im Ohr. Oh Gott. Ja. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Also, ich weiß nicht, habt ihr den Everest vor Augen mit dieser Schneefahne oben so? Das Schneekoppe. Ich hab's mir noch gedacht. versuche euch nicht den Zauber dieses Berges näher zu bringen, wenn ihr das so ins Lächerliche zieht. Nein. Ich nehme die Worte von Mallory, der den Berg der Berge einst wie folgt beschrieb. Der Everest am Talschluss gibt sich weniger als Gipfelbau, denn als ungeheure Bergmasse. Das Auge stößt nur auf einfache Linien und es ist, als begnüge sich der Erde gewaltigster Berg, sich mit der ruhigsten königlichen Gebärde. Rundum stehen andere Riesen, aber keines ihrer kühnen, schlanken Häupter reicht dem Großen auch nur bis an die Schulter. Wow. Sie liegen unbeachtet im Schatten des Herrschers. Also es ist schon auch... Da bin ich auch drauf. Gibt schon auch so den ein oder anderen Berg drumherum, den eigentlich kein Schwein interessiert. Wie es halt immer so ist. Könnte ich dir auch keine Namen sagen. Cha, Cho, irgendwas, keine Ahnung, Charlie, Chongla, irgendwie so ähnlich. Keiner kennt diese Berge, obwohl die auch in einem anderen Land stehend, wären die einfach sauspektakulär. Ja, aber sie stehen halt neben dem Everest. Maurice fühlt einen inneren Frieden, wie er ihn lange nicht mehr verspürt hat. 15 Jahre lang war er auf der Suche und jetzt ist er seinem Ziel näher als jemals zuvor. Das muss er natürlich an Enid schreiben. Sieht sie nicht fantastisch aus? Nein, nicht du. Du natürlich auch. Aber ich meine diese rötlich schimmernden Riesenberg da. Wie eine Göttin, eine Königin. Heute habe ich mal wieder einmalige Sicht auf die Wände, Grate und den Gipfel. Wenn ich auf diese unwirkliche Schönheit schaue, fühle ich mich als Teil von ihr. Hat er ihr eine Postkarte geschickt? Oder also woher? Briefe. Genau, aber... Oder wo gibt ihr die ab? Das ist die Frage. Nee, das glaube ich sogar, dass es eine Infrastruktur gibt, wo du Post versenden kannst. Aber für mich ist die Frage, wenn du jemanden beschreibst, so, denkst du nicht auch, es ist wunderschön, dann erwarte ich, also entweder sozusagen, schilde mir, was du siehst, oder zeig mir ein Foto und dann kannst du auf meine Empathie und mein, oh, siehst du es nicht auch, ansprechen. Willst du jetzt deinen Schreibstil hier kritisieren? Nee, mitten im Zitat. Ich möchte ja gerne fragen, sozusagen, ob da Bilder vom Everest tatsächlich so all sozusagen omnipräsent waren, dass die immer mal wieder zu sehen waren, wenn er ihr das so beschreibt. Habe ich das nicht schon vorhin relativ deutlich gemacht, dass der Everest in aller Munde und in aller Magazine... Ja, auf der anderen Seite ist man da so vorsichtig mit Fotografien. Naja, aber es gab ja im selben Jahr ein großes Flugmanöver, quasi eine große Luftfotografieaktion. Aber Luftfotografie und von unten hochfotografieren? Aber die haben vorher auch fotografiert. Also Bilder, Bilder gibt's. Gut. Bilder vom Everest waren in jeder Zeitung in der Zeit. Alles klar. So, jetzt habe ich meine Stelle im Zitat verloren, aber es ist auch... Oh, es ging noch weiter, tut mir leid. Er ist sich jedenfalls sicher, er ist richtig hier, er muss das tun. Er hat mit seiner Diät wieder angefangen und ich habe das sichere Gefühl, dass es für mich gut laufen wird. Morgen ist der 16. April, ich könnte zu meinem Geburtstag oben stehen. Der ist am? Ich weiß gar nicht, am 21., 27., irgendwas, ein paar Tage, nee, 21. kann fast nicht sein. Ach, jetzt muss ich ganz hoch scrollen. Doch, es ist der 21. April. Aha. Aber das ist relativ ambitioniert, das Vorhaben. Also, aber so. Das kennen wir ja so von ihm. Das war jetzt gar nicht so klar, dass das nur 5 Tage sind. Jetzt finde ich meine Stelle nicht mehr. Kannst du mal die Zeit überbrücken, bis ich der wieder... Der bleibt einfach am Maschinengewehr der Kletterei hängen. Was? Koste es, was es wolle. Naja, um auf diese MG-Stellungshaltung von ihm anzuspielen. Okay, jetzt habe ich es. Dass er das so besessen ist. Also er möchte an seinem Geburtstag oben stehen. Und er schreibt ihnen noch, dass er das nur für sie macht. So, sie ist der goldene Faden von Beginn an. Jetzt, als sie wirklich in England noch waren, war er relativ zurückhaltend mit seinen Liebesbekundungen, weil er ja schon auch sich seinem Freund verpflichtet gefühlt hat. Ich wollte gerade sagen, dass jetzt er nicht irgendwann mal sagt, gib mal die Briefe her hier, jetzt ist langsam mal... Jetzt ist er dann schon auch relativ offen, ja, was seine Gefühle angeht. Andere Postleitzahl. Oh Mann. Das ist doch so der amerikanische Spruch, wenn es eine andere Postleitzahl ist, ist es nicht betrogen. Ich kenne das auch von jemandem, der diesem Motto nach in Nürnberg gewohnt hat. Hallo Volker. Und es ist ein bisschen bekloppt, weil der Ort, in dem er gewohnt hat, war einfach 3 Häuser weiter gegen die nächste Postleitzahl los. Der falsche Lama hat jetzt seine Verkleidung abgelegt, aber er trifft jetzt den echten Lama. Und zwar Ngawang Tenzing Norbu. Der ist so der Oberhoshi in der Gegend, also in dem Kloster. Und eigentlich weit und breit, gibt es ganz viele andere kleine Kloster, weit und breit trifft keiner eine wesentliche Entscheidung, ohne vorher diesen Lama zu konsultieren. Mhm. Also der ist der spirituelle Führer in der Gegend. So ganz, ganz eindeutig. Und Maurice tritt ihm natürlich mit gewissem Respekt gegenüber. Und als er da so zu ihm hin dackelt, fällt ihm plötzlich Sinais ein, dass er überhaupt kein Geschenk mitgebracht hat. Oh. Ja. Jetzt gruschelt er sich nervös in den Taschen seiner olivgrünen Baumwollhose rum und findet einen 5-Rupien-Schein. Ja. Jetzt wollte ich gerade fragen, kommt jetzt der Talisman zu Trage? Nee, sondern er drückt ihm einfach, und das finde ich ein relativ geiles Bild, 5 Rupien in die Hand, und es ist immerhin besser als nichts. Und der Lama lässt sich auch nichts anmerken. So, das ist dann sein Gastgeschenk. Ich glaube, 5 Rupien waren nicht so wahnsinnig viel. Die beiden kommen jetzt ins Gespräch, also mit dem Dolmetscher. Der Lama ist sehr interessiert an dem Mann, der alleine das tun will, wofür andere vor ihm mit Hundertschaften angerückt sind. Und das, wo der Geistliche selbst das Besteigen des Everests für eine komplett unnützige Tätigkeit hält. Mhm. Also dort in der Gegend hat er eigentlich überhaupt keine Ambitionen, da hochzugehen. Im Gegenteil, viele haben auch Angst davor, weil da dann die Schneemenschen und die Schneelöwen, ja, daher auch der Buchtitel irgendwie, hausen und Dämonen und sonst was. Und die wollen da eigentlich gar nicht hoch. Ich finde, Schneelöwe ist ein sehr schönes Bild oder sehr schöne Vorstellung. Er ist aber irgendwie auch fasziniert, wie auch schon der Dalpa von Wissens spirituellem Antrieb. Und er erzählt ihm dann noch diese ganzen Geschichten mit den Bergdämonen und den Geistern und so weiter. Aber er gibt ihm letztendlich seinen Segen für sein Vorhaben. Oh. Das ist jetzt nicht so wesentlich, weil die meisten anderen Expeditionen kriegen auch den Segen. Also da muss man, glaube ich, nicht so arg. Was ist denn ein Schneelöwe eigentlich? Weil ich habe die ganze Zeit einen Puma im Kopf gehabt, aber das ist ja ein Berglöwe. Nein, ich glaube, dass das auch eher so eine Geistergestalt an der Stelle ist. So, das gibt es gar nicht in echt. Ich wüsste nicht, dass ein Schneelöwe. Aber es gibt Schneeleoparden. Die haben auch einen ziemlich buschigen Schwanz. Also, oh Gott, da kann mich jetzt auch einer des Besseren belehren, aber ich habe das gelesen und bin davon ausgegangen, dass das in diesem Geisterkontext passiert ist. Und dass also, die Wesen, die im Berg hausen und da die Leute vertreiben. Und auf der Höhe, da wächst ja sonst auch nichts mehr, so kein Getier. Da wachsen keine Löwen. Also Schneeleopard gab es vor, ich glaube, 2 Jahren auf jeden Fall noch im Nürnberger Tiergarten. Schneeleopard? Entschuldigung, Schneeleopard. Genau. Das weiß ich, Bei einem zweiten Treffen mit dem Lama lässt sich Maurice dann noch einiges von der zurückgelassenen Ausrüstung der 1933er Rutledge-Expedition mitgeben. Also die haben das da im Kloster gebunkert, und er fragt, ob er sich da mal bedienen kann. Und vom Lama erfährt er auch, dass das Bergfieber so langsam dann doch auch anfängt, auf die Einheimischen überzugreifen. Ja? Dass die hoch wollen. Also so vereinzelt auf die junge Generation vor allem. Ja? Es gibt da einen jungen Tibeter, der ganz versessen drauf ist, den Everest zu bezwingen. Seinen Namen habt ihr gerade schon mal gehört? Tenzing Norgay. Aus den Kisten seiner Vorgänger nimmt Maurice jetzt noch ein Zelt mit. Ja. Stellt fest, ein besseres Zelt als meins, packe ich mal ein. Nimmt einen höhentauglichen Benzinkocher mit, was vielleicht auch gar keine so schlechte Idee ist. Oh. Und noch eine Laterne. Die Lebensmittel, die in beachtlicher Auswahl vorliegen, von Champagner bis Fruchtdrops, die lässt er zurück. Ja, weil wenn er nämlich gerade mal nicht fastet, nimmt er nur Trockenfrüchte, Haferflocken, Reis und Vollkornbrot zu sich. Was gut ist, weil das kann man tatsächlich stabil transportieren. Und bei relativ niedrigem Gewicht hat es eine relativ hohe Energiedichte. Viele Vorteile. Ja, aber ob das jetzt wirklich die ausgewogenste Ernährung für sowas ist, ne? Andere hauen sich da halt Kalorien drauf noch und nöcher, weil das auch sau anstrengend ist, ja. Naja, wir werden sehen, wo es ihn hinbringt. Bin ich dabei. Als Maurice im Mai das Kloster in Richtung Berg verlässt, jetzt ist er ja doch schon im Mai, irgendwas stimmt mit seinem Geburtstag nicht, irgendwas habe ich da mit den Daten verbummelt, glaube ich, sorry. Macht nichts. Also er hat seinen Geburtstag schon noch vor sich, ja. Aber er verlässt jetzt das Kloster in Richtung Berg, und es begleiten ihn so viele gute Wünsche und Gebete wie noch kein Engländer vor ihm. No. Der Abschied von seinen Sherpas fällt ihm schwer, also die lässt er jetzt im Kloster zurück. Oh, okay. Sein Plan ist, den Berg alleine zu besteigen. Ach, ab hier jetzt schon? Ab hier jetzt, ja. Und die sind ja jetzt auch schon sowas wie Freunde geworden auf der Reise hierher. Ja. Also das ist schon so, dass das nicht einfach ein Dienstleisterverhältnis war, sondern... Ja, aber dass die auch diese, die Geschichte mit dem als Lama verkleiden so lustig mitgemacht haben oder so, weil für andere wäre das ja schon ganz schöner Affront und naja, da kommt jetzt der Engländer, der bezahlt uns zwar gut und deswegen lassen wir das über uns ergehen, aber eigentlich halten wir von dieser Aktion nicht so viel. Der rechtliche Aspekt des Ganzen, den können wir dann ganz am Ende auch nochmal kurz aufgreifen. Nee, es geht gar nicht ums Rechtliche, sondern ums Empfinden von denen, dass er sich da als einen Lama verkleidet. Ja gut, aber woher kommt dieses Empfinden? Das kann moralisch, aber es kann auch rechtlich halt problematisch einfach sein. Können wir später nochmal ganz kurz. Ich finde es jetzt eher spirituell, also keine Ahnung, wenn du jetzt sagen würdest, ich glaube, Deutschland ist jetzt vielleicht nicht mehr der spirituellste Staat der Welt, den ich jetzt mal. Was? Aber du würdest ja jetzt auch, keine Ahnung, fände jetzt auch nicht jeder cool, wenn jemand als Pfarrer verkleidet durch die Gegend latscht. Ja, das stimmt schon. Ja, da ist schon auch was dran. Also das, ich würde das gar nicht. Meisten fänden es lustig oder würden sich zumindest keinen größeren Anstoß finden, aber ja. Also ich glaube auch, dass sie gehofft haben, dass es keiner merkt, so am Ende. Also, genau, Abschied, aber Maurice ist fest entschlossen, er ist fit, das Wetter ist bombig, so für ihn heißt es jetzt oder nie. Er geht jetzt an ein paar der vorhin erwähnten Mönche vorbei, die da noch weiter oben quasi leben, marschiert jetzt munter den Berg hinauf und bis zum Basislager der früheren Expeditionen hat Maurice überhaupt keine Schwierigkeiten. Ja. Da ist er jetzt im Windschatten von einem Hügel, in der Nähe ist eine Quelle und es gibt auch noch einige Spuren seiner Vorgänger zu finden, irgendwie zurückgelassene irgendwie Seile und es steht da auch ein Gedenkstein, der insgesamt 10 Tote bei den 3 vorangegangenen Expeditionen auflistet. Ja. Muss er da schon bergsteigen bis dahin? Ich glaube nämlich nicht. Definiere Bergsteigen. Also was du gesagt hast, dass er ja nicht mit Kletter... Nein, also, nein, quasi also das ist eine Bergwanderung. Genau. Ja, ja. Weil später muss er ja wirklich in den Berg rein. Ja. Da hat er ja null Vorwissen nach wie vor. Schauen wir mal, okay, wie es weitergeht. Etwas bedrückt stiefelt Maurice weiter. Also jetzt hat er schon mal über diese Toten da nachgedacht und darüber, was er denn eigentlich da tut. Aber er stiefelt weiter über eine Moräne den Berg hinauf und kommt eigentlich ganz gut voran und steht auch relativ schnell an Lager 1. Also das ist dann quasi die nächsthöhere Station, wo man so sein Zelt aufschlägt. Da haben frühere Sherpas schon kleine Steinhütchen für die Bergsteiger gebaut, damit diese ihre Zelte noch etwas schonen konnten. Ah, jetzt wollte ich gerade fragen, was heißt denn Lager 1? Da wohnt hier niemand. Nee, okay. Also okay. Die Lager eigentlich... Wie so ein befestigtes Plateau, könnte man sagen. Die liegen in der Regel halt auf idealerweise etwas flachem Gebiet und idealerweise wettergeschützt, so, ja, dass du da halt eine Zeit lang aushalten kannst. Das ja. heißt, wenn es mal stürmt, bleibst du in so einem... Dann bleibst du auch mal ein paar Tage in so einem Lager, ja. Da, heutzutage stehen da irgendwie Zelte von Bierzeltdimensionen beheizt mit dem Koch teilweise drin und so, ja. Früher waren das halt einfach windgeschützte Stellen, wo du halt auch mal ein paar Tage aushalten konntest. Das ist vielleicht tatsächlich, du Jürgen, hast ja auch viel Erfahrung im Kletterbereich, dass man das auch nochmal klar machen muss, dass halt vieles von dem, was heutzutage als Klettern gemacht wird, halt von der Pionierarbeit von den Pionieren, in Anführungszeichen, halt sehr profitiert, die halt dann zum Beispiel in dem Hang schon die, wie ist der Fachausdruck, halt Bohrhaken oder reingehauen haben. Ich meine, was ich mache, ist Sportklettern. Ja, Sportklettern funktioniert eh nur, wenn irgendjemand schon mal irgendwie da hoch war, hochgeklettert ist, irgendwo Löcher gebohrt hat und so einen Haken reingeklebt hat. Ja. Im Alpinismus ist das schon nochmal anders, ja. Wobei heutzutage auch die meisten Dinge erschlossen sind und da ist es dann genau, wie du sagst, da sind dann in gewissen Abständen sind einfach Haken. Aber es gibt schon auch relativ große Strecken dazwischen, wo du dich um dich selber und die Sicherung und so weiter kümmern musst. Mhm. Ja. Also es gibt schon noch Abenteuer im Alpinismus, aber es war in der Zeit natürlich komplett anders noch. Ja. Also damals wusste keiner, wie geht es überhaupt da hoch, ja, und was passiert nach der nächsten Biegung und was passiert da, was kommt da, was geht's erwartet, da überhaupt weiter? Was erwartet mich da, ja. Die mussten erstmal Routen finden und so, ja. Das war alles andere als trivial. Ja. Also, wobei die ersten Schritte noch relativ klar sind. Also der bewegt sich jetzt schon noch auf ausgetretenen Pfaden. Ja. Soweit waren die anderen auch, sage ich jetzt mal. Also er ist jetzt an Lager 1, findet da diese Steinhütchen, wo damals die Träger von diesen großen Expeditionen für ihre Bergsteiger so ein bisschen Hütchen gebaut haben, damit die eben ihre Zelte noch ein bisschen schonen konnten. Und die haben zwar kein Dach, aber Maurice macht es dann auch so, dass er einfach seine Zeltplane oben drüber wirft und sich in 5500 Metern ungefähr in einem von diesen Hütchen einquartiert. Ja. Er ist 7 Stunden marschiert vom Kloster aus, ist reichlich müde, ja, es ist ordentlich anstrengend. Er schmilzt noch etwas Schnee, ja, das ist so, du schleppst ja da auch nicht unendlich viel Trinkwasser mit, weil das ist ja sauschwer. Ja. Er schmilzt Schnee und dann schreibt er noch in sein Tagebuch: Ich bin glücklich, hier herauf solch eine Last alleine geschleppt zu haben. Nur noch 3000 Meter zu klettern, das klingt gut. Wetter perfekt, nur eine leichte Brise. Weg. Nur noch 3000 Meter, alter Vater. Das ist Optimismus. Der ist ein Optimist. Na, man muss jetzt aber auch sagen, es ist so ein bisschen traurig, dass man natürlich weiß, wer der Erstbesteiger des Mount Everest war, dass man jetzt gerade nicht so ein bisschen mitfiebern kann, ob das nicht vielleicht so ein crazy Typ im Alleingang geschafft hat. Dass er es nicht ist, ja. Und dass man erst so die Befürchtung hat, dass der entweder gar nicht mehr oder nicht so recht heile wieder runterkommt. Auf der anderen Seite, natürlich spricht, dass er gar nicht runterkommt dagegen, dass wir diese Dinge überhaupt doch wissen. Schauen wir mal. Außer alles sind Aufzeichnungen, aber das glaube ich wiederum auch nicht. Mal kurz zwischendurch. Maurice hat die Strecke von Darjeeling bis nach Rongbuk und von Rongbuk bis hierauf jeweils wieder in Rekordzeit zurückgelegt. Ja? Also ohne die Unterstützung des großen Expeditionsteams, wahrscheinlich war er deswegen auch ein bisschen schneller, jetzt so bei den Fußmärschen, ja, muss man auch sagen. Aber er hat seinen 20-Kilogramm-Rucksack irgendwie da ganz männlich alleine hochgetragen. Er hält Diät und also ich finde das alles in allem relativ beachtlich. Ja? Er studiert jetzt am nächsten Tag die Karten seiner Vorgänger nochmal, aber ist jetzt auch so, dass er ja da auch mit Gletscher zu tun hat und da sind solche Informationen immer ziemlich flüchtig. Ja? In so einem Gletscher sind relativ viele Bewegungen übers Jahr und auch Dinge, die da vorher mal irgendwie ein Durchgang war, sind dann vielleicht plötzlich woanders oder weg oder wie auch immer. Er verbringt jetzt auch den nächsten Tag hauptsächlich damit, sich zu verstolpern, ja, irgendwo im Gletscherwirrwarr herumzuirren und sich dann letztendlich doch irgendwie einen anderen Weg zu suchen, ja. Das ist jetzt aber wahnsinnig anstrengend. Dieses Herumirren, das dört ihn aus, sein Hals wird langsam wund, seine Augen tränen ihn trotz seiner Gletscherbrille und er ist in der Höhe auch ständig außer Atem. Und es kommt jetzt auch was dazu, das nennen die Bergsteiger Gletscherdröge, also das sind so Senken. Und wenn die Sonne scheint, dann bleibt in diesen Senken so ein bisschen die Luft stehen. Ja? Und da wird es dann irgendwie relativ warm. Und wenn man da durchläuft, fühlt man sich relativ schlagartig unendlich müde. Ja? Oh, okay. Sobald man wieder rauskommt, geht es dann automatisch sofort wieder besser. Aber insgesamt strengt es halt saumäßig an. Oh, das habe ich noch nie gehört. Wie kommt das? Naja, da bleibt die Hitze stehen, weil da irgendwie die Luft halt nicht durchpustet. Wegen der Temperatur. So, ja? Genau. Ah. Die Sonne brennt ja da relativ gnadenlos runter. Es ist aber der Wind halt relativ kalt und so. Und in diesen Trögen bleibt halt die Hitze irgendwie stehen. Okay. Also genauer kann ich es euch leider auch nicht erklären. Aber er ist jetzt da irgendwie ein ganzes Stück vom Tag unterwegs, ohne eigentlich voranzukommen. Er gibt am Nachmittag auf und sucht sich einen Lagerplatz. Er hätte eigentlich bis Lager 2 aufsteigen wollen, also wo dann auch, wie gerade schon gesagt, das war das, was die Expeditionen vorhin halt eingerichtet haben als gute Stellen, um zu kampieren. Und er muss aber einsehen, dass er in dem Zustand da eigentlich jetzt nicht weitergehen kann. Ja, das wäre unverantwortlich. Er schreibt in sein Tagebuch: Was für ein mieser Tag auf dem Rongbuk-Gletscher. Kein Weg, kein Pfad war zu sehen. Habe das Gefühl, mich 50 Mal verrannt zu haben. Oh je. Aber er plant, die Zeit am nächsten Tag wieder aufzuholen. Sein Geburtstag naht und er will auf dem Gipfel stehen. Nach einem kargen Frühstück geht es weiter und er erreicht schon bald Lager 2. Und weil seine Augenlider jetzt aber auch irgendwie ziemlich angeschwollen sind und sein Arm auch saumäßig schmerzt, ja, ich meine, gut, was will man erwarten? Das ist halt einfach irgendwie eine unmenschliche Umgebung. Und denken wir immer noch dran, der gute Mann hat immer noch, was heißt immer noch, der hat halt einfach diese Behinderung am Arm. Genau. Und es fängt jetzt dann auch langsam an zu schneien und dann beschließt er, die eigentlich geplanten 500 weiteren Höhenmeter bis Lager 3 jetzt nicht auch noch zu gehen, sondern bricht an dem Tag ab, gewinnt 4 Stunden Ruhepause, die er eigentlich ganz gut brauchen kann und schlägt hier sein Lager auf. Ins Tagebuch schreibt er: Ach, wenn ich Unterstützung durch Sherpas hätte, könnte ich schon in Camp 4 sein. Der Lagerplatz hier liegt gut, aber ich finde nur alte Marmeladenglas-Etiketten, nicht mal eine Zigarette. Wenn nicht ein kleines Wunder geschieht, werde ich es bis zu meinem Geburtstag nicht mehr auf die Spitze schaffen. Also immer noch sehr optimistisch. Also er hat ein bisschen Zeitdruck. Ja. Gut ausgeruht und top motiviert steht er am nächsten Morgen auf. Marschiert los, aber es dauert ungefähr eine Stunde, bis wirklich dichtes Schneegestöber reinbricht. Ja. Es wird jetzt auch windiger und nebliger. Kurzum, Wetter, bei dem man nicht unbedingt auf dem höchsten Berg der Welt stehen will. Ich frage mich auch, wie man sich da überhaupt noch orientiert, wenn so richtig Schneegestöber ist. Gar nicht mehr. Und du halt gar nichts mehr siehst, in weiß. Gibt es nur noch bergauf, bergab vielleicht, wenn es Glück hast. Also, man will da nicht oben stehen, außer wenn man Maurice Wilson heißt. Der stapft nämlich unbeirrt weiter, obwohl er wieder auf eine Stelle zusteuert, an der man sich leicht verlaufen kann. Ein Labyrinth aus Seracs, das sind so kleine Türmchen aus Gletschereis. Und die stehen da halt so rum, dass es echt so ein bisschen labyrinthmäßig ist. Und sowas hat noch keinen Wilson aufgehalten. Ja? Also sowieso Stalag, jetzt überlege ich gerade, was kommt von unten? Stalagmiten, genau. Genau, weil die Titten hängen. Ja. Tja, so kann man sich halt leider merken. So, dass ich kann da auch nichts für. Also er marschiert da rein und muss aber auch wieder da nach ungefähr einer Meile völlig entkräftet aufgeben. Ja. Er schlägt sein Zelt auf, er hat überhaupt keine Ahnung, wo er gerade ist. Er hat die Orientierung komplett verloren. Ins Tagebuch schreibt er: Vielleicht muss ich mehr essen. Das soll helfen, diese Gletschermüdigkeit zu überwinden. Noch 2 Meilen bis zu Lager 3. Die Boys haben gesagt, das Vorratsdepot liegt nur eine halbe Meile entfernt. Das müsste ich finden. Dann werde ich eine heiße Schokolade trinken. Vielleicht sollte ich einen Tag in Lager 3 pausieren und all diese Sachen genießen. Vorratsdepot heißt, da haben Leute... Er weiß natürlich, was die vorangegangene Expedition, über die hat er alles gelesen und was die im Zweifelsfall wo noch zurückgelassen haben. So, da gibt es relativ gute Aufzeichnungen dann. Gut, zumindest kühl ist da. Also. Genau. Und es ist so, dass da halt viel einfach dann irgendwo liegen bleibt und dann der nächste, Finders Keepers, so, der schnappt sich das dann. Vor allem, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass er oben ankommt, mega die Riesenvorräte, aber er hat, weil er leicht reist, keinen Dosenöffner dabei. Schauen wir mal. Das Wetter spielt gegen unseren tapferen Bergsteiger. Der Wind wird langsam zum Sturm, die Temperatur sinkt. Am nächsten Tag schafft Maurice wieder nur wenige 100 Meter. Wieder kann er gerade noch mit Mühe und Not sein Zelt aufstellen, aber ihm geht es jetzt auch wirklich nicht mehr gut. Seine Vorräte, sein Brennstoff, alles geht langsam zur Neige. Sein Hals brennt, die Augen tränen, sein Arm macht ihm zu schaffen. Er ist immerhin auf fast 6000 Metern Höhe, aber draußen vom Zelt tobt halt gerade ein Blizzard. Er bleibt im Zelt, der Blizzard wird schlimmer. Alles Gute zum Geburtstag, Maurice. Happy 36. Ich wollte gerade sagen, wie alt wird er denn? Ah, 36. Ich bin auch gerade 36. Er wünscht sich in seinem ich habe mich auch alt gefühlt, als ich das gelesen habe. Ja. Er wünscht sich in seinem Tagebuch noch viele weitere gute Jahre. Mm. 2 Tage und 2 Nächte harrt er so aus. Als dann die letzten Vorräte beinahe aufgebraucht sind, zieht er die Reißleine. In der Nacht lässt der Sturm etwas nach und Maurice ergreift die Flucht. Er packt hastig Zelt, Schlafsack und Lebensmittel ein, lässt die restliche Ausrüstung aber zurück. Dann folgt ein irrer Abstieg. Er stolpert, er stürzt, er schlittert, er kullert. Allein sein Überlebenswille trägt ihn ins Tal. Sehen und spüren kann er mittlerweile so gut wie gar nichts mehr. Abends um 10, 16 Stunden nach seinem Aufbruch, taumelt er in einem finalen Kraftakt in den Klosterhof von Moment, Romburg. Der ist in 16 Stunden komplett zurückgelatscht. Ja. Moment, hat er wirklich jetzt aufgegeben? Ja. Du hast es jetzt irgendwie so undramatisch gemacht. Aber es ist ja schon eine. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass er nochmal hochgeht. Zering, Tewang, ruft er noch nach seinen treuen Sherpas und die Eilen natürlich herbei. Ja, die haben da auf ihn gewartet. Die kommenden 3 Tage schläft und isst Maurice und er isst und schläft. Er scheißt auf die Diät. Es gibt Gemüsesuppe, später Teigbällchen und auch Jack und Schafsfleisch. Wow, Gemüsesuppe. Du lässt mich ja nicht ausreden. Ja. Jack und Schafsfleisch. Ja. Seine Buddies kümmern sich rührend um ihn und er hat die Ehre, sogar ein heißes Bad genießen zu dürfen, was da in so einem Kloster ja auch echt ein besonderer Privileg ist. Dabei stellt er freudig fest, dass er noch alle Gliedmaßen hat, was ja auch nicht jedem vergönnt ist, der darunter kommt. Ich sag nur Reinhold Messner. Ich sehe aus wie eine getrocknete Aprikose, schreibt er über seine zerschundene Haut in sein Tagebuch. Deswegen esse ich jetzt welche. Aber davon abgesehen ist es unglaublich, wie schnell unser englischer Abenteurer wieder auf den Beinen ist. Augen abgeschwollen, Hals geheilt und Arm, naja gut, der ist immer noch lahm. Aber schon eine Woche später beginnt Maurice wieder mit Märschen durchs Rongbuk-Tal. Okay. Aber so viel Zeit hat er ja nicht, wenn er es dieses Jahr noch machen will. Das Zeitfenster ist eng. Neuer Plan. Beim nächsten Versuch sollen die Sherpas mit bis zur Lager 3 aufsteigen, um dort eine Art vorgeschobenes Basislager einzurichten. Von da ab sind es ja nur mal ein paar läppische Tagesmärsche bis zum Gipfel. Zering muss aus gesundheitlichen Gründen passen, aber die anderen beiden kommen bereitwillig mit. Mitte Juni beginnt die Monsunzeit mit schweren Schneefällen, also muss das Trio bis dahin wieder zurück sein. Und so brechen sie am 12. Mai 1934 auf. Sehr spät. Auf jeden Fall. Sind jetzt knapp 3 Wochen, nachdem er da so Harakiri-mäßig irgendwie abgestiegen ist. Und das ist jetzt schon relativ nahe am Ende des Zeitfensters. Ja. Ja. Also, aber da hat er sich echt schnell erholt. Wahnsinn. Ja. Wenn alles glatt läuft, können sie jetzt hoch runter und sind dann noch in dem Zeitfenster, aber da darf wirklich nicht viel schief gehen. Mhm. Warum befürchte ich nur, dass ein bisschen was schief gehen wird? Maurice hat aber aus der Vergangenheit gelernt, er scheißt auf die Diät, im Gepäck hat er jetzt Schokominzkekse. Mhm. Snickers hat enorm hohe Energiedichte. Ich glaube auch, ja. Um keine Werbung zu machen, aber ich kenne Leute, die klettern, die sagen, Snickers einpacken, braucht nicht viel Gewicht und du hast halt Kalorien ohne Ende. Ja. Dick mit einer Mischung aus Antifrostsalbe und Sonnencreme eingerieben, erreichen die Abenteurer am Nachmittag relativ unbeschadet das Lager 1. Das Wetter hielt und hält, es ist sonnig und trocken, nur nachts hat es mit minus 20 Grad zeitweise klein wenig frische Temperaturen. Maurices erfahrene Begleiter kennen den Weg zu Lager 2 und ersparen ihm damit das nervenzehrende Umherirren. Ja. Also, das macht es jetzt schon mal deutlich einfacher, wenn man jemanden dabei hat, der sich auskennt. Ja. Und wieder ist es Nachmittag, als sie das Lager erreichen. Also das ist ja doch interessant, dass sie den Weg auch schon kennen. Sie kommen relativ gut voran. Ja, die waren dann halt auch bei einer der, 3 Expeditionen vorher dann eben auch schon im Einsatz. Ja, ja. Und also auch da Nachmittag sind sie am Lager, relativ entspannt. Maurice verspricht Rinsing jetzt seinen Ersatzpullover, den er im Rucksack hat, wenn der loszieht und den Rucksack sucht. Also das war Teil der Ausrüstung, die er zurückgelassen hat. Und es dauert zwar bis spät in die Nacht, aber Rinsing kommt mit dem Rucksack in der Hand dann irgendwann ins Zelt. Zwischenzeitlich kriegt Maurice auch ein bisschen Gewissensbisse, dass er ihn losgeschickt hat. Ja. Also ich stelle mir das hier nur so vor, dass überhaupt, also wenn du da so einen Rucksack auf so einen Berg hinterlässt, dass du den überhaupt wieder finden kannst, der schneit's ja und alles. Aber das war in der Nähe vom Lager. Ja, er war da schon relativ nah im Lager. Er war noch nicht ganz dran, ja, aber gut, er wusste dann noch ungefähr, von wo er zwei Tage lang festsaß. Ja. Und ich glaube, so viele Möglichkeiten, dorthin zu kommen, gibt es ja auch nicht. Also ich meine, trotzdem schon eine Leistung, das zu finden, aber am Ende des Tages führen jetzt nicht 1000 Wege nach Rom in dem Fall. Genau, also da ist es ein relativ, ja, wahrscheinlich ist es ein relativ straighter Weg, ja, und du lässt es dann ja auch nicht irgendwo an der Stelle, wo es halt total hinschneit, sondern schaust vielleicht, dass du es irgendwo an den Steinen oder irgendwo in eine Kuhle oder irgendwo ins Eck legst, ja, wo du ihn halt wieder findest im Zweifelsfall. Er wusste ja, dass er den vielleicht wieder brauchen wird. Am nächsten Tag erreichen die drei problemlos, wenn auch ziemlich erschöpft, Lager 3. Mit und Pullover? Ja, mit dem Pullover. Oh. Und sie sind damit locker jetzt weitergekommen als Maurice im ersten Versuch. Ja? Mhm. Was eigentlich schon krass ist, was das Wetter halt jetzt einfach für einen Unterschied macht. Ne? Es waren jetzt einfach drei Tage schön Wetter und schon hast du da eigentlich keine großen Probleme mehr, wenn du den Weg kennst. Mhm. Während Maurice und Tewang sich ausruhen müssen, macht Rinting sich abermals auf die Suche. Diesmal nach den Vorratskisten der Rutledge-Expedition. Und auch hier wird der fleißige Scherber fündig. Maurice schreibt an jenem Abend in sein Tagebuch. Wir überlegten, ob wir eine kleine Weihnachtsparty in meinem Zelt veranstalten sollten. Ich hatte diese Dinge seit Monaten nicht gesehen. Honig, Marmelade, Butter, Rosinen, Käse, Biskuits, Anchovy-Paste, Schokolade, Nestle-Milch, Ovomaltine und viele andere Schätze des Himmels. Ja, die gute Ovo. Ich wollte es gerade sagen, wie geil. Es war zu kalt und zu spät, um noch zu kochen, also gab es nur Schokolade und Kekse zum Abendessen. Voll der Kindheitstraum. Schokolade und Kekse zum Abendessen, nichts anderes. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Das ist absurd, was die halt in ihren Expeditionen da hochgeschleppt haben. Mhm. Ja? Also er packt sich halt irgendwie ein Vollkornbrot irgendwie in seinen Rucksack, ja, und die anderen kommen mit Ovomaltine und Anchovy-Paste und Käsebiskuits irgendwie den Berg hoch. Ja, ja. Ja? Okay, sie schleppen es halt auch nicht selber. Ja? Das Wetter hält dann auch am nächsten Tag und die drei verbummeln die Zeit mit dem Suchen nach weiteren Vorratskisten. Du kannst dir nicht vorstellen, in was wir hier schwelgen, schreibt Maurice, der seine Diätregeln nun endgültig über Bord wirft. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass er seine Diätregeln über Bord wirft. Aber so richtig. Jetzt aber richtig. So richtig. Ja. Dann aber schlägt das Wetter um, was auch bei Maurice wieder Kopfschmerzen auslöst. Es könnte die Höhenkrankheit sein, die auch, was ich vorhin schon sagte, nach Tagen in der Höhe ganz plötzlich einsetzen kann. Mhm. Aber so ganz weiß man es nicht, ja. Und guck mal, nach dieser Auskurierung innerhalb von 3 Wochen, dass er dann noch irgendwas mit sich rumschleppt, finde ich jetzt auch nicht völlig illusorisch. Aber er hat ja jetzt einen Sherpa, der ihn aufpäppelt und mit Tee, Ovomaltine, heißer Fleischbrühe, heißer Schokolade und was weiß ich, was noch allen versorgt, ja. Und da muss einem gut gehen, wenn man eine gute Ovo hat. Das wirkt dann natürlich Wunder. Aber er braucht jetzt irgendwie 1-2 Tage und das Wetter ist gerade eh auch schlecht. Also am 21. Mai kann es weitergehen. Das Wetter bessert sich langsam. Maurice und Rinting, der jetzt noch ein Stück mitgehen will, beginnen den Aufstieg zum Nordsattel. Also, nur noch mal zur Erinnerung, sie sind jetzt in Lager 3. Das war der Plan, dass die Sherpas da quasi so ein Basislager einrichten. Eigentlich geht er jetzt alleine weiter. Aber jetzt so den Tagesmarsch oder den halben Tagesmarsch, den kommt jetzt Rinting noch mit. Und bald schon entdecken sie vor sich eine Stelle, die Maurice den Kamin tauft. Das ist eine Wand aus Eis, wo es eigentlich nur einen vertikalen Riss gibt in der Mitte, die überhaupt eine Möglichkeit bietet, also der überhaupt die einzige Möglichkeit bietet, da irgendwie hochzukommen, ja, in diesem Riss drin irgendwie. Aber selbst an diese Wand muss man erstmal hinkommen. Vorher ist eine relativ steil geneigte Eisfläche und auch das ist schon gar nicht so einfach zu überwinden. Zumal Maurice seine zurückgelassenen Steigeisen in Lager 2 nicht wiedergefunden hat. Und er macht sich aber dafür keine Sorge. Eigentlich hofft er eh, dass er Fixseile von der Expedition vorher noch findet, ja, die ja auch über diese Stelle mussten. Ja. Und dann, also da ist es immer so, dass einer dann halt mit Steigeisen so eine Stelle vorausgeht und dann halt irgendwo fest verankert ein Seil hinmacht und alle anderen sich dann halt an diesem Aber das Seil ist genau das, was ich vorhin geschildert habe, dass einfach jemand vorher den Weg ein Stück weit bereitet hat. Genau. Aber im Wahrsinn halt des Wortes. Innerhalb von einer Expedition so dann. Ne? Ja. Es ist auch dann oft so, wenn die durch so tiefen Schnee stapfen, ja, das ist ja sau anstrengend, aber da gibt es dann immer einer und der wechselt dann auch meistens, der halt spuren muss vorher, der dann so den Weg freitritt für die anderen und so. Also es gibt schon immer das eine arme Schwein, das halt Spezialisten halt auch einfach. Der Herkunft des Ausdrucks, der muss spuren. Ich kenne das so, ja. Ah. Also ich habe das nicht, so kenne ich das. Ja. Wieder eine Wortherkunft mitgenommen, cool. Also er hofft da noch Fixseile zu finden, aber Fehlanzeige, das im Gletschereis ist einfach viel zu viel Bewegung drin, die Spuren sind verwischt, diese Fixseile sind weg und es bleibt ihm jetzt nur ein Weg, er muss Stufen ins Eis schlagen. Ja? Also er muss jetzt hier so sich seinen Weg selber machen und das ist halt sehr anstrengend. Saumäßig mühsam, vor allem für jemanden, der einen lahmen Arm hat und noch nie einen Eisbügel in der Hand hatte. Rinting gibt ihm jetzt sowas wie einen Crashkurs, ja, einen Crash-Eiskurs. Crush-Eiskurs. Aber der verabschiedet sich dann so nach 150 Metern etwa und kehrt zurück, weil er noch vor Sonnenuntergang. Ich habe nur was auf dem Herd. Genau. Und dann muss Maurice alleine weiter. Ja. Wieso verabschiedet er sich? Naja, weil die ja in dem Lager 3 eigentlich, also sie wollten ja nur bis zu Lager 3 mitkommen und die schlagen da Lager auf und warten und die da. Die Situation ist aber nicht prekär genug, dass man vielleicht einsieht, dass das ein bescheuerter Plan war. Du meinst, dass Maurice auch mitgehen sollte? Nein, dass Maurice einsieht, dass er allein vielleicht halt doch einfach wenig Chancen hat. So viel Einsicht möchte ich ihm an dieser Stelle nicht unterstellen. Ich verstehe. Die Arbeit ist schwer und zäh und er muss immer nach wenigen Schlägen schon eine Pause machen und dementsprechend schafft er es an dem Tag auch nicht bis zu diesem Wandfuß, sondern er schlägt sein Lager auf und zwar mitten im Hang, ja? Was jetzt auch nicht gerade das leichteste Unterfangen ist. Ja? Mhm. Für Abendessen ist er auch viel zu erschöpft. Er schafft gerade noch irgendwie Tee und Kekse dann irgendwie, nee, nicht mal Tee, er schafft noch irgendwie Kekse zu essen und dann am nächsten Morgen macht er sich dann Tee und dann geht es auch schon wieder weiter. Bald kommt er an eine Querspalte in diesem Eis, also wo dann auch irgendwie der Weg versperrt ist, wo er nicht weiter kann und er kann eigentlich nur mit dem großen Umweg dann zu so einer schmalen Schneebrücke, ja, die über diese Spalte führt und mit sowas hat er jetzt wenig Erfahrung, ja. Und, ja, ob das hält. Genau. Und er robbt bäuchlings über diese Brücke, ja, in der Hoffnung, dass die Verteilung seines Gewichts das Ding irgendwie stabil hält und er kommt auch heil drüber. Hat alles in allem aber relativ viel Zeit gekostet, war auch anstrengend, wie eigentlich alles in dieser Höhe. Und er schlägt wieder sein Lager im Hang auf, isst irgendwie noch Kekse und döst erschöpft ein. Ich wollte sagen, da kann man jetzt einfach mal, wie viel Meter weit? 50? Also es war jetzt wirklich nicht sehr weit. Wirklich gar nichts. Luftlinie waren es wahrscheinlich ja, 50, 100, irgendwas, ja. Keine Ahnung. Am nächsten Tag hat er es bis an die Eiswand geschafft. Ein Jahr vor ihm standen hier zwei der besten englischen Kletterer, Eric Shipton und Frank Smitey, die auch nur mit Mühe, Not und vor allem Teamwork da hochgekommen sind. Ja. Für Maurice aber kein Problem. Ja. Nach Stunden des Stufenschlagens muss er feststellen, dass seine Streichhölzer nass geworden sind. Und das bringt ihn jetzt dazu einzusehen, dass er nicht weitergehen kann. Ja. Also ohne der Brenner und alles, genau, er geht nicht. Er kann schon allein keinen Schnee schmelzen, keine und Lampe. Damit nicht trinken. Und also das wäre jetzt wirklich fahrlässig und das sieht er ein und jetzt kehrt er zurück in Lager 3. Auch wieder rutschend, schlitternd, ja, der Rückweg geht dann doch immer etwas schneller. Mhm. Aber dass er diese Eiswand dann auch wieder, in Anführungszeichen, einfach wieder runterkam, ist ja auch nicht schlecht. Nee, er war dann nicht so arg hoch, oben, er hat da ein paar Stufen reingeschlagen und dann hat er gemerkt, okay, er kommt jetzt hier so nicht weiter und er kann. Okay. Jetzt warten die Sherpas in dem Lager schon auf ihn und freuen sich und fragen ihn, wann sie den Abstieg dann zusammen machen wollen, aber Maurice schüttelt nur den Kopf. Jetzt möchte er, dass die beiden mit ihm zum Nordsattel gehen, also halt noch ein Stück weiter. Und dann würde er den Rest alleine schaffen. Und die sagen nein. Aber das erste Mal in ihrer Beziehung weigern sich die Ja. Die sehen es jetzt auch irgendwie nicht mehr ein. Ja. Sie halten es auch langsam für gefährlich, klar. Und sie hocken jetzt 3 Tage in dem Lager. Wahrscheinlich auch der Jahreszeit. Ja, es wird langsam auch schwierig dann, ja. Sie hocken jetzt 3 Tage lang in diesem Lager. Wahrscheinlich redet Wilson in der Zeit noch lange, lange auf die ein, ja, erfolglos. Er zieht dann alleine los. Er bittet sie nur noch um eins. Sie mögen doch bitte 14 Tage auf ihn warten und erst dann absteigen. Ja, also, dass er einfach noch eine Chance hat, wieder auch runterzukommen. Ja. Mhm. Er steckt ihnen noch einen Brief zu, ja, den sie im Zweifelsfall bei der Polizei in Indien abgeben sollen, der sie von aller Schuld freisprechen soll, ja, dass er sie halt zu dieser Aktion, diesem illegalen Grenzübertritt und Verkleidung und so weiter, dass sie ihm halt geholfen haben, aber dass es alles seine Schuld und sein Plan war. Nur für den Fall der Fälle. Und dann umarmt er seine Begleiter nochmal und geht los. Ganz schön, also dafür, dass es so eine gefühlte Kamikaze-Aktion ist, ganz schön bedacht darauf, dass er wahrscheinlich nicht zurückkommt, wenn er das so brutal also, durchzieht. Wir hatten es ja vorhin schon, er ist ja nicht komplett weltfremd und dumm. Nee. Er hat nur diesen einen Plan und setzt relativ viel aufs Spiel, um den auch durchzuziehen. Ja gut, ich meine, aber wenn du auf der anderen Seite an die MG-Aktion denkst, wo du uns ein bisschen so den Hint gegeben hast, so ein, überleg mal, was könnte es für so ein Typus Mensch sein? Dem würde man ja nicht so viel Reflexion unterstellen. Naja, aber Verbissenheit, weil wollte ich an der Stelle eigentlich ausdrücken. Das ist auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Und er ändert jetzt auch seinen Plan insofern wieder, als dass er es wieder mit Beten und Fasten versucht, ja. Und irgendwie nur halt mit Trockenfrüchten Tee und irgendwie ein bisschen Brot, ja. Also da versucht irgendwie hochzukommen. Was ich jetzt schon auch relativ schwierig finde, so. Ich glaube, dass das ohne Ovo Maltine findest du es auch schwierig. Ja. Ja. Froh, dass wir uns einig sind. Keine Ovo, kein Gipfel. Und ohne Anchovy-Paste kannst du eigentlich auf keinen Berg steigen, ja. Der Weg ist beschwerlich, Die erste Rast macht er an der Querspalte, wo er ein paar Tage vorher drüber gerobbt ist. Und es wird jetzt auch schon relativ früh dunkel. Und es dauert in so einer Höhe ja auch immer Stunden, bis so ein Teewasser kocht. Ja, das habe ich auch gar nicht erwähnt. Mhm. Ne? Aber in diesem Luftdruck oder in diesem fehlenden Luftdruck dauert es wahnsinnig lang, bis Wasser kocht. Und auf 7000 Metern Höhe ist es auch so, dass man sich gar nicht mehr an die Höhe gewöhnt. Es geht eigentlich nur noch darum, wie viel du wie lange aushalten kannst. Ja? Also da findet keine Anpassung im Körper mehr statt, sondern es ist echt nur so. Das sind die Grenzen vom menschlichen Körper, genau, sozusagen. Das ist so, da kommst du nur noch mit Wille weiter. Und auf über 8000 Meter sogar würdest du nach 2 Tagen einfach sterben. Also, was? Genau. Also da kannst du einfach nicht leben. Das ist auch die Todeszone dann. Ja? Okay. Da kannst du nicht überleben. Wie hoch muss er in Summe? Naja, 8800. Okay. 64, 63, 43. Mhm. Oh Gott. Das ist jetzt peinlich. Okay, nein, aber so Größenordnung über 8000. Geschichte, was die Höhenmessung angeht, hast du die nicht neulich erst erzählt, dass irgendjemand das zufällig richtig geraten hat? Gibt es da nicht irgendwie eine Geschichte? Weiß ich jetzt gar nicht. Da gibt es irgendeine Geschichte, dass irgendjemand auf den Meter genau die Höhe des Mount Everest irgendwie mal eingeschätzt hat. Weiß ich gar nicht, aber spannend ist, dass der jährlich um mehrere Millimeter wächst. Wie kommt's? Naja, durch die Bewegung in den Erdplatten. Also die halt schieben sich aufeinander zu, genau, und drücken den Berg weiter nach oben. Die den halt weiter hochschieben. Aha. Aber mehrere Millimeter im Jahr, das finde ich schon relativ viel. Also seit hier Maurice ist der ja schon Zentimeter wahrscheinlich größer geworden. Ja. Das finde ich schon krass. Also es ist ja dann total unmöglich, heute hochzusteigen. Das ist ja viel schwieriger als damals. Ja. Ja. Maurice ist jetzt am Eiskamin. Er schlägt Stufe um Stufe ins Eis, schiebt sich hoch, verkeilt sich, versucht irgendwie da einen Weg zu finden, auch mit dem linken Arm irgendwas Sinnvolles anzustellen, schlägt wieder Stufen, schiebt sich weiter, er fällt auch mal raus, rabbelt sich wieder auf, beginnt von neuem mit dem Aufstieg, kommt aber an diesem Tag einfach nicht hoch. Und das ist auch der Punkt, wo so langsam die Aufzeichnungen in seinem Tagebuch etwas wirrer werden. Mhm. Ja? Also es ist dann schon schwer, auch seinen Gedanken teilweise zu folgen. Und er vertraut seinem Tagebuch auch an, dass er an jedem Abend das Gefühl hatte, nicht alleine im Zelt zu sein. Mhm. Er war sich relativ sicher, der 1924 verschwundene Mallory sei bei ihm. Und er hat für den auch extra noch eine zweite Tasse Tee gemacht und ihm Kekse hingestellt. Welcher Mallory? Na, der von der 1924er Expedition. Jetzt. Der da, okay. Der ist ja verschwunden einfach. Ja? Also der ist nicht zurückgekommen, der war weg. Ich finde es auch immer bemerkenswert, wie jemand dann selbst in solchen Situationen das Tagebuch noch weiterführt. Genau. Weil ich das denke mir mal, also kennt und ihr auch das? Die Kraft hat dafür, das noch zu tun, und auch die Fingerfertigkeit. Ja. Wie halt Menschen auch manchmal sturzbetrunkensten Zustand noch Zähne putzen nachts. So, aber ich glaube tatsächlich, also Zähne putzen ist, glaube ich, nicht so ein Automatismus-Ding. Und ich glaube, dieses Tagebuchschreiben ist natürlich auch etwas, was so eine gewisse geistige Katharsis, also was dir selber helfen kann, dich zu reflektieren, wenn du jemand bist, der Tagebuch schreibt. Ich kann jetzt nicht so gut mitreden, ich habe seit meines Lebens noch nie dauerhaft Tagebuch geschrieben. Also ich habe auch noch nie Tagebuch geschrieben, aber betrunken schreiben ist schon auch ein bisschen cool. So. Das fühlt sich an, als wärst du hier der mega Kreative und haust hier einen geilen Satz nach dem anderen raus. Und wenn du es am nächsten Tag liest, denkst du dir, warum sind da 1000 Ds und ein Punkt am Schluss? Genau, am nächsten Tag verstehst du irgendwie kein Wort mehr. Sehr gut. Das ist schon, betrunken schreiben ist relativ interessant. Mhm. Am 31. Mai, also am nächsten Tag, schreibt er morgens einen weiteren Eintrag in sein Tagebuch. Es wird sein letzter sein, das so viel verrate ich euch schon mal. Da steht, auf geht's, ein großartiger Tag. Oh Gott. Es ist bis heute mir nicht... Mir ahnt Böses. Ja, ihr müsst jetzt nicht mehr ahnen. Er wird den Tag nicht überleben. Mhm. Voraussichtlich, wahrscheinlich. Also es ist nicht ganz klar, was mit ihm passiert ist. Ja. Es ist bis heute nicht klar, wie weit Maurice Wilson tatsächlich gekommen ist. Seine Leiche wird ein Jahr später von einer Erkundungsexpedition in der unmittelbaren Nähe von Lager 3 gefunden. Also nochmal wieder ein ganzes Stück runter. Also sprich, der ist wahrscheinlich wieder zurückgegangen. Und zwar wird er dort gefunden, nebst Zelt, aber ohne Schlafsack. Oh. Er ist Opfer des Wetters geworden oder der mangelnden Ausrüstung oder der fehlenden Erfahrung. Fast sicher verstarb er am 31. Mai oder am 1. Juni, wer weiß das schon. Aber warum ohne Schlafsack? Ja, gleich. Das ist bizarr. Einen Moment mal. Die Leiche lag an Lager 3. Hätten da nicht die beiden anderen auf ihn warten sollen? Haben sie nicht gemacht? So, es gibt jetzt verschiedene... Oder was wird das so furchtbar? Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, ja. Wenn die beiden jetzt, angenommen, die hätten wirklich 14 Tage dort ausgeharrt, was sie später auch so zu Protokoll gegeben haben, dann hätten sie ihn dort eigentlich lebend treffen müssen. Ja? Immerhin war er in Rufweite von Lager 3 und sie haben ihn aber nicht gesehen. Sagen Sie. Oh. Es gibt jetzt, ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten. Mhm. Ja. Das eine ist, er war noch wesentlich länger am Leben, als wir hier jetzt gerade angehen, oder als ich jetzt gerade hier euch erzählt habe. Er könnte theoretisch, ja, das ist maximal unwahrscheinlich, aber er könnte theoretisch sogar am Gipfel gewesen sein. Ja. Sein Tagebuch und sein Union Check werden 1935 geborgen. Seine Kamera und sein Höhenmesser bleiben aber verschollen. Mhm. Oder bleiben sie das wirklich? So, das könnte ja theoretisch auch jemand später gefunden haben, gesehen haben, dass er auf dem Gipfel war. Naja, das und ist aber schon ziemlich Verschwörungstheorie. Und diesen Erfolg aber für sich verbuchen. Jemand, der da gerade hoch will und denkt, er ist der Erste auf dem Berg und hat den Beweis in der Hand, dass er nicht der Erste ist und kann ihn verschwinden lassen. Finde ich jetzt nicht so absurd. Das wäre die erste Verschwörungstheorie, wo ich sagen würde, da könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass was dran ist. Denn Verschwörungstheorien haben, finde ich, immer ein großes Manko. Und zwar ist es, wie viele Leute müssten gleichzeitig schweigen. Genau. Und wenn es eine Person gibt, die den Fame für sich abgreifen kann und lässt dieses eine Gegenstand verschwinden, dann sage ich auch, dann halte ich es nicht für völlig ausgeschlossen. Und weißt du, wer denn da 1935 wieder hochsteigt an dem Maurice vorbei und ihn findet? Na hier, unser Tenzing. Nein. Das sind aber wieder die gleichen englischen militärorganisierten Sesselfurzer, ja, die mit nationalem Ruhm und sonst was da irgendwie hoch wollen. Also die hätten auch das ausreichende Motiv. Du, das ist jetzt meine, höchst eigene persönliche Verschwörungstheorie an dieser Stelle. Exclusive. Ich glaube es jetzt, wie gesagt, ich glaube es auch nicht, aber sozusagen in dem Punkto, dass einfach 99,9999% aller Verschwörungstheorien aushebelt, sofort für mich, sage ich, da hat sie eine gewisse Chance noch auf einen gewissen Realitätsbezug, eben aus dem genannten Grund. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die ist einfach, dass Rinzing und Tewang die Fliege viel früher gemacht haben, als abgesprochen, ja, und haben ihn damit eigentlich da oben krepieren lassen. Ja. Tenzing Norgay, der 35 dann auch tatsächlich Teil dieser Everest-Expedition ist, die den Maurice dann finden, der geht die beiden Sherpas in seiner Biografie relativ scharf an deswegen. Also der sagt, die hätten da warten müssen. Ja? So, und er ist überzeugt, dass sie nicht gewartet haben. Ja. Oh, das will man eigentlich gar nicht hören, jetzt irgendwie nach sowas, dass man sich denkt, Mensch. Jetzt so eine Zwischenmöglichkeit ist, ja, was jetzt wahrscheinlich auch plausibel ist, ist, dass Maurice jetzt doch ein Stückchen höher gekommen ist, als ich euch gerade erzählt habe. Also dass er vielleicht sogar noch bis zu Camp 5 oder was gekommen ist, aber nicht bis zum Gipfel. Also es gibt und 5 Camps auf dem Weg. Es gibt 6, glaube ich. 6. Okay. Und dass die Sherpas aber, weil er relativ lange weg war, dann trotzdem das Lager verlassen haben, weil die davon ausgegangen sind, er kommt nicht mehr, auch wenn es vielleicht jetzt keine 2 Wochen waren. Ja. Und ihm blieb dann nichts mehr anderes übrig, als seine Ausrüstung irgendwo liegen zu lassen und mit letzter Kraft ins Lager abzusteigen. Ja. Und er konnte sich da vielleicht gerade noch dann in eines der Zelte der Sherpas legen, deswegen auch das Zelt und kein Schlafsack, bevor er dann starb. So. Das spricht jetzt für diese Konstellation aus Zelt, kein Schlafsack, Ausrüstung weg und so weiter. Aber der Philipp und ich unterscheiden uns da echt in einem Punkt jetzt hier massiv. Die Empathie? Ich denke mir, he had it coming. Also das ist halt was, da fehlt mir tatsächlich das Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sympathisch und dass jemand seine Ziele verfolgt, auch. Aber er wusste halt jederzeit ums Risiko. Es war ein unglaubliches Risiko. Er hatte mehrfach Gelegenheit, da wieder zurückzugehen. Er hat es mehrfach wieder gewollt. Der hat es echt, am Ende des Tages ist er halt einfach für seinen Traum gestorben. Und das hat er dann auch ein Stück weit verdient, klingt so, als wenn es verdient hätte in dem Sinn, aber also es ist ein legitimes Ende. Also du kannst nicht komplettes Risiko spielen und dann. Ich glaube, wenn er das so selber rückwirkend betrachten würde, er wäre nicht traurig um seinen Tod. Ja, genau, weil er halt einfach, so wie er die Briefe auch schreibt mit dem, ich probiere es jetzt nochmal, wenn wir uns nicht mehr sehen, ciao. Aber ich finde dann schon das Wie und Wann und unter welchen Umständen ist dann schon auch irgendwie, das berührt mich dann schon auch. Ja. Ja. Also das ist halt dann unter Umständen vielleicht auch unnötig, wenn es jetzt wirklich so ist, dass die ihn da oben sitzen haben lassen, obwohl sie ihm versprochen haben zu warten und dass er womöglich deswegen gestorben ist, kann man schon mal kurz eine Mitleidsträne für ihn verdrücken. Ansonsten bin ich schon auch bei Dominik. Ne? Das ist jetzt was, wenn man sowas macht, dann ist man ein Stück weit auch selber schuld. Aber über so eine moralische Diskussion möchte ich eigentlich dann später erst noch mit euch reden. Ich möchte es noch schnell abschließen. Die Sherpas, den dreht keiner den Strick aus der Sache. Ja? Ja. Jetzt nicht aufgrund des Briefes, den er ihnen mitgegeben hat. Der wird vom stellvertretenden Polizeichef in Indien dann als Ausdünstungen eines Geisteskranken eingestuft. Ja. Aber es ist keinem geholfen, wenn jetzt da noch viel Staub aufgewirbelt wird. Und deswegen werden die dann eigentlich so unter der Hand dann einfach laufen gelassen. Und ungefähr in der Zeit, wo die Sherpas dann auch wieder nach Darjeeling zurückkehren, sickert dann auch dieser Polizeibericht, den der Laden Lama verfasst hat, irgendwie so langsam durch. Und die Presse schnappt es so ein bisschen auf. Und erst da kriegen die eigentlich mit von dieser ganzen Story. Und dann laufen auch sofort die Zeitungspressen heiß, ja. Und alle englischen Tageszeitungen schreiben über Maurice. Und interessanterweise verurteilt ihn keiner und seine Wahnsinnstat so, ne? Also sie sind eigentlich alle dann sympathisch mit ihm, also die großen Zeitungen. Mhm. Immerhin ist er viel weitergekommen, als es irgendwer für möglich gehalten hätte. Ja gut, aber warum sollst du auch dem, er hat niemand anderen mit ins Unglück gerissen. Naja gut, aber was machen die Tageszeitungen, ja? Die kriegen diesen Fakt mit, sie recherchieren, sie gehen zu diesen englischen Bergsteigern und fragen nach den Hintergründen, nach dem Kontext und die sagen, so ein Wahnsinniger, bla, und was passiert dann in der Zeitung? Da hast du diese Sichtweise eigentlich normalerweise auch in der Zeitung. Mhm. Aber die sympathisieren relativ offen, relativ stark mit Maurice und tatsächlich sind es einzig und allein diese Bergsteiger in England, die diese ganze Aktion halt nach wie vor verteufeln. Ich meine, aus Verantwortungssicht fürs eigene Leben und auch von den Sherpas, die mitgegangen sind, ist er zwar laut den Erzählungen jetzt recht schonend mit denen umgegangen und hat auch gesagt, hier wartet auf mich, aber ihr geht nicht mit weiter, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, ihr wollt sie ja noch überreden mitzugehen. Der wollte sie noch überreden. Von daher sozusagen ist es sehr fragwürdig, was er da getan hat, auch sozusagen um Leib und Leben von anderen Leuten zu schonen oder zu schützen. Naja, ja, gut, aber das war ein Dienstleistungsverhältnis, ne? Der hat die bezahlt und war eine Verhandlung, ja, kommt ihr mit? Nein, okay, dann halt nicht. Ja, aber da hast du ja trotzdem einen gewissen moralischen Kodex immer noch, den du zu erfüllen hast, in meinen Augen. Okay. Kannst du ja auch nicht sagen, hier, ich gebe dir Geld, bring jemand um. Nee, aber kannst du sagen und dann sage ich halt nein. So. Ja, ja, aber sozusagen, du machst dich ja genauso mit schuldig, wenn du sagst, ja, okay, mache ich, nimmst das Geld und tust es, wie ich dir den Auftrag gibt. Du machst dich dann genauso mit. Das klingt gut. Das klingt harmlos. Egal. Was er aber erreicht hat auf jeden Fall, war auch so ein Stück weit Everest-Marketing zu betreiben, auch wenn der es gar nicht unbedingt nötig gehabt hätte. Aber er ist jetzt wieder natürlich in aller Munde. Das Mysterium-Berg ist jetzt wahrscheinlich dann nochmal stärker denn je. Gehypt. Ja, 1935 und 36 werden sofort nochmal zwei englische Expeditionen angesetzt, wobei wieder die erste zum Auskundschaften losgeschickt wird, die dann auch Maurice findet. Und die zweite erst dann einen Gipfelversuch anstrebt. Und die Leute von der ersten müssen auch unterschreiben, dass sie nicht dann unterwegs plötzlich dann irgendwie zum Gipfel, sondern das bleibt dann denen von der zweiten vorbehalten. Meine blöde Frage, haben die den Geborgen mit runtergebracht noch? Ja, habe ich jetzt hier gerade. Diese erste Expedition, die findet ihn und beerdigt ihn dann eingewickelt in seiner Zeltplane in einer Gletscherspalte. Und bauen so ein kleines Steinpyramidchen. Also es ist im Grunde in so einer Höhe, jemanden wirklich zu bergen, ist ein Mega-Aufwand. Das magst du auch nicht normalerweise. Sie schubsen ihn in eine Gletscherspalte und noch am Abend lesen dann die Expeditionsteilnehmer gespanntes Tagebuch, das ein recht gutes Bild von seiner Monomanie und seinem Ehrgeiz irgendwie zeichnet. Ja. Mhm. Und da habe ich jetzt auch einige Zitate raus, die eigentlich ein ganz, ganz schönes, also es war sicherlich ein spannendes Werk, das man da oben auf dem Berg so. Aber auch schon ein bisschen creepy, du findest da einen Typ, der tot ist. Ich meine, das weißt du zwar vorher schon, aber dann findest du da die Aufzeichnungen, die dann auch irgendwann so ein bisschen wahnsinniger werden. Ein bisschen, So, aber Maurice ist noch nicht, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Ja? 1960 findet eine chinesische Expedition in der Nähe der Moräne bei Lager 3 einen Torso und einige Ausrüstungsgegenstände. Sie filmen den Toten und beerdigen ihn erneut. Später stellen sie fest, dass es sich bei der Leiche um Maurice Wilson handelt. Sehr interessant. Tatsächlich wusste ich gar nicht, dass es chinesische Expeditionen gab, aber natürlich irgendwie da die. Das ist naheliegend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bin ich völlig bei dir, aber auch wieder hier, die große Geschichte haben halt die Ersten, die Siege. Genau, 1960 ist der Kessel geflickt, ja, das Thema durch. Ja. 1975 sind das erneut die Chinesen, denen Maurice erscheint. 1985 hingegen sind es die Basken und 1989 eine gemischte Gruppe aus Engländern und Amerikanern. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, also die schmeißen ihn immer fleißig in irgendwelche Gletscherspalten und der spuckt ihn dann wieder aus. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als würde der Berg ihn loswerden wollen. Ja. Aber das ist auch kein Fake und keine Einbildung, sondern die ist wirklich immer wieder hervorgekommen, die mumifizierte Leiche quasi. Ja, die halten sich da ja auch relativ gut, die Leichen und so, je nachdem. Ist ja schön kalt, ne? Je nachdem, wo die jetzt genau liegen, werden die dann halt entweder ein wenig eingefroren oder eher so wachsmumifiziert. Boah, das ist aber hart für die Nachfolger, für die Familie, wenn das alle paar Jahre wieder in der Presse, die Leiche ist wieder aufgetaucht. Da ist er wieder. Oh, da könnte ich euch Storys erzählen. Werde ich vielleicht noch. Schauen wir mal. 1999 findet Expeditionsarzt Lee Myers einen Oberschenkelknochen, kurz darauf ein paar weitere Körperteile, dazwischen ein Fetzen olivgrüner Baumwollstoff. Na, ratet mal, wem der gehört. Also er ist 1999 sogar noch irgendwie wieder aufgetaucht da oben. Teilweise. In Teilen. Da bin ich wieder. Noch ein cooler Fakt. Angeblich soll es ein zweites Tagebuch gegeben haben. Eines mit ganz viel Schweinkram drin. Mhm. Angeblich soll man bei der Leiche auch Frauenkleidung und einen hochhackigen Damenschuh gefunden haben. Aber, also wenn er damit hochgegangen wäre, das wäre ich ganz Also ein schmutziges Tagebuch kann ich mir noch vorstellen, aber tatsächlich ein Schuh ist, glaube ich... Ich glaube, das können wir ins Reich der Mythen verbuchen, aber das sind so dann die Verschwörungstheorien, die da kursieren. Ich fände andere Theorien viel spannender, wie ich gerade schon meinte. Das erinnere mich immer, wie es von allen eine Porno-Parodie gibt. wahrscheinlich auch von Maurice Wilson auf dem Everest. Ich habe noch ein paar spannende Fakten zu diesem ganzen Thema. Wenn ihr die noch hören wollt, seid ihr bei mir? Ja. Aber hallo! Also wie ihr wisst, kann ich ja auch immer recht schwer bei so einem Thema dann einfach loslassen und muss dann immer noch ein bisschen was dazu erzählen. Dass der Mount Everest jährlich um ein paar Millimeter wächst, habe ich euch ja schon gesagt. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, welcher Tourismus sich da entwickelt hat auf dem Mount Everest. Das ging irgendwann in den 1980ern los und heute kann man für ungefähr 45.000 Euro sich da mehr oder weniger hochbringen lassen. 45.000? Ja. Ui, ich hätte gedacht, das wäre günstiger tatsächlich. Naja gut, es ist so eine Aktion von, ich glaube, so 5 bis 6 Wochen, dann mit mehreren Hotelaufenthalten erstmal da in der Gegend und höher gewöhnen und so weiter. Aber das ist auch das Komplettprogramm sozusagen. Ich habe ja vorhin fälschlicherweise gesagt, wo wir relativ schnell drauf gekommen sind, dass mein Kumpel nicht oben war, sondern halt nur auf einem Basislager. Und das ist halt die Frage, welches dieser ehemaligen Lager, von die du jetzt sagst, ist halt wahrscheinlich dann größer gemacht worden für die Tourismusströme. Ich glaube, das ist schon so, das Basecamp ist, glaube ich, schon nach wie vor so. Das ist wahrscheinlich an der Stelle, da gibt es wahrscheinlich nicht so arg viele. Aber es gibt natürlich zwei Seiten, von denen du an den Berg kannst. Ja? Also vielleicht mag das auf der Südseite dann nochmal irgendwie anders sein. Und da ist es auf jeden Fall so, ich meine, das kostet auch schon fünfstellig, vermute ich jetzt mal, ein niedrig fünfstellig dahin. Aber da ist wirklich ein steter Strom. Ja. Also das ist was, das ist ganz klar touristisch. Was ich auch mega beeindruckend finde. Auch weiter oben ist es so. An den schwierigen Stellen, die mit Fixseilen gesichert sind, entstehen in den wenigen Tagen, die du ja da überhaupt hochgehen kannst, manchmal stundenlange Staus. Also ich habe Fotos gesehen, da laufen einfach Menschenkolonnen auf diesen Scheißbergen auf. Das glaubst du nicht. Ja. Fast 400 Bergsteiger erreichten den Gipfel des Mount Everest in der Saison 2017 über die Südseite. Rund 120 weitere von der Nordseite aus. Und das nur zwischen April und Mai. Also das sind 520 Bergsteiger in wenigen Wochen. Okay. Das ist komplett absurd. China, den ja Tibet mehr oder weniger angeschlossen ist, also das ist alles völkerrechtlich irgendwie umstritten, aber das will ich jetzt gar nicht so sehr ausbreiten, die wollen es Ausländern künftig verbieten, vom Norden aus auf den Berg zu steigen, weil da gab es wohl den Vorfall mit irgendeinem polnischen Bergsteiger, der im Norden auf und im Süden wieder abgestiegen ist und der war da illegal und deswegen wollen die jetzt grundsätzlich ein Verbot für ausländische Bergsteiger, nicht für Einheimische, aber nur für ausländische irgendwie durchsetzen. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, das war vom letzten Jahr, glaube ich. Also da, selbst heute ist es noch ein ziemliches Politikum. Was das Ganze natürlich macht, ist einmal tonnenweise Müll auf diesen ganzen Berg zu packen. Das glaube ich sofort. Allein die Sauerstoffflaschen, die man da oben irgendwie zurückgelassen hat, wenn man die aufeinander stellen würde, wären die mittlerweile höher als der Berg selber. So. Okay. Krass finde ich auch, dass seit 2007 drei Handymasten auf jeweils einer auf 5200 Meter, einer auf 5800 Meter und einer auf 6500 Metern stehen. Dass die Selfies gesendet werden können. Dass du hier so ein WhatsApp-Selfie vom Gipfel, wahrscheinlich ist das vermutlich kein Problem. Alter. Ja? Also absurd. Der jüngste Bezwinger, okay, das finde ich jetzt gerade mal so spektakulär, dann nach 16? All den anderen Fakten 13. Boah. Der älteste 77. Das wusste ich wiederum. Auszeit. Wer nimmt den, also hat den jemand als Sohn mitgenommen, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Bestimmt. Keine Ahnung, aber ja, da geht er nicht alleine hoch. So, da ist wahrscheinlich schon eine Bergsteigerfamilie, die den irgendwie mit hochschleppt. Stand Februar 2014 wurde der Everest 6871 Mal bestiegen. Also das ist auch schon wieder eine Zahl, die ist 4 Jahre alt. Ne? Also irgendwie 7000 Gipfelbesteigungen. Wahnsinn. 410 Mal davon von Frauen. Besteigungen ohne zusätzlichen Sauerstoff gab es um die 200 nur. So, ja. Das sind dann die Hardcore-Alpinisten, ja, die da irgendwie hochdöngeln, die Messners und Co. Und die anderen gehen da halt irgendwie mit dem Sauerstoffzelt. Nicht mit dem Sauerstoffzelt, mit der Sauerstoffflasche hoch. Es gibt so eine englische Wikipedia-Seite, die eigentlich alle Everest-Rekorde listet. Die ist ellenlang und da stehen dann lauter so Sachen drauf wie 1997, Faika Gustafsson erreicht als erster Finne ohne Sauerstoffflasche den Gipfel. Hm. 2016, Veeran Heinige Janja Guru Utulumpa steht als erster Sri Lankese auf dem Gipfel. 2017, Anju Yamsempa ist die erste Frau, die zweimal in einer Woche auf dem Gipfel steht und die erste Inderin, die fünfmal auf dem Gipfel stand und so weiter und so weiter. Also von diesen Rekorden, das ist ellenlang. Also das klingt ja, also das klingt jetzt wirklich fast so ein bisschen wie so eine Weltrekordsindustrie, wo du dir halt deiner bizarrsten Kategorie irgendwie mit mittelviel Aufwand noch einen Rekord rausziehen kannst. Also aus der ist so Besteigung. Der ist so erschlossen mittlerweile, dass du dir natürlich für irgendwie Rekorde echt was einfallen lassen musst, ja. Also die schleppen da Leute mit einem Arm und blind und sonst was hoch, ja. Nur für irgendwie einen dummen Rekord wahrscheinlich. Bei den nackten Kanonen 33 ein Drittel sind sie am Schluss bei der Oscar-Verleihung und da gibt es ja eine Kategorie: der beste Darsteller in einem Columbus-Film. aber nicht, dass das jetzt so rüberkommt, als wäre ich da körperlich fit genug, da mal eben hochzujoggen oder sowas. Das ist sicherlich trotz aller, ich sag jetzt mal, Angenehmheiten, die da vor Ort gemacht werden, ja, eine körperliche Strapaze, allein sich auf der Höhe zu bewegen. Ja, ja, ja. Also aber, es wird dann halt alles wahnsinnig anstrengend. Also das ist das, was die Höhe mit dir macht, wenn du dich mal dran gewöhnt hast. Es ist so, dass du quasi ständig außer Atem bist und dass du, das fühlt sich an, als hättest du ein Vielfaches von deinem Körpergewicht. Ja. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass das ja auch einer der ganz großen Kritikpunkte ist, dass diese Industrie Menschen da hochhieft, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Weil es ihnen zu einfach gemacht wird. Und das ist auch, die zahlst ja diese $50,000 oder was, nicht umsonst. Du hast ja dann ein Heer von Sherpas, die dir den Arsch nachtragen. So, ich meine, das Einzige, was ich mir echt hart vorstelle, ist, wenn halt wirklich das Wetter so umschlägt, dass so ein bisschen ein jeder für sich selbst zurechtkommen muss, da ziehst du halt wirklich den Kürzeren. Also da gibt es ganz schön absurde Geschichten auch teilweise, ja, von Leuten, die da halt mit dem Guide hochgegangen sind und der Guide dann plötzlich weg war und die beim Abstieg dann irgendwie von 18 Leuten nur noch zwei irgendwie zurückkamen und so, ja. Und also das ist schon, ja, das ist eine Industrie, das wird einem leicht gemacht, aber das ist trotzdem auch nicht komplett ohne. Ja. Ich möchte da den Leuten das auch gar nicht absprechen, ja, die das machen wollen und die da irgendwie irgendwelche Erfüllung drin sehen. Es gibt aber natürlich Kritiker, allen voran wahrscheinlich der große Reinhold Messner, der sich in einem herrlichen Süddeutschen Artikel, glaube ich, war es, ellenlang drüber auskotzt, was da abläuft. Habe ich ein Zitat mitgebracht. Weil am Mount Everest also alles von der Schnelligkeit abhängt und die Strecke für unselbstständige Bergsteiger präpariert werden muss, bleiben auch alle Rekorde da oben Schwindel. Denn wer nur auf Kosten anderer schnell ist, bleibt ein Parasit. Nichts als Zahlenalpinismus. Es wird nicht nur schneller gestiegen in einer Höhe, wo keine Zeit zu verlieren ist, es wird auch immer rascher verdrängt, was falsch läuft. Ja, also finde ich natürlich auch immer schwierig, so elitäres Gehabe, ja, der dann irgendwie selber Tourist. Auch relativ blauäugig da irgendwo hoch ist, irgendwie sich in Gefahr begeben hat und jetzt das anderen dann so ein Erlebnis irgendwie abspricht und sagt, das ist dann kein Alpinist. Aber gut, dann gibt es wahrscheinlich auch nur einen Alpinisten auf der Welt nach Messners Definition und das ist er dann selber. Schwierig. Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Mittlerweile gibt es zwei Normalrouten auf den Gipfel, also eine von Süden, eine von Norden und 30 weitere Routen, die halt dann über irgendwelche Flanken, keine Ahnung, außenrum, Kletterwege, sonst wo irgendwie da hochgehen. Ich verlinke auch noch einige Artikel, darunter einen, der schön erklärt, warum heutzutage viel mehr Menschen über den eigentlich schwierigeren Nepalweg auf den Berg steigen. Aber das hat auch wieder ganz viel mit Politik zu tun. Aber auch was mit den Olympischen Spielen 2008. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, an mir ging das völlig vorbei. Aber die waren ja in Peking 2008, die Sommerspiele. Und China hat eine Bergsteigerin mit der Olympischen Fackel auf die Spitze des Everest geschickt, damals. Das habe ich nicht mit. Das habe ich auch nicht. Und dafür haben die schon Wochen vorher eigentlich den kompletten Berg auch gesperrt. Und da gab es dann relativ viel Gegenwind für und Unruhen und keine Ahnung. Und ist ja auch mal politisch ein ganz schön hartes Symbol. Aber ich finde es auch interessant, dass wir eine Frau geschickt haben, tatsächlich. Das mal. Ist ja. Interessant, ja. Kurz mal was Positives. China, ja, aber. So. Aber es gab da ein großes Trara dann drumherum. Und dementsprechend ist, also Norden ist heutzutage die schwierigere Seite politisch gesehen. Wäre aber vom Bergsteigen her eventuell sogar leichter. Die meisten gehen über die Südroute. Wikipedia listet aktuell 297 Menschen, die auf dem Mount Everest gestorben sind. 111 davon stammen aus Nepal. Die Sherpas. Ui. Meistens Sherpas, ja. Was ja auch, wenn da halt irgendwo eine Lawine runtergeht, ne, mit einer großen Expedition und da halt alle sterben, dann sind es halt irgendwie fünfmal so viele Sherpas wie irgendwie Ausländer, die da eigentlich diese Expedition angestrebt haben. Platz 2 teilen sich Indien und Japan mit, ratet mal so, 20. Ja, ziemlich gut. 19 jeweils. Ui. Da war ich echt ganz schön gut. Aber ja, Japan wundert mich zum Beispiel auch. Japan. Aber das ist ja halt wahrscheinlich auch eine Expedition, die halt komplett ausgelöscht ist. Und dann hast du halt schon mal eine vordere Stellung. Man könnte auch sagen, ja, Indien, Japan, das sind halt keine große Bergsteigernation. Klar, dass die da sterben, aber kann man jetzt... Naja, aber ich... Also, das ist so ein typischer Fall von unterschätzt mal nicht nein, die Japaner, aber die haben ja auch ganz schön hohe Berge. Genau. Und es kommt dann auch relativ schnell auf Platz 3 mit 17 Toten England. Deutschland mit 7 Toten relativ weit hinten. Von diesen 297 Menschen, also auch ein interessanter Wikipedia-Artikel mit eigentlich alle irgendwie Namen und schön fein sauber und so weiter, liegen noch ungefähr 200 irgendwo auf dem Berg. Und von denen erzähle ich jetzt noch die Geschichte von jedem. Mhm. Okay? Gerne. Habt ihr noch ein bisschen? Nein, ein paar Highlights. Ja. Mallory habe ich ja schon erwähnt. Der ist 1924 verschwunden und relativ lange nicht mehr aufgetaucht. Man hat ihn 1999 dann entdeckt. Also der war 75 Jahre. Auch 99? Wieso auch 99? Weil Teile, die Gebeine sozusagen unserem Freund 99 nochmal besucht haben. Ja. Also 75 Jahre, nachdem Mallory verschwunden ist, kann man ihn endlich dann wieder entdecken. Es ist bis heute auch nicht klar, ob er nicht auf dem Gipfel stand. Also der hätte vielleicht sogar noch die realistischere Chance verglichen mit unserem Herrn Wilson. Er hatte eigentlich auch eine Kamera dabei, die nicht gefunden wurde. Und Kodak meldet, dass wenn man die finden würde, dass man die Bilder wahrscheinlich heute noch ganz gut entwickeln könnte sogar. Also auch weil die halt entsprechend gekühlt wurden. Ne? In der Umgebung sind die wahrscheinlich entsprechend konserviert. Ja. Aber ein Bekannter von mir hat erzählt, dass es tatsächlich nicht unrealistisch ist, wenn du heute noch irgendeine Uralt-Kamera irgendwo aufkaufst und da ist noch ein Film drin, dass du die noch einmal frei entwickeln kannst. Natürlich irgendwie mit Farbstichen, aber sozusagen das Zeug wird relativ lang nicht schlecht. Ja, das kann sein. Also, dass das halt nicht mehr Kein Licht reinkommt. Dass das halt nicht mehr komplettes Ergebnis hat, genau. Und wenn es irgendwie dunkel gelagert ist, was soll da groß irgendwie passieren? Ja. Eine der krassesten Everest-Geschichten finde ich die von der Amerikanerin Frances Arsentiev. Also, die hat irgendwie einen Russen, glaube ich, geheiratet. Die war 1998 nach 2 Fehlversuchen die erste Frau, die den Gipfel ohne Flaschensauerstoff stürmte. Mhm. Und beim Abstieg wurde sie noch in der Todeszone, also noch oberhalb von 8000 Meter, dann von ihrem Mann getrennt. Und sie mussten da nochmal irgendwie, also sie mussten da nochmal übernachten und da wurden sie dann irgendwie getrennt. Fragt mich nicht, wie genau. Und ihr Mann ist dann alleine ins Camp zurückgekehrt. Die Story kenne ich, ja. Und er dachte aber, sie kommt irgendwie in dem nach, stellt dann fest, oh nein, sie ist gar nicht nachgekommen. Derweil wurde sie von usbekischen Kletterern gefunden. Sie war halb bewusstlos schon und die haben sie ein ganzes Stück mit nach unten getragen, soweit sie eben konnten, also soweit ihr eigener Sauerstoff gereicht hat. Oh. Und als der dann aber leer war, mussten sie zurücklassen, um sich selber in Sicherheit zu bringen. Mhm. Auf dem Rückweg ins Camp haben die Usbeken dann Sergej getroffen, also den Mann. Und der war gerade mit Sauerstoff und Medizin auf dem Weg, seine Frau irgendwie zu suchen. Mhm. Ja, also der war gerade auf dem Weg wieder hoch. Und das war aber das letzte Mal, dass man ihn lebend gesehen hat. Also er ist dann irgendwo in der Spalte abgestürzt oder irgendwas verschollen. Die Frau wurde am nächsten Tag nochmal von einem Engländer und einem Südafrikaner entdeckt. Die hing noch an so einem Sicherungsseil, auch noch so halb bei Bewusstsein, halb immer wieder so hin und her driften zwischen Bewusstsein und Unmächtigkeit. Danke, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Und Unmächtigkeit. Und die haben eine Stunde versucht, ihr irgendwie zu helfen und konnten sie aber auch nicht irgendwie retten. Sie haben dafür auch extra ihren Gipfelversuch abgebrochen, also die waren auf dem Hochweg und sind dann deswegen nicht hoch. Das kommt auch nicht so häufig vor. Ja? Also manche sagen dann, okay, wie Dominik vorhin sagt, die wissen, Pech, worauf sie sich einlassen. Ja, Pech. Mhm. Und wahrscheinlich starb die Frau dann noch an diesem Tag hängend an dem Sicherungsseil. Ja. Ey, aber kannst du dir selber in den Spiegel schauen, wenn du dir denkst, ey, ich habe es versucht hochzukommen, wir haben es vielleicht sogar geschafft, naja, und das mit, der konnte mir eh nicht mehr helfen. Weiß ich nicht. Aber wir haben es auch nicht probiert. Weiß ich nicht. Also, ja. Weißt du, was meine Gedankengänge sind? Dass diejenigen, die $50,000 da hinlegen, ganz oft Manager sind und du weißt, wie hoch die Psychoten-prozentuale Wahrscheinlichkeit ist, dass das ein totaler empathieloser Psycho ist, der da hoch will. Ja, nee, ich habe jetzt gerade kurz gestockt, weil ich jetzt nochmal kurz mir gedanklich rekapituliert habe, die ganze Story von diesem Engländer. Denn, also es war so, dass diese Frau da erstmal saß, sie hat dann auch einen Spitznamen gekriegt, wie viele Leichen, die so relativ zentral auf dem Weg dann auch zurückgeblieben sind. Das war The Sleeping Beauty. Und an der mussten 9 Jahre lang alle Kletterer vorbei. Oh, komm! Ernsthaft? Naja, die hing da an diesem Seil, an dem sich dann da die auch sichern, in der Normalroute, also da mussten die Leute vorbei. Und Dann kam aber dieser Engländer zurück, der sie ursprünglich versucht hat zu retten und hat sie zumindest ein Stück weit abgeseilt, sodass sie halt außer Sicht war und dann irgendwo ihre Ruhe quasi fand. Und das hat er aber auf eigene Kosten gemacht. Also der hat dann nochmal wahnsinnig viel Geld hingelegt. Mhm. Den hat es getrieben halt, genau das, was du sagst, der genau. irgendwie nicht losgelassen. Und genau, ich weiß auch gar nicht, der Sohn von dieser Frau, der war dann noch relativ jung, der war da irgendwie 12, 13 und der versuchte dann auch irgendwie Kontakt zu diesem Engländer aufzunehmen, der war dem dann auch relativ dankbar. Und interessanterweise gab es dann auch noch so einen Inder, der versucht hat, diesen Engländer dann nochmal zu buchen, um genau das Gleiche nochmal für eine andere Leiche zu machen, die auch da oben, also zu der kommen wir, glaube ich, auch gerade noch, die da oben auch relativ zentral im Weg sitzt und viel fotografiert wird und so weiter, damit der auch seine Ruhe findet. Aber auch da, Philipp, weil ich merke, wie sehr du leidest hier und da mitleidest. Aber ja, aber mir geht es nicht schlecht dabei. Wenn ich ein 12 Jahre altes Kind habe, dann mache ich das auch nicht. Ja, als die Mutter und der Vater. Also das ist halt auch ein absolutes No-Go. Naja, aber guckt, es ist trotzdem, also ich habe einfach schon so viele Situationen erlebt von Leuten, die aus welchem Grund noch immer dumme Entscheidungen getroffen haben. Sei es in jugendlichen Leichtsinn oder geistiger oder alkoholischer Umnachtetheit. Die hatten alle keine unglaublichen Konsequenzen. Aber ich stand dann auch daneben und habe mir gedacht, so, ich kann dich gerade nicht von Dingen abhalten, aber mir zerreißt das Herz, dass du gerade diese Dummheit begehst. Naja, aber ich finde, du hast nochmal eine komplett andere Verantwortung, wenn du halt Eltern bist. Moment, also das eine ist mal, mal rückwärts gedacht, das eine ist die Entscheidung da oben in der Höhe. Da kannst du nicht mehr klar denken. Wenn du mal da oben bist, Sauerstoffmangel, Erfrierungserscheinungen, Höhenkrank, du kannst keine klaren Entscheidungen mehr treffen. Das bin ich ganz, bei dir. Das ist ein ganz typisches Phänomen, dass Leute sich dann, die eigentlich rational denken, sich dann komplett überschätzen und von diesem Gipfelfieber gepackt einfach weitergehen, obwohl sie es, wenn sie es nüchtern überlegen würden, eigentlich nicht machen würden. Ja? Also das ist klar, das ist auch ein bekanntes Phänomen, das ist einfach so. Das andere ist, was Dominik meint, und da wird jetzt das, was ich sage, auch seine Meinung nicht ändern, aber trotzdem, die Frau hat natürlich mit ihrem Sohn da vorher drüber geredet und der hat ihr sowas gesagt wie, also wenn du nicht damit leben kannst, ja, dass du dann irgendwie alt bist und das nicht unternommen hast, diese Reise, ja, wenn du damit nicht leben kannst, so, dann mach's einfach, ja. Ja, aber er ist 12. Ja. Ich also sag, wenn das wird deine Meinung nicht ändern. Wenn der gute 35 ist oder 30 oder sonst wie oder halt eine gewisse Reife hat, aber das ist ein Kind. Ja, ich sage, das nur, um die Story komplett erzählt zu haben. Ja, also das fand ich, das hat mich auch ein bisschen berührt, diese Story. Nicht ganz so schlimm fand ich die Geschichte von Hannelore Schmatz, die 1979 gestorben ist, nachdem sie als erste Frau auf dem Gipfel stand und dann absteigen wollte mit ihrem Partner. Der war irgendwie auch schon ziemlich angeschlagen und ihm zuliebe hat sie noch eine Nacht in der Todeszone oben übernachtet. Also weil er nicht weiter konnte, hat sie gesagt, nee, ich lasse dich jetzt nicht zurück, ich bleibe noch bei dir. Mhm. Und ist dann aber, also er hat es nicht geschafft und sie ist dann auf dem Rückweg kurz vorm Camp irgendwie zusammengebrochen. Und, und bei dem Bergungsversuch, also als dann auch wieder jemand versucht hat, diese Frau irgendwie runterzubringen oder zumindest zur Seite zu räumen, sind dann auch nochmal zwei Leute ums Leben gekommen. Ja. Mhm. Der Wind hat sie dann irgendwann runtergeschubst, aber davor saß sie 5 Jahre lang auch so mit wehenden Haaren und offenen Augen irgendwie so nahe am Weg und hat die Leute beobachtet. Und sie ist the German Woman, so war ihr Spitzname. Ja, das ist aber mal nach Sleeping Beauty mal echt ein The Germans. Ja. Gibt es da Fotos? Von der habe ich keins jetzt gesehen, aber gibt es bestimmt auch. Es gibt ein ganz bekanntes Foto und das ist der nächste Herr, das ist ein unbekannter Typ. Wahrscheinlich ist es ein indischer Kletterer, den ich gerade schon angedeutet habe. Der lag ziemlich lange Jahre da oben, ziemlich direkt am Weg. Mhm. Und der wurde bekannt als Green Boots. Also das ist auch ein ganz berühmtes Foto von dem Typ, der in so einer Senke so ein bisschen unter so einem Fels liegt und wo man so ganz markante grüne Stiefel sieht. Mhm. Und der diente bis 2014 hauptsächlich dazu, noch grob abzuschätzen, wie weit es noch bis zum Gipfel ist. Also der war so ein Wegweiser eigentlich. Ja. Und dann hat ihn irgendeiner dann letztendlich doch in irgendeine Spalte geschubst. Also irgendeiner hat sich dann ein Herz ergriffen. Und das Würdelose. Immer aber der lag da ziemlich lange und es weiß auch keiner, wer den genau dann jetzt irgendwie aus dem Weg geräumt hat. Vor allem irgendwie, das ist ein bisschen bizarr, dass man als positive Figur da steht, ja, ich habe mal die Leiche, die da rumlag und jeden angeglotzt, der vorbeikommt, mal runtergeschubst, du bist der Held. Also ich glaube auch, dass sie den sogar einmal bewegt haben, dass der vorher wirklich im Weg lag, sodass man über den drüber musste und dass ihn dann noch jemand ein wenig so zur Seite unter diesen Stein geschoben hat, glaube ich. Ja. Noch zum Thema Spaltenschubsen. Es gibt da natürlich dann so ein paar Stellen, wo sich jetzt so richtig die toten Kletterer türmen. Ja, das klingt jetzt albern, ja, aber die liegen da unten halt in ihren ganzen Gore-Tex-Jacken und das Zeug geht ja nicht kaputt und das ist total bunt. Und das und da gibt's auch bei dem Wetter, was soll da kaputt gehen? Da gibt es eine Stelle, die nennt man deswegen auch das Rainbow Valley. Alter, das, wow. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja makaber. Das ist echt makaber. Gore-Tex Test Center. Ja, so, ja, Gore-Tex und die das anderen. Das wäre so geil, wenn die einfach Werbung damit machen würden. Ja. An uns lag's nicht. Ja, oder so, wenn sie schon lange tot sind, ja. Gore-Tex hält. Sogar die Farben sind. Meinst du, oh Gott. Meinst du, die sponsern uns noch? Wenn wir mal ganz lieb fragen. Ein trauriges Schicksal ereilte auch David Sharp im Jahr 2006. Er machte eher so den Maurice 2.0 und ging ohne Sauerstoff, ohne Sherpas und ohne Begleitung in Richtung Gipfel los. Und, nur mit Trockenobst und ja, Zwieback. Die ersten beiden Fehlversuche kosteten ihn auch ein paar Zehen, aber nicht seinen Willen. Und er versuchte noch er machte noch einen dritten Versuch. Und er schaffte es dann bis zu Green Boots, also bis zu dem, der da unter dem Stein saß, und hat sich da dann in diese Höhle gesetzt, um sich auszuruhen. Und er ist der erfroren? War schon klar, er konnte nicht mehr weiter, er lag da im Sterben. Aber er war noch am Leben und es sind mindestens 40 Leute an ihm vorbeigegangen. Boah. Während er dann noch quasi im Todeskampf war und die haben ihm nicht geholfen. Und dessen Schicksal hat eine ziemlich große öffentliche Debatte um genau diese Fragen, die wir jetzt auch alle schon mal irgendwie angesprochen haben, zum Thema Moral auf dem Gipfel irgendwie ausgelöst. So, was ist da richtig, was ist falsch, ist man da wirklich komplett selbstverantwortlich, wenn man da hochgeht, was muss ein anderer tun, um dann jemandem zu helfen, den er da irgendwie vorfindet und so, solche Dinge. Also das ist ein relativ bitteres Thema, so alles in allem. Weiß ich nicht, was da richtig ist. Das muss wahrscheinlich jeder auch für sich selber so ein bisschen entscheiden. Na deswegen, wie vorhin von mir erwähnt, mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Da kann man was tun, wenn es mal drauf ankommt. Ja, aber Fakt ist, du kriegst die Leute da eigentlich nicht vom Berg. Also du kannst nicht mit einem machbaren Aufwand Leute da wirklich bergen. Da brauchst du für eine Leiche brauchst du irgendwie 4-5 Träger und Tage, um die da irgendwie runterzubringen unter Einsatz deines Lebens. Das steht halt in keinem Verhältnis. Ja. Hubschrauber kannst du vergessen. So, du hast einfach keine Chance. Ja. Es gibt jetzt noch zwei, die sind jetzt nicht mal ganz so spektakulär, aber die wollte ich jetzt euch auch nicht vorenthalten. Einer ist bei dem Versuch, eine Art Google Street View für den Mount Everest irgendwie umzusetzen, ist einer gestorben. Und zwar war das Googles Head of Privacy for Google X. Ernsthaft? Ja, Dan Fredenberg. Der wurde dann es gab ein Erdbeben und er wurde dann von einer Lawine erwischt. Und er war wirklich gerade dabei, irgendwie halt da so Fotos und so weiter da. Ich weiß nicht, ob sie wirklich schon beim Fotografieren waren oder ob sie noch in so einer Projektvorphase waren, um das mal zu eruieren. Aber die machen ja das teilweise auch für irgendwelche Inseln und keine Ahnung. Es gibt ein paar oder das Miniaturwunderland. Ja, es gibt ein paar Points of Interest, wo die solche Dinge machen und unter anderem natürlich auch Everest war zumindest geplant. Ich weiß nicht, ob es inzwischen gibt, müsste man mal checken. Das war 2015, also das ist jetzt noch nicht so lange her. Und dann gibt es noch einen französischen Snowboarder, der hieß Marco Siffredi und ich muss irgendwie immer an den Pornostar denken. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, du könntest mir das vielleicht beantworten. Nein, Rocco. Ah, ja, da war was. Ah, da gibt es eine Netflix-Doku. Daher kenne ich den Namen. Und der ist tatsächlich mehrmals erfolgreich vom Gipfel mit dem Snowboard hinuntergefahren. Stimmt, das habe ich gelesen. Und er wollte dann aber unbedingt noch diese eine Route fahren, die quasi der steilste und schwierigste Abgang war. Und er ist 12 Stunden lang ist er aufgestiegen, um mit seinem Brett da runterzufahren und sein Sherpa hat noch gesagt, nein, ruhe dich eine Nacht aus und mach's dann. Und er hat gesagt, nee, und ist losgefahren und wart ab da nicht mehr gesehen. Darwin Award. Also ich meine, da bin ich dann auch wirklich dann dabei zu sagen, okay, wenn der einfach weg ist, der wusste, dass das passieren kann und dass die Chance groß ist und da muss man auch nicht groß hinterherweinen. Bei anderen kann man da vielleicht nochmal irgendwie drüber reden. Ich meine, es ist halt auch ein Gedanke aus der Antike, dass du dich halt unsterblich machst. Ich meine, von mir wird keiner irgendwann erzählen und ich meine, er ist halt in die Geschichte eingegangen. Ist zwar als Depp in die Geschichte eingegangen am Ende des Tages, aber ich meine, er war letztendlich halt doch jemand, der halt irgendwo in dem Rekordbuch steht. Und das ist halt, glaube ich, vielen Menschen halt tatsächlich einfach was wert. Dass ja, gerade bei Sportlern und bei Extremsportlern und so, da ist das schon ein ganz großer Punkt. Ne? Bei Extremsportlern hast du halt auch ganz häufig diese Adrenalinsucht, was ich jetzt bei ihm wahrscheinlich auch im Vordergrund sehen würde. Weil ich glaube, bei ganz vielen dieser Bergsteiger geht es einfach um das Ziel. So, die würden jetzt nicht Adrenalin-Junkie per se ich einstufen, aber ja, bei ihm ist es wahrscheinlich dann doch eher das, ja, dass du halt dann irgendwie diese Gefahr und dergleichen halt irgendwie noch viel stärker. Ja, wahrscheinlich hast du. Also ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich ist da auch so der Sportsgedanke so, ja, ich bin der da vor diesem hohen Berg runterfährt, aber dann andererseits hätte es dann nach einmal auch gereicht. Ne? Ja, genau. Ja. Also dem war wahrscheinlich der ultimative Kick dann irgendwie das Wichtigste. Es gab doch auch diese wie heißen die mit den Wingsuits? der seinen Hund auch immer mitgenommen hat. Dean Potter. Der dann auch nach dem 100. Mal halt irgendwie gegen die Wand geknallt ist. Ja, das war auch Gott sei Dank ohne Hund. Ein berühmter Solo-Kletterer. Naja. So, jetzt habe ich mich ausgequatscht. Es gibt noch einen schönen Artikel zum Thema Everest, ellenlang bei der BBC. Den verlinke ich auch noch. Den empfehle ich jedem, der sich irgendwie für das Thema interessiert. Auch die Biografie von dem Maurice ist sehr schön zu lesen. Ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich Bock auf diesen Berg. So. Also ich würde da nie hochgehen, weil ich sehe das echt nicht ein. Aber ich habe zumindest so gewisse Lust beim Lesen verspürt oder konnte ein Stück weit nachvollziehen, was einen da so antreibt. Ja. Aber was, also angenommen, Geld spielt keine Rolle und Zeit habt ihr, würdet ihr das machen wollen? Nein. Und würdet ihr auf eins der Basislager gehen wollen? Das höchstens, aber nee, warum? Nee. Weil also, das sehe ich mir dann nur die Tourströme an, die da irgendwie, nee. Okay, also 0,0. Einfach nein, nicht. Aber ich habe schon, also ich konnte schon ein bisschen den Anreiz nachvollziehen und das ist natürlich auch so beschrieben, dass man dann dieses Abenteuer, das reißt einen ja schon ein Stück weit mit. Ja, ja klar. Es ist jetzt nicht so, dass mir das was gibt. Aber ich habe, ja, ich habe für Klettern was übrig, aber nicht für Berge. So, ich gehe nicht gern Bergwandern, ich mag nicht gern irgendwie hoch rauf, so, das gibt mir nichts. Auch da mal runter gucken, ja, okay, bei schönem Wetter ist das ganz nett, aber ich empfinde mehr Spaß dran, an einem direkten Weg dann so eine Wand hochzusteigen und den sportlichen Charakter in den Vordergrund zu stellen, als vielmehr irgendwo das Endziel da auf dem Berg zu stehen. Und ich fahre tatsächlich einen Berg einfach lieber auf Skiern runter. Ach, fährst du gern Ski? Ja, ewig nicht mehr gemacht, aber tatsächlich so ab, also es gibt Bilder von mir, da saß ich bei meinem Vater auf dem Rücken und dann irgendwann bist du halt ein bisschen zu groß für auf dem Rücken, ab dann stand ich auf Skien. Süß. Ja, und tatsächlich macht mir das sehr viel Spaß, auch, wie gesagt, das letzte Mal bin ich gefahren vor, ich glaube, 8 Jahren, von daher, ja. Die StarFM, das ist ein Radiosender hier in Nürnberg, ich glaube, den gibt es in Berlin auch, die bieten auch immer Skiwochenende an. Und ich denke, das ist unser nächster logischer Schritt, dass wir das Skiwochenende. Was? Ich kann nicht Skifahren. Also ich behaupte, dass ich es kann, wobei ich noch nie wirklich Skifahren war. Das wäre so geil. Also, wir können es nicht, aber wir laden herzlich ein. Ja, das wird doch mal. Und dann Live-Podcast von der Piste. Skifahren ist mir auch ein bisschen ein zu aufwendiges Hobby. So. Das reizt mich wenig, weil das so eine Materialschlacht ist in so einer nasskalten Umgehung. Und das reizt mich nicht so an. Wobei ich neulich in dem Skigebiet stand im Sommer und mir gedacht habe, eigentlich wäre es so bei dem Wetter so ein bisschen Schnee und Ski und so, wäre vielleicht ganz gechillt. Tatsächlich, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir macht Skitouren. Das heißt, der schnallt sich so Felle unter die Ski, läuft dann sozusagen den ganzen Tag hoch und dann, wenn er fertig ist, fährt er runter. Das finde ich eigentlich auch eine bewundernswert entspannte Art, sich das Ganze zu geben. Du zahlst auch nicht die teuren Skilifte. Ja, aber halt sauer anstrengend. Ja, natürlich, natürlich. Also ich bin auch mal mit dem Snowboard, ich war einmal in meinem Leben einen Tag snowboarden, zwei, bin ich auch mal mit dem Snowboard den Berg hochgestapft in Skistiefeln, weil ich es nicht hinbekommen habe, diesen Schlepplift mit dem Snowboard hochzufahren. Ja, das ist schwer. Bin there, done that. Da bin ich genau einmal diesen Berg runtergefahren an dem Tag und dann war ich fertig. Triumphal. Ja, triumphal. So, ich glaube, wir haben zum ersten Mal in der Geschichte die 3-Stunden-Marke gerissen. Ja. Philipp schneidet das jetzt bestimmt noch auf 2,59, nur damit ich irgendwie doof klinge zum Ende hin. Aber ich glaube, es ist jetzt auch sehr Zeit, den Deckel drauf zu machen. Sehr schön. Der einzige Berg, der mir jetzt noch einfällt zum Abschluss, ist der in Erlangen. Und da war ich das erste Mal, obwohl ich in Erlangen geboren bin, mit das 25. Erste Mal? Ach so, jetzt habe ich gedacht, du warst jetzt da, das erste Mal. Die Bergkerbe. Und was soll ich sagen? Naja, ist okay, kann man haben, aber da ich weder Bier trinke, noch der Mega-Volksfest-Fan bin, ist es nicht so mein Ding. Noch Menschen mag. Ja, doch, das mag ich schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Berg heil. Ciao. Tschüss. Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das ist das Ende. Oh Gott, sag das nochmal. Das ist das Ende.